Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Folge 69 haben wir heute. Und wir kümmern uns, wie versprochen und angekündigt, um die E3. Tatsächlich haben wir jetzt ja, dadurch, dass wir das Format geändert haben, so ein bisschen auch den Podcast, sagen wir jetzt mal, beschnitten. Wir versuchen, ein bisschen kürzer zu sein. Das heißt, wir werden diesmal auch keine zwei E3-Folgen haben, wie üblich, sondern nur diese eine. Und die ist aber dafür randvoll gepackt, auf jeden Fall. Wir haben schon so ein bisschen aussortiert, aber es könnte trotzdem sein, dass es wieder sehr lang dauert. Aber bevor wir da rein starten, wie immer die klassische Frage. Joe, wie geht's dir gerade? Und jetzt in letzter Zeit, wo wir ja keinen News mehr haben, reden wir auch mal ein bisschen mehr darüber, was wir gerade spielen. Was spielst du gerade? Genau, erstmal noch kurz im Podcast. Ich glaube, das ist das erste Mal seit einem halben Jahr, dass wir wirklich mal wieder es geschafft haben, nach einer Folge auch wieder im Rhythmus eine neue Folge aufzunehmen. Was heißt, wir sind ja sogar vor dem Rhythmus, weil eigentlich hätten wir jetzt ja, ich glaube, vor zwei Wochen kam die letzte Folge raus, oder? Zweieinhalb Wochen? Drei? Müsste man jetzt nachgucken. Aber ich glaube, wir sind sogar vor unserem eigentlich selbst angekündigten Rhythmus von alle vier Wochen, weil halt E3 haben wir ja gesagt, sobald irgendwie größere Dings kommen. Ja, da könntest du recht damit haben, ja. Sobald größere quasi Ankündigungen kommen, machen wir das. Na gut, wir sind 20 Tage fast genau quasi nach. Auf jeden Fall sind wir wieder, haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft, zwei Folgen in einer, humanen Zeit aufzunehmen. Stimmt. Ja, wie es mir geht. Ja, mir geht's ganz gut. Letzten Tag war ja wieder eher so mein Wetter. Endlich Sommer, endlich warm. Und ja, ansonsten es gibt nicht so viel Besonderes zu erzählen. Ich meine, außer natürlich, was ich gerade spiele. Ich habe Yakuza 4 angefangen zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon erwähnt hatte, dass ich das jetzt bald anfangen würde. Ich glaube aber, ja. Ich glaube, ich bin auch schon relativ weit. Also das Spiel hat ja vier Protagonisten und ich habe jetzt gerade die Story vom vierten Protagonist angefangen. Also ziehe sich jetzt schon, ja, keine Ahnung, bei 80% oder so. Und das ist ja erst mein zweites Yakuza, das ich spiele. Und Yakuza 3 fand ich schon ganz cool, aber Yakuza 4, muss ich ehrlich sagen, finde ich fast noch besser. Ich mochte Okinawa in Yakuza 3 schon ganz gerne, auch weil ich selbst auch auf Okinawa war. Aber ich muss dann so im Nachhinein doch sagen, dass es ein bisschen genervt hat, dass du dann immer wieder mal warst auf Okinawa, dann warst du wieder in Tokio, dann wieder zurück hier und da und zurück. Ja, Okinawa so als Set, so die Stadt selbst und war einfach nicht ganz so interessant wie einfach Kamurocho in Tokio. Ja. Und im Vierer ist man einfach die ganze Zeit eigentlich in Tokio unterwegs und so kenne ich mich auch ein bisschen besser jetzt mit der Stadt aus. Ich muss mich nicht jedes Mal wieder neu orientieren, okay, wo ist jetzt der Laden jetzt hier auf Okinawa, und in Tokio ist er wieder ganz woanders. Also ist schon ganz cool. Die neuen Protagonisten, zumindest einer der neuen, ist super cool. Akiyama, der erste, den man spielt. Ich meine, ich mag Kazuma Kiryu auch ganz gerne, aber so ein bisschen Abwechslung mit mehreren Charakteren ist auch ganz cool. Story ist mal wieder dieses so, ja, irgendwie sind wir voll ernst, aber gleichzeitig ist auch alles all over the place. Ist einfach, ja, ist fantastisch. ich weiß nicht, ich mag einfach dieses, gleichzeitig hast du das Gefühl so, ja, wir nehmen uns voll ernst und Yakuza und das Ding, und gleichzeitig passieren Sachen wie, keine Ahnung, es gibt so einen Mechanismus im Spiel, in dem man neue Finisher lernen kann, indem man, wenn man spezielle Szenen sieht, indem man zum Beispiel, wenn man Kiryu spielt, mit seiner Handykamera das aufnimmt und dann muss man sich einen Satz aussuchen und das dann im Blog postet. Und da hat man so eine Revelation. Und weil einer der Charaktere kein Handy hat, was macht er? Er hat einfach so einen Holzblock, den er da einfach so rausnimmt und Hammer und Meißel und meißelt die Szene einfach aus dem Holzblock in 10 Sekunden. Ja, tatsächlich, ich meine, diese Art von Humor ist halt sehr japanisch, ne? Dieses over-the-top-Ernst, und es gibt auch super krass aufgeladen emotionale Szenen irgendwie so, und trotzdem ist halt super goofy. Ich meine, Kojima hat daraus halt ganze Videospielreihe gemacht. Das ist schon sehr japanisch, ja, und sehr schön eigentlich. Ja, also macht auf jeden Fall super viel Spaß. Aber die letzten Tage habe ich tatsächlich fast nur Hatsune no Miku Project Diva Future Tour. Ah ja, natürlich. Es ist ein PS4-Port von der Arcade-Version von Project Diva, und die ist nur in Japan jetzt erschienen, digital only. Vollpreistitel, aber da sind alle Songs drin, die es eine Arcade-Version gibt, also 224. Das ist ordentlich. Über 340 Module, natürlich technisch auf dem neuesten Stand, also 1080p, 60 FPS und so weiter. Alles super gut auf den Controller umgemünzt. Es gibt super viele Möglichkeiten, die Tastenbelegung zu ändern. Man kann also alles Mögliche damit machen. Und ich weiß auch nicht, also ich bin ja immer noch kein so riesiger Vocaloid-Fan an sich von der Musik her, aber ich muss einfach sagen, nachdem ich jetzt auch in den letzten Jahren wieder einige andere Rhythm-Spiele gespielt habe, die Beatmaps in Project Diva sind einfach so gut. Man merkt es, also es ist schwer zu erklären, warum, aber du spielst ein Lied und du kennst das Lied nicht, aber du erkennst sofort an der Beatmap, wie das Lied ungefähr aufgebaut ist. Ich kann ein Lied, obwohl ich es noch nie gehört habe, trotzdem im Hard-Modus mit relativ hoher Punktzahl abschließen, weil ich das Gefühl habe, Beatmap macht so viel Sinn und es macht so viel Spaß, weil du das Gefühl hast, genau so, genau in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, okay, ich möchte jetzt diese Sequenz so drücken, ist das genau so eine Beatmap dargestellt. Also es ist schwierig zu erklären, aber es fühlt sich einfach komplett richtig an, wie die Beatmap aufgebaut ist. Ja, sie haben es einfach richtig komplett so umgesetzt. Ja. Ist einfach mechanisch richtig, richtig gut gemacht und du hast einfach immer das Gefühl, es ist super engaging, die Art und Weise, wie die Beatmaps aufgebaut sind. Und es ist natürlich ein bisschen confusing, weil in Project Diva die Symbole von links, rechts, was überall reinfliegen, während im Hintergrund noch PV läuft und so. Aber es macht einfach so super viel Fun und ich habe bestimmt jetzt schon fast 20 Stunden gespielt die letzten Tage insgesamt und ich habe immer noch nicht alle Songs gesehen, weil es einfach so viele sind. Dann auch noch Online-Leaderboards und so weiter. Also ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall in meiner Game of the Year-List seinen Platz finden. Oh, wow. Weil so viel Value für das, was du bezahlst und wie viel Spaß ich damit jetzt schon hatte. Ja, stimmt, du hast tatsächlich, ja, das klingt immer schon nach mega viel Spaß, den du damit hast, das stimmt schon. Von daher macht es durchaus Sinn, dass das so hoch irgendwie in der Liste steht, ja. Ja, tatsächlich, ich habe das ja mitgekriegt, du bist ja dann irgendwie gleich komplett irgendwie so, ja, und da, und dann muss ich auch ein bisschen früher nach Hause. Ich war sogar früher in der Arbeit, deswegen. Ja, genau. Ich gehe ein bisschen früher nach Hause, damit ich gleich anfangen kann mit Spielen. Du warst da schon ziemlich gehypt drauf, das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Ja. Genau. Und wie läuft's bei dir so? Was spielst du gerade? Ja, vom Prinzip her hat sich gar nicht so krass viel verändert. So, ich spiele noch das, was ich bei der letzten Folge quasi auch noch gespielt habe. Was jetzt noch dazugekommen ist tatsächlich, ist Warframe. Das habe ich so wiederentdeckt. Das habe ich ja gespielt damals, als die Alpha rausgekommen ist. Ich glaube, das hast du auch getastet damals. Habe ich das getastet? Echt? Das könnte möglich. Natürlich... Obwohl, das muss schon... Obwohl, andererseits, der Podcast existiert schon relativ lange. Das muss jetzt 2-3 Jahre her sein, aber... Ja, kann schon sein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, müsste ich mal nachschlagen. Aber vom Prinzip her, ja, ich habe das gespielt, als es wirklich ganz frisch rausgekommen ist. Da hat es schon eine Menge Spaß gemacht, aber gleichzeitig hatte man das Gefühl, okay, da fehlt echt noch einiges an Polishing. Jetzt irgendwie Jahre später, ich habe das komplett vergessen, das Spiel gehabt. Ich habe dann irgendwann relativ schnell wieder aufgehört, weil, wie gesagt, einiges noch gefehlt hat. Es hat noch nicht so viel Spaß gemacht, wie es hätte machen können. Und es war so ein Ding, wo man das Gefühl hatte, vielleicht ein bisschen zu früh veröffentlicht. Dann habe ich es einfach jahrelang ignoriert und jetzt habe ich letztens irgendwie durch Zufall wieder, bin ich drüber gestolpert, habe gesagt, naja, man könnte es sich vielleicht einmal wieder angucken. Habe es installiert. Angefangen zu spielen und festgestellt, alter Schwede, ist dieses Spiel gut geworden. Es passiert ja so gut wie nie. Also, es passiert wirklich so gut wie nie, dass ich mal so ein Spiel finde, das mittelmäßig ist, aber ganz guten Ansatz hat. Und ich denke so, naja, in 3 Jahren ist vielleicht super gut, da komme ich nochmal zurück. Normalerweise sterben diese Spiele vorher. Aber dieses Spiel hat es tatsächlich hingekriegt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, eine gute Balance zu finden für Gameplay, für Grinding, für Abwechslung. Du kannst krass viel tun. Ich muss sagen, das Einzige, was tatsächlich immer noch so zu bemängeln ist, ist, das Spiel hat leider einfach kein mega gutes Tutorial, immer noch nicht. So, die Grundsachen werden schon erklärt, aber es sind einfach, du bist völlig overwhelmed, wenn du du kommst das erste Mal, du hast mittlerweile ein eigenes Schiff, auf dem du rumrennen kannst, wo du dann Sachen bauen kannst und so, kommst du da und geht's halt los. Missionen, verschiedene Fraktionen, für die du was machen kannst. Dann kannst du Viecher züchten in dem einen Ding, dann kannst du Mods irgendwie verbessern. Mods sind super wichtig. Dann kannst du Sachen craften. Irgendwas droppt irgendwo. Es ist alles komplett überfordernd. 1000 Missionstypen, die du nicht kennst. Also tatsächlich ist das Spiel dann doch schon relativ schnell sehr, sehr komplex. Aber es macht einfach tatsächlich krass viel Spaß. Also wie sie es hingekriegt haben, tatsächlich diese... ein so schönes, schnelles Control-System hinzukriegen, also einen so guten Control-Scheme zu haben, dass sich das alles super angenehm, natürlich und extrem flüssig anfühlt. Bewegung macht im Spiel einfach extrem viel Spaß mit Bullet-Jumps, Wall-Runs und allem Möglichen. Mittlerweile gibt es verschiedene Stances für deine Waffen, sodass du die quasi nochmal auf dein Spielstil ausrichten kannst. Mittlerweile zum Beispiel habe ich halt für meine Schwerter habe ich eine Stance gefunden, mit der ich dann eben auch tatsächlich von einem Wall-Run aus direkt einen Angriff machen kann, den er eben nach unten stößt, möglichst schnell. Keine Ahnung, also das Spiel macht tatsächlich einfach extrem viel Laune. Hab jetzt gerade wieder angefangen, hab aber glaube ich auch schon so meine insgesamt 40, 50 Stunden in das Spiel versenkt. Also gerade angefangen ist auch übertrieben, nicht gestern oder so, sondern vor 1,5 Wochen oder irgendwie sowas. Also es macht tatsächlich einfach extrem viel Fun. Das muss ich definitiv sagen. Da wir ja diese Woche keine Tasties haben werden, wie immer in den 3 Folgen, weil das wahrscheinlich einfach sonst zu lang wird. Das schon mal so als kleine Mini-Tasty, falls ihr das vor Ewigkeit mal gespielt habt. Vielleicht habe ich sie auch damals getastet, weiß ich nicht mehr. Das Spiel ist wirklich krass gut geworden. Es hat ein sehr, sehr faires Free-to-Play-System. Wichtig am Anfang, wenn ihr kriegt am Anfang 50 Platinum, einfach so, das ist die Ingame-Währung, die man sich für Echtgeld kaufen kann. Gebt die nicht für irgendwelchen Scheiß aus. Im Markt gibt's alle möglichen Dinge, die man verkaufen kann. Man kann sich dafür aber auch, und das findet man erst viel später und wahrscheinlich erst durch Zufall, weil es super versteckt ist in irgendwelchen Menüs. Man hat nur eine gewisse Anzahl an Slots, die man für Warframes, also für die Warframes, die man eben benutzen kann, das sind quasi Charakterklassen so ungefähr, für Waffen und so ein Kram haben kann. Und man kann sich eben mehr Slots im Platinum kaufen. Und es macht viel mehr Sinn, das daran zu investieren, als an irgendwas, keine Ahnung. Die meisten Sachen, die man halt sinnvoll kaufen kann, tatsächlich im Spiel, die man nicht einfach so easy erfarmen kann, sind eben Kosmetika. Gebt es bitte nicht für Skins aus, sondern kauft euch mehr Slots für Warframes zum Beispiel. Viel angenehmer, weil das wird dann relativ schnell, sonst relativ knapp und dann hat man irgendwie 2, 3 Frames und kann keine anderen mehr finden und dann muss man irgendwelche anderen verkaufen, das ist nur frustrierend. Aber ja, völlig unnötige Tangent. Vom Prinzip her, dieses Spiel ist einfach tatsächlich ziemlich super geworden und ich bin extrem begeistert und habe super viel Spaß wieder damit. Eine sehr, sehr nette Community, auch wenn ich gestern mit jemandem gechattet habe, der super nett war und der eben so der Grund dafür war, unter anderem auch, dass ich sage, es ist eine sehr nette Community und der meinte, nein, die meisten sind vollige Arschlöcher. Aber er hat bewiesen, dass es halt eben auch nettere Leute gibt. Von daher, und der war halt nämlich so nett, ich habe halt, es gibt so ein paar Grundmods, die man haben sollte, die man eben in seinem Warframe einbauen kann. Man kann eben Mods in den Warframe einbauen, auch in alle Waffen. Es gibt eben so Mods wie zum Beispiel einfach mehr Leben, größere Schilde, Waffe macht mehr Schaden, sowas sind halt so Standardmods, die man einfach braucht. Und zwei von denen sind einfach mich in 40 Stunden nicht gedroppt. Ich hatte von allem, zum Teil hatte ich von dem, ich glaube insgesamt hatte ich von dem Vitality-Ding, das die mehr Leben gibt, hatte ich glaube ich insgesamt 42. Aber ich hatte nicht einen, der mir mehr Schilde gibt. Und das war so frustrierend. Dann habe ich versucht, den irgendwie im Trade-Channel, es gibt einen Trade-Channel, habe ich versucht, mit irgendwem darum zu handeln. Und dann hat der Typ mich angeschrieben und meinte so, ey, ich weiß, wie frustriert das ist, komm mal vorbei, ich schenk dir den Scheiß. Super nett. Aber ja, also ich muss sagen, mittlerweile habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mit 3, 4 Leuten bislang irgendwie ein bisschen länger geschrieben und die waren alle 4 super, super korrekt. Ja, einfach mal angucken. Also es ist tatsächlich sehr lohnenswert. Und das ist auch das, wo ich gerade derzeit die meiste Zeit reinstecke. Neben so den anderen Sachen, die ich immer so spiele. Macht tatsächlich einfach extrem viel Spaß. Und bin da sehr glücklich, dass ich das wiederentdeckt habe. Und ja. Ja, ich weiß, du hast damals schon erzählt, dass du die Alpha gespielt hast. Ich weiß auf jeden Fall, dass du mir davon erzählt hattest. Das bestimmt, ja. Also ich fand auch von Anfang an, dass es eine coole Idee war, gerade damals eben, weil es damals, was Free-to-Play anging, fast nur MMOs gab, also MMORPGs. So klassische Warcraft-Clones und so. Vor 3, 4 Jahren. Und da gab es dann, glaube ich, Team Fortress und noch ein paar andere Sachen. Aber es gab relativ wenig. Es gab noch kein CSGO so wirklich. Und da war das halt sowas, was komplett rausgefallen ist. Also diese Art von Spiel gab es als Free-to-Play-Modell nicht. Und das ist bis heute, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Free-to-Play-Modell auch. Also tatsächlich kommst du wirklich an alles relativ gut ran. Es ist ein bisschen grindy, aber gleichzeitig macht der Grind halt im Gegensatz zum Beispiel zu Tab-Targeting oder so ein Kram in klassischen MMORPGs einfach extrem viel Spaß, weil du halt einfach dabei halt, weiß ich auch nicht, mit einem riesigen Schwert an der Wand entlang läufst und Leute in 2 Hälften schneidest. Ich weiß auch nicht, es macht einfach Laune. Es ist einfach wirklich sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Aber ja, das ist das, was ich gerade derzeit spiele hauptsächlich. Coolo. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder? Wie gesagt, wir haben, glaube ich, doch auch eine relativ lange Folge vor uns. Von daher Ja. Sollten wir irgendwo loslegen. Vom Prinzip haben wir uns so aufgeteilt, wir haben tatsächlich einfach, wir werden jetzt am Anfang einmal kurz über die beiden Konferenzen reden. Also über die beiden großen. Also wir werden die beiden nicht großen, ja. Groß über EA, Ubisoft, Bethesda. Genau, das reden. Werden wir uns sparen. Wir werden, weil wie gesagt, wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wir haben sonst immer eine Folge gemacht, nur über die Konferenzen. Das machen wir diesmal nicht. Wir reden am Anfang einmal ein bisschen drüber. Das wird auch relativ kurz sein, denke ich, halt relativ kurz. Und dann gehen wir in das, was uns eigentlich alle interessiert, nämlich die Spiele. Wir haben uns da eben die wichtigsten rausgegriffen. Ich denke, so über die wichtigsten reden wir bis auf so ein paar. So wie Battlefield 1 werden wir nicht nehmen, weil das interessiert uns einfach beide überhaupt nicht. Und dann haben wir es tatsächlich einfach ein bisschen persönlicher gestaltet, auch im Gegensatz vielleicht zu anderen Jahren, wo wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen den Platz für die großen Titel. Haben wir gesagt, okay, wir schmeißen lieber Battlefield 1 raus und sprechen zum Beispiel über Nier oder so. Also eher über Titel, die wahrscheinlich nicht irgendwie ganz interessant für die große Masse sind, aber die halt einfach uns persönlich super interessieren. Genau, also Disclaimer, keine Sorge, Call of Duty kommt dieses Jahr. Ja, ist korrekt. Aber es sieht auch ganz cool aus. Wir finden auch immer noch, dass Erster Weltkrieg eine schöne Entscheidung ist für Szenario, aber wir werden... Du redest gerade über Battlefield, ich habe gerade Call of Duty gesagt. Oh stimmt, du hast Call of Duty gesagt, whatever, austauschbar. Ja, auch das kommt. Aber Battlefield 1 zum Beispiel, ja, kommt auch und finden wir ganz gut. Aber ja, genau, wir werden das Ganze ein bisschen persönlicher halten. Und ich denke, das ist auch verständlich und ich glaube, da wird sich jetzt auch keiner groß dran stören. Da würde ich sagen, steigen wir ein bisschen in die Konferenzen ein. Du wirst da ein bisschen mehr zu sagen können, weil du in der Zeit einfach gerade frei hattest. Zufällig, in Anführungsstrichen. Ganz zufällig hatte ich da Urlaub. Genau, und entsprechend hast du die tatsächlich einfach alle live geguckt und ich habe mir halt eigentlich hauptsächlich im Nachhinein dann einfach die ganzen Gameplays angeguckt. Ich habe mich die ganze Konferenz angeguckt, weil es mich auch nicht so sehr interessiert hat, weil dieses Jahr einfach auch nicht so spektakulär war. Wussten wir auch alle, dieses Jahr kann nicht so krass werden wie letztes Jahr. Ist auch so. Und von daher, ja, waren die für mich nicht so interessant. Aber ja, so ein bisschen Fazit natürlich kann ich auch sagen. Ich weiß ja, was gelaufen ist und was passiert ist, was das Wichtigste war. Aber dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Womit willst du denn anfangen? Mit Sony? Oder ich würde sagen, wir fangen mit Microsoft an, weil Microsoft ja auch zuerst da war. Ja. Ja, was soll man zu Microsoft sagen? Letztendlich würde ich eigentlich sagen, die ganze Pressekonferenz hat eigentlich gezeigt, dass alles, über was wir die Folge zuvor geredet haben, Ja. alles korrekt steht. Stimmt. Microsofts Strategie hat sich in der gesamten Pressekonferenz ist ganz klar deutlich geworden und die Hauptaussage, die man eigentlich daraus mitnehmen konnte, ist, uns ist egal, ob ihr auf der Xbox spielt oder auf dem Windows-PC, höchstens ihr es spielt auf irgendeiner Microsoft-Plattform. Korrekt. Deswegen war es auch eigentlich so, dass die interessantesten Sachen auf der Pressekonferenz waren auch weniger die Spiele, sondern vor allem Hardware und generell ihre Strategie für die Zukunft. Und dann fangen wir vielleicht auch erstmal mit der Hardware an. Also sie haben, wie schon angekündigt, also vielleicht auch bevor ich jetzt was zu sage, zu sagen, die gesamte Pressekonferenz ist vorher schon geleakt, also komplett Ja. inklusive Order und wie sie das präsentieren und so weiter. Man hat nur die Trailer nicht gesehen, aber man kannte schon alles vorher, weil irgendeiner tatsächlich einfach die komplette Pressekonferenz geleakt hat. Und es ja sowieso auch vornherein der E3 auch schon einige Leaks gab. Deswegen war es auch nicht mehr überraschend, dass sie dann die Slim angekündigt haben. Ja, was soll man sagen? Also Ist halt Slim-Variante der slim. normalen Xbox One, keine größeren Performance-Verbesserungen, kommt Ende des Jahres raus. Und ja, ist dann sozusagen dann die neue Xbox One. Ich glaube, die wird dann wahrscheinlich die alte dann irgendwann in der Zukunft dann auch komplett ersetzen. Und ganz am Ende haben sie auch tatsächlich die von vielen schon, ja, vermutete Scorpio, also sie hat auch noch keinen richtigen Namen, sondern sie haben sie auch wirklich nur nach dem Codename benannt, also er heißt Project Scorpio, kommt Ende nächsten Jahres, also Holiday 2017, also noch eine Weile hin, und soll tatsächlich, so wie sie das dargestellt haben, wirklich eine absolute Premium-Variante der Xbox One sein. Wie man in Interviews auch schon gehört hat, soll es auch so sein, wie man es bei der Neo vermutet. Alle Xbox One-Spiele müssen auf beiden ja, SKUs laufen. Und man erwartet sich aber von der Scorpio sehr hohe Performance-Verbesserungen. Man redet momentan von, also das haben sie auch im Trailer so beworben, dass die neue Xbox dann eben auch 6 Teraflops haben soll, was nochmal deutlich viel mehr wäre als das, was man in der Neo vermuten wird, Das ist ja in der letzten von Woche auch schon Sony. drüber gesprochen. Ja, das Genau. scheint tatsächlich wesentlich stärker zu sein, kommt deswegen auch vermutlich später. Richtig. Und da kann ich auch jetzt schon sagen, weil ich jetzt gerade auch über das Thema schon angefangen zu reden, die Neo wurde nicht auf der E3 angekündigt. Man hat aber mittlerweile die Existenz der Neo offiziell auch erwähnt, also in einem Interview mit Andrew House, die Neo existiert, man wartet nur noch auf den besten Zeitpunkt. Das veröffentlichen, ich gehe davon aus, dass E3 einfach noch zu früh war, wenn man frühestens im Oktober das launchen will. Also ich rechne eher mit einer Gamescom oder TGS-Ankündigung, aber wir wissen auf jeden Fall, die Neo existiert. Es war jetzt vorher auch nur ein offenes Geheimnis, jetzt ist es auch in dem Sinne ein bisschen offizieller. Ja. Und was aber bei Microsoft noch, ja, was auch noch sehr wichtig war und glaube ich auch nochmal unterstreicht, in welche Richtung Microsoft will, ist Xbox Play Anywhere. Die Xbox Play Anywhere Kampagne. Fast eigentlich sämtliche Spiele, die sie auf der Pressekonferenz gezeigt haben, kommen sowohl für die Xbox One als auch für den PC. Also es gab kein einziges Spiel auf der Pressekonferenz, das nur auf der Xbox One erscheinen wird. Und eigentlich alle fallen unter das sogenannte Xbox Play Anywhere Programm, was bedeutet, du kaufst das Spiel einmal und kannst sowohl auf dem PC als auf der Xbox dieselbe Kopie spielen. Das Das heißt, finde ich ehrlich gesagt mit das Coolste an der ganzen ja. Geschichte, ja. Also es bedeutet wirklich, sie sind momentan dabei, eben beide Ökosysteme mehr oder mehr näher aneinander zu bringen, zu sagen, uns ist nur das Ökosystem wichtig. Wenn ihr einmal ins Ökosystem einkauft, dann habt ihr sozusagen auch das Spiel für das gesamte Ökosystem und nicht nur für einen Teil des Ökosystems. Und das ist tatsächlich relativ krass und bemerkenswert, weil ich nicht nur das Gefühl habe, dass das irgendwie etwas ist, was halt super da reinpasst, sondern ich habe das Gefühl, dass es fast ein Key Factor ist. Dass man eben sagen kann, dieses Unified Platform Windows quasi, das alles verbindet, funktioniert natürlich auch nur dann, wenn du dann eben tatsächlich sagst, okay, das macht halt keinen Unterschied mehr. Also, und für Xbox-Besitzer ist halt eben der große Faktor Spiele. Ich meine, dafür ist die Xbox One da. Ich weiß, sie haben sich am Anfang mit was anderem beworben, aber ich meine, die haben da ja auch aggressiv zurückgerudert. Xbox ist für Spieler da und denen zu sagen, okay, hör zu, alles, was irgendwie, wie du schon gesagt hast, quasi zu unserem System gehört, zu unserer Umwelt quasi, unsere Systemumwelt, das alles ist dann quasi auch für alles verfügbar. Und das ist tatsächlich schon ziemlich, ziemlich wichtig. Also, das ist zum Beispiel so ein Grund für mich, wo ich dann sagen würde, naja, grundlegend interessiere ich mich nicht groß für die Xbox. Wenn ich mir eine Konsole kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall eine PS4 holen. Da bin ich auch weiter dabei, aber in dem Moment plötzlich denkst du natürlich trotzdem auch als PC-Spiel drüber nach, naja, wenn ich mir eine Konsole kaufe, würde ich mir vielleicht eher eine Xbox kaufen jetzt. Einfach nur basierend auf dem Fakt, dass ich mir halt einfach dann alle Spiele für beides kaufen kann. Und das ist schon relativ cool. Andererseits natürlich, wenn Exklusivtitel wegfallen, ist wieder die Frage, ob es überhaupt nötig sein sollte oder nicht. Kannst du es ja gleich auf dem PC auch spielen. Richtig. Aber trotzdem, ich finde das tatsächlich ein relativ wichtiger Move so und war eigentlich so die coolste Ankündigung, finde ich, die sie da hatten. Der Rest war so ein bisschen Bestätigung tatsächlich von dem, was wir alle schon vermutet haben. Und genau, also haben. Auch die Cross-Plattform-Initiative weiden sie in dem Moment aus. Also die Kampagne für Gears of War 4 wird komplett Cross-Plattform spielbar sein. Der Multiplayer nicht, aber Coop-Kampagne schon, also PvE, macht auch super viel Sinn. PvE macht in Gears of War auch immer noch super viel Spaß. Also das, was ich gesehen habe auf der Pressekonferenz, sah aus wie klassisch Gears of War und ich weiß, im Coop macht das relativ viel Spaß. Ja. Von daher auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Auch Minecraft bewegt sich momentan dahin, dass das Cross-Platform-Play immer wichtiger wird. iOS, Android und Windows-Plattformen sind anscheinend schon vernetzt. Weitere Plattformen sind geplant oder sind auf jeden Fall in Verhandlungen. Ich gehe davon aus, dass damit auch die PlayStation- und Nintendo-Plattformen gemeint ist. Minecraft ist ja mittlerweile tatsächlich auf allen Plattformen, außer dem 3DS. Ja. Auch, dass John Carmack auf der Pressekonferenz war, man ja vermutet, dass Microsoft sich, wenn VR wirklich noch ein Thema bei ihnen wird, dann sich auf jeden Fall für die Oculus-Lösung entscheiden möchte. Das sind auf jeden Fall die Gerüchte, die man hat. Es gab keine Bestätigung davon, aber eine Tatsache, dass man John Carmack mit dem Oculus Rift auf der Pressekonferenz gesehen hat, als sie bei der Minecraft-Demonstration, zeigt eigentlich, ja, da ist auf jeden Fall mehr dran an diesem Gerücht. Ja, auf jeden Fall. Macht ja auch total Sinn, ja. Genau. Und an sich würde ich deswegen sagen, ich fand die Microsoft-Konferenz mehr als nur solid, weil ich das Gefühl hatte, sie hatte von vorne bis hinten einen deutlichen roten Faden. Sie haben das, was sie rüberbringen wollten, definitiv sehr gut rüberbekommen. Alle haben danach, glaube ich, gemerkt, worum es Microsoft mittlerweile geht. Das Einzige, wo ich gesagt habe, das war irgendwie ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ist, es gab kaum Neuankündigungen. Also alles, was man an Spielen schon gesehen hat auf der Pressekonferenz, hat man eigentlich schon mal irgendwo gesehen. Das heißt, man hatte da nicht so wirklich das Gefühl, auf was kann ich mich denn ansonsten sonst noch freuen, neben den Spielen, die schon angekündigt wurden. Das war ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen mega enttäuschend, aber ja, kleiner Bummer war das schon so ein bisschen. Also ich habe schon erwartet vielleicht noch ein, zwei größere Titel, die angekündigt wurden, also Dead Rising 4 wurde angekündigt, Forza Horizon 3, das sind auch große Titel für ihre Fanbase, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, vielleicht so etwas Größeres hätte ich ja schon noch erwartet. Aber ansonsten, ja, grundsolide Pressekonferenz von Microsoft dieses Jahr. Ich glaube tatsächlich auch, für mich ist das auch das Wichtigste eben, dass man das Gefühl hatte, den Plan, den sie hatten, den haben sie von Anfang an sehr klar kommuniziert. Ausnahmsweise hatten sie tatsächlich auch mal einen guten Plan. Ich meine, das haben wir jetzt schon öfter mal gesagt, aber wir finden es total sinnvoll und nachvollziehbar, den Weg, den sie gehen. Und es ist schön, dass sie das tun. Es ist auch schön, dass sie den tatsächlich komplett eben so auch propagieren und da eben auch direkt offen mit umgehen. Wir haben oft genug Microsoft gebasht dafür, dass man irgendwie das Gefühl hatte, sie wissen nicht so genau, wo sie hin sollen mit dem, was sie vorhaben. Sie scheinen komplett an ihrer eigentlichen Fanbase vorbei zu entwickeln und scheinen den Fokus auf die falschen Dinge zu legen. Hier habe ich ausnahmsweise das Gefühl, das ist alles genau richtig gewählt. Also die Sachen, die sie dazu gesagt haben, den Fokus auf Spiele zu legen und das Ganze tatsächlich einfach eben auf die Art und Weise umzusetzen, war, glaube ich, genau das Richtige. Also da hätte ich, glaube ich, auch nichts dran zu meckern. Klar, hätten sie jetzt irgendwie noch zwei richtig große, spektakuläre Titel angekündigt, wäre es vielleicht eine richtig, richtig gute Konferenz geworden. So hatte man vielleicht das Gefühl, dass da ein bisschen lacking war, aber insgesamt auf jeden Fall ja mehr als ein solides, eine sehr gute Pressekonferenz gewesen von Microsoft. Tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, gerade dazu im Vergleich war das bei Sony dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube, Sony hatte tatsächlich das Problem, jetzt wenn man drüber nachdenkt, Microsoft konnte jetzt schon über die Scorpio reden. Ich glaube, das Problem ist halt letztendlich, die Gerüchte von beiden sind mehr oder minder schon vorher fast bestätigt gewesen. Es war einfach klar, dass das passieren würde. Microsoft kann drüber reden, weil sie weit genug weg sind vom Release-Termin, dass sie jetzt sich nicht befürchten müssen, dass jetzt irgendwie die Verkaufszahlen komplett einbrechen. Sony hat ein bisschen das Problem, dass sie so zwischen den Stühlen sitzen. Sie sind noch nicht nah genug dran, dass sie es jetzt schon ankündigen können, aber nicht mehr weit genug weg, dass sie sagen können, naja, in zwei, drei Jahren kommt was Cooles. Und dass sie deswegen quasi eigentlich drüber reden konnten, weil es eben nah genug dran ist, dass es dann doch durchaus Auswirkungen hätte, aber noch weit genug weg, dass es einfach eben ein bisschen zu früh ist. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, das Sony dabei hatte. Aber ja, super solide, gute Pressekonferenz auf jeden Fall. Das war auch schon ein ganz guter Anfang in den Abend. Sony war ja wie immer super spät in der Nacht, also um 3 Uhr morgens. Und für uns hier, ja. Yep. Ich war aber wie immer vorbereitet, das heißt, ich habe das Ganze mir auch live angeschaut, wie eigentlich alle Jahre wieder. Und ich glaube, ich bin in die Sony-Pressekonferenz reingegangen, in dem Wissen, Sony hat zwei Problem, Anführungszeichen. Du hast das mit der Scorpio und Neo schon erwähnt, auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, Microsoft hat auch noch nicht genug zu Scorpio gesagt, dass man jetzt immer das Gefühl hatte, die Scorpio überschattet jetzt die E3. Nee, nee, das nicht. Aber das war auf jeden Fall schon so, okay, Sony, was macht Sony jetzt? Was hat Sony? Wir wussten, die Neo wird nicht da sein, das heißt, was machen sie jetzt? Und natürlich, sie alle wissen, die E3 von letztem Jahr kann Sony nicht überbieten. In dem letzten Jahr gab es nicht noch neue Spiele, wo man das Gefühl hatte, okay, die sind jetzt auf dem gleichen Level wie Shenmue 3. Außer Half-Life 3, was eh. Stimmt. Aber Half-Life 3 war eh so eine Sache, wo man das Gefühl hatte, naja, nee. Das ist wirklich einfach tot. Ja. Und deswegen glaube ich, war ich so ein bisschen gespannt, okay, wie wird Sony das machen, in dem Wissen, wir haben keine neue Hardware, wir müssen vielleicht ein bisschen PSVR bewerben, aber wir wissen auch, VR bewerben in so einer Pressekonferenz ist immer ein bisschen schwierig, weil man musste eigentlich richtig die Brille aufhaben, um es richtig spüren zu können, was die Faszination ausmacht. Und natürlich, wir haben nicht mehr diese Spiele wie letztes Jahr. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass Sony das relativ gut gelöst hat. Also Sony ist diesmal wirklich einfach mit der Strategie reingegangen. Wir reden einfach fast gar nicht. Tatsächlich war es so, es gab drei verschiedene Redner auf der gesamten Pressekonferenz und die haben zusammen, weiß nicht, maximal 5 bis 6 Minuten geredet. Ja. In der ganzen Konferenz. Und normalerweise ist so eine Konferenz ja immer 2 Stunden lang. Du hast dann, keine Ahnung, dann ist Sean Layden ist da, Adam Boyce ist da, Shuhei Yoshida ist da, Andrew House ist da und dann noch ein paar Developer. Und tatsächlich war es wirklich nur, es waren nur 3 Leute da, Sean Layden, Andrew House und Hideo Kojima. Und ansonsten war es wirklich nur Trailer, Trailer, Trailer, Trailer. Keine Unterbrechung zwischen irgendwas. Es war einfach nur eine Aufeinanderreihung von Gameplay-Demonstrationen und Trailern. Und das hat meiner Meinung nach relativ gut funktioniert, vor allem auch in dem neuen Theater, das sie haben. Alles komplett mit einem richtigen Orchester untermalt. Also jede Trailermusik, die man in den Trailern gesehen hat, war komplett vom Orchester und nicht aus den Boxen. Was ziemlich cool ist und auch zur Atmosphäre beigetragen hat. Und sie hatten auch ein paar relativ coole Spiele, die sie da haben. Manche von denen hat man erwartet, aber selbst die, die man erwartet hat, kamen nicht in einer Art und Weise, wie wir sie erwartet haben. Ja. Also wir werden dazu später noch eingehen, aber ich hätte bei God of War etwas anderes erwartet. Ich sage es auch jetzt schon mal, ich sage jetzt noch nicht, ob das jetzt positiv oder negativ gemeint ist, aber God of War habe ich auf jeden Fall anders erwartet. Und natürlich Resident Evil 7. Ja. Dazu werden wir später noch mehr sagen, aber ich kann jetzt auch schon sagen, wir waren uns 100%, nein, 1000% sicher, Resident Evil 7 wird auf der E3 sein. Und wir haben uns 1000%ig eigentlich sicher, dass es nicht sowas sein würde, als das, was wir gekriegt haben. Deswegen war das schon relativ spektakulär, auch dass Kojima dann da war. Wir wussten ja schon, dass Kojima mit Sony kooperiert, aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass sie so früh schon irgendwas zeigen. Zugegeben, dann war es mal auch nicht so viel gesehen, aber allein, dass er da war, dass er einer der wenigen war, die man auf der Bühne gesehen hat, zeigt eigentlich, wie viel Wert Sony darauf legt, dass Kojima jetzt mit ihnen kooperiert. Ja. Sie haben ihn quasi in den roten Teppich ausgebreitet. Als er erschienen ist, der Vorhang ging auf und sie haben ihm so eine weiße Treppe aus Licht zur Bühne gebaut. Also sie wissen an, was sie an ihn haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, durch diese paar Ankündigungen, wo man so ein bisschen so eine leichte Schock, zumindest so leicht geschockt oder überrascht war, hat man trotzdem wieder das Gefühl gehabt, okay, Sony hat trotzdem wieder es geschafft, mindestens genauso viel Buzz zu erzeugen wie Microsoft. Was Spiel angeht, auf jeden Fall, ja. Ja. Und von daher habe ich das Gefühl gehabt, Sony hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ich war früher im Bett, als ich dachte. Ich dachte, ich muss bis 5 mindestens aufbleiben, aber es war nach 20 nach 4 war es schon vorbei. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich bin hab eine volle Packung Spiele abgekriegt, ohne irgendwie viel rumgerede. Das einzige Manko wahrscheinlich, aber ich habe eigentlich schon damit gerechnet, es wird kein ganz neues Crash Bandicoot leider geben, weil die Lizenz hat immer noch bei Activision, aber Activision hat angekündigt, dass sie 1, 2 und 3 komplett neu remastern wollen für die PS4. Keine Ahnung, wie das letztendlich wird. Auf jeden Fall Crash ist auf jeden Fall irgendwie zurück, aber irgendwie auch nicht. Aber naja. Ja, aber naja. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl gehabt, Sony war wieder eine gute Pressekonferenz. Persönlich habe ich nur das Gefühl gehabt, okay, wenn ihr eh schon noch ein bisschen Zeit gehabt hättet und eh nur Trailer zeigt, hättet ihr vielleicht auch eigentlich ein bisschen noch den Mut haben können, ein bisschen mehr auf eure japanischen Titel einzugehen, also die dann alle irgendwie abseits der Pressekonferenz noch gezeigt wurden. Selbst dann sowas, was First Party ist, wie zum Beispiel Gravity Rush 2, und der Trailer ist halt 1,5 Minuten lang. Wäre auch nicht das Problem gewesen, das noch zu zeigen. Klar, sie haben die TGS, aber anders habe ich auch das Gefühl, naja, wenn ihr schon in der Position seid, ein so variantenreiches Line-Up zu haben und viele von diesen Third-Party Titeln aus Japan sind auch noch exklusiv für euch Und ihr seid, ihr entwickelt sie nicht mal selbst. Also Persona 5, Nioh zum Beispiel, Nier. Was war noch mit FF15? Waren die nicht auch da? Ja, FF15 war noch kurz auf dem Trailer da, aber ich meine damit ihre ganz groß. Ich meine, klar, Resident Evil 7 ist japanisch, Last Guardian ist japanisch. Ich war einfach daraus hinaus, dass du, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich weiß nur, dass du super angepisst warst, dass der Trailer, den sie auf der Sony-Pressekonferenz gezeigt haben, super mies war. Oder das Gameplay. Ich habe extra zu meinem Füße erst noch nichts gesagt, weil ich das unabhängig von der Pressekonferenz im späteren Teil sagen will. Es war nicht nur auf der Sony-Pressekonferenz, auch auf der Microsoft-Pressekonferenz, das war sie. Oh, ja. Da fällt mir ein, vorhin, der Satz stimmt nicht ganz, es gab tatsächlich ein Spiel, das sie auf der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt haben, das nicht für den PC kommt, das Final Fantasy 15. Stimmt, ja. Richtig. Das habe ich ganz vergessen, dass es auch da war. Ja, richtig. Aber ansonsten erscheint alles für den PC, was auf der Microsoft-Pressekonferenz zu sehen war. Okay, ja, dann sprechen wir über Final Fantasy 15 nachher nochmal. Ich weiß nur, dass das war das, was ich groß mitgenommen hatte von der Pressekonferenz, dass du super sauer warst danach. Ja, okay, ja, Sony-Pressekonferenz, du hast völlig recht. Ich fand es ein bisschen weird, dass es so, ich meine, andererseits ist es schon eigentlich geil grundlegend, dass sie einfach sagen so, bam, Spiele, Trailer, zack, zack, zack, fünf Leute auf der Bühne, das war's. Fühlte sich trotzdem komisch an, weil sie es ehrlich gesagt angefühlt hat wie, weiß ich auch nicht, ein langes Showreel mit den wichtigsten Trailern und das war's. Also sie hätten auch einfach niemanden auf der Bühne haben müssen, so ungefähr. Fühlte sich für eine Pressekonferenz ein bisschen weird an, weil eben wenig Pressekonferenz war, weißt du? Also es war wenig Leute da, die einfach ein bisschen was erzählt haben. Du hast einfach das Gefühl, sie wollen eine Show machen, deswegen auch dieses ganze Theater, so ein bisschen wie ein Kino, der Vorhang geht auf und dann das Orchester beginnt zu spielen und dann kommen langsam so die Trailer. Das fand ich ganz geil, dass sie eben Live-Orchester da hatten und so, dass sie da eben was mitgemacht haben. Das fand ich ganz cool. Insgesamt, wie gesagt, trotzdem, irgendwie fühle ich es halt eben komplett einfach anders an als eine normale Pressekonferenz, weil eben kaum geredet wurde und eigentlich nur filmmäßig lang quasi einfach Trailer gezeigt wurden. Ist cool gleichzeitig, also kann man sich jetzt garantiert nicht drüber beschweren, aber irgendwie fühlte sich trotzdem ein bisschen weird an. Ansonsten, ja, auf jeden Fall, grundsolide würde ich behaupten auch. Also ich würde schon sagen, dass Microsoft ein bisschen bessere Konferenz hat, aber es liegt auch, glaube ich, hauptsächlich daran, dass sie halt einfach ein bisschen mehr zu sagen hatten in der Hinsicht. Ich glaube, spielemäßig war Sony besser, weil eben Microsoft auch nicht so wahnsinnig spektakulär war, was die Spiele anging. Insgesamt aber beide Konferenzen, würde ich sagen, einfach grundsolide. Dafür, dass wir letztes Jahr so ziemlich spektakulär hatten, war es dieses Jahr einfach richtig gut so. Man hätte auch denken können, so okay, vielleicht verkacken sie dann deswegen dieses Jahr, es gibt nicht viel zu erzählen, es wird einfach nur langweilig, aber ich fand, beide waren auf jeden Fall dafür interessant genug. Also Sony in der Hinsicht definitiv auch, ja. Ja, ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich umsonst aufgeblieben bin, also... Ja, gut, ich meine... Der Moment von Resident Evil 7 war ich schon so, what? Stimmt, ja. Ja gut, das hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich das verpasst hatte immerhin, das war ganz gut. Letztes Jahr haben wir das ja alles zusammengeguckt und so, dieses Jahr habe ich gesagt, nee, glaube ich, brauche ich nicht. Einfach, weil ich auch wusste, es wird nichts groß Spektakuläres kommen und ich glaube, da war ich dann auch ganz zufrieden mit, dass ich das nicht gemacht habe, so. Also musst du eh arbeiten. Richtig, ja. Gut, ich hätte mir dann auch frei nehmen können, wenn ich gewollt hätte, aber das habe ich dann gesagt, nee, das muss nicht unbedingt sein. Ja gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Spiele, oder? Wo wir jetzt eh schon so ein bisschen drumherum tänzeln, weil naja, jetzt Spiele, sagen wir gleich was zu. Würde ich sagen, gehen wir einfach gleich mal los. Wir fangen auch gleich mit einem riesigen Titel an. Ich würde fast behaupten, für mich persönlich vielleicht sogar der wichtigste Titel der Konferenz. Ist ein bisschen komisch. Das kann man jetzt E3? Ja, das ist halt so die Sache. Also irgendwie... Ja, also ich meine, genau, ja, der E3, der Messe. Eigentlich schwer zu sagen, gehe ich vielleicht nachher nochmal von zurück, irgendwie was Persönliches angeht, aber doch war es so eben, dadurch, dass eben Nintendo, wie die Jahre zuvor ja auch, sie haben einfach ihr ganzes Konzept umgestellt und dieses Jahr ja noch viel mehr, wir haben ein Spiel, das war's. Wir sagen nichts mehr nix, wir sagen nichts zu irgendwas anderem. Es waren tatsächlich noch ein bisschen mehr Spiele, aber es waren nicht mehr als fünf. Richtig, und selbst wenn, haben sie tatsächlich einfach so, wenn man halt bedenkt, wie viel sie dann, was sie da letztendlich mitgemacht haben mit dem einen Spiel, das sie quasi da haben wollten, dann muss man auch sagen, das haben sie tatsächlich dafür, dass sie eben nur ein Spiel hatten, immerhin tatsächlich mit einem kompletten Blowout irgendwie beantwortet und gesagt, hier komm, wie wäre es mit 100 Stunden Gameplay? Das mussten sie auch, wenn sie wirklich nur gesagt haben, wir zeigen jetzt 5 Stunden, alle einfach nur den gleichen Trailer 500.000 Mal. Ja, ich weiß, aber das ist also das Problem, deswegen, das war ja meine Befürchtung dabei. Sie haben nur ein Spiel, das kann nur scheiße werden. Tatsächlich dafür, dass sie nur ein Spiel hatten, haben sie das immerhin maximal Ich ehrlich gesagt genutzt. Nicht, weil ich war schon das Gefühl hatte, als es angekündigt wurde, dass auch für nichts kommt, war ich mir eigentlich relativ sicher, es war für die Wii U geplant. Ich glaube nicht, dass die Verschiebung war, weil das Spiel noch nicht fertig ist. Ich glaube, das Spiel ist schon relativ weit und sie warten noch darauf, dass der nichts fertig ist. Ja, nee, das stimmt natürlich, ja. Das ist schon wahr, ja. Ich habe auch gedacht, dass wahrscheinlich das Spiel schon relativ viel Zeit ist. Ich erzähle das jetzt nur so als anekdotisch, aber ich kenne so ein paar relativ große Nintendo-Fans, die mich vor der E3 voll rant abgelassen haben darüber. Nintendo hat keine Ahnung, das ist ja schon... Sie gestehen schon ihre komplette Niederlage ein, nur Zelda, das kann wohl nicht wahr sein. Und ich, als jemand, der bekannt dafür ist, relativ Nintendo-kritisch zu sein, musste dann sagen, naja, aber ist immer noch Zelda, weißt du? Also, ist auch nicht so, dass sie was anderes machen können. Natürlich, sie machen versuchen, jetzt das Beste draus zu machen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn Nintendo es schafft, Zelda gut zu finanzieren, ist immer noch Zelda. Du hast eine riesige Fanbase, eine relativ dedicated Fanbase. Ich weiß ganz, so wie ich Nintendo-Fans kenne, wenn ein Zelda richtig gut aussieht, reicht das schon, um die gesamte E3 für Nintendo zu retten. Ja, natürlich. Das stimmt, doch trotzdem muss man sich dazu sagen, das hat da kein Precedent in der Vergangenheit. Sie hatten immer, selbst wer, obwohl Klar. Zelda war, Aber wir gab es wussten, immer sie auch haben mehr. nichts. Also es. Richtig. Aber ich meine, es hätte ein komplettes Desaster werden können und so wie es letztlich dann geworden ist, lag vielleicht auch daran, dass die Erwartungen eben nicht so hoch waren, weil es eben nur Zelda war, also eben nur ein Titel. Finde ich, sind sie damit tatsächlich sehr krass gut umgegangen. Und Ich bevor meine, wir jetzt eben noch, ja? ich finde ja eigentlich schon die Aussage nur Zelda aus dem Mund eines Nintendo-Fans ja eigentlich schon so ein bisschen, weißt Ja. du eigentlich, wovon du eigentlich redest Aber ich gerade? meine, wenn man jetzt einfach nur, ich meine, ganz ehrlich, nur Zelda im Sinne von ein quantitatives Statement und kein Klar. qualitatives, ist schon auch begründet zu sagen, naja, wie kann das eigentlich sein? Es ist halt eine der größten Konferenzen der Welt. Theoretisch gesehen, wenn man jetzt eben nicht davon ausgeht, dass es um Besucherzahlen geht, sondern einfach nur um das, was da passiert, die größte Konferenz der Welt. Nintendo taucht auf und nachdem es in letzter Zeit immer mal wieder Dinge gab, die eben, weißt du, also ich meine, ich würde nicht sagen, es gab ein Desaster nach dem nächsten, aber es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die derzeit nicht besonders gut laufen für Nintendo. Und dann zu sagen, wir haben nur ein Spiel, ist schon so, Klar, aber wir wussten auch, ja. als sie die angekündigt haben, der NX wird nicht gezeigt, es geht nicht anders. Ja, Es natürlich, gibt halt klar. nichts mehr für die Wii U. Also. Stimmt. Aber das ist halt eben das große Problem. Trotzdem, das, was es eben für die Wii U gibt, und das, was eben dann auch für den NX kommen wird, logischerweise, und das, was wir gesehen haben, das eine Spiel, das sie hatten, war eben The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Und dafür. Dass wir ja davor noch gar nicht so wahnsinnig viel Hype hatten, hatte ich das Gefühl. Ich weiß, der Reveal-Trailer letztes Jahr, da waren alle so, wow, das sieht super cool aus, Beziehungsweise der aber. Reveal-Trailer ist ja schon 2 Jahre her. Letztes Also Jahr stimmt, waren das sie ist ja schon gar nicht 2 Jahre da. her. Richtig, letztes Jahr gab es gar nichts dazu. Habe ich das Gefühl gehabt, so richtig krass drin ist keiner. Und das, was wir dann gesehen haben, war schon einfach tatsächlich super geil. Also ganz ehrlich, wie gesagt, ob das jetzt mein persönlich wichtiges Spiel der E3 ist, weiß ich nicht. Für mich persönlich war es aber, glaube ich, jetzt rein objektiv betrachtet trotzdem eins der mit Abstand größten. Und es war einfach super spektakulär. Ich meine, wie gesagt, wir haben einfach so viel gesehen dazu, dass es auch gar nicht mehr groß viel irgendwie spekulieren, dass man nicht mehr groß viel spekulieren musste. Man musste nicht groß irgendwie rumdrucksen, gucken, wie, wo, was, wie wird das vielleicht, sondern so, wie wird das vielleicht, wie wäre es hiermit? Und dann haben sie dir einfach alles gezeigt. Nicht alles natürlich, aber viel. Und es sieht einfach mega geil aus. Also, ich meine, wir haben es ja schon von Anfang an gesagt, die Idee, Zelda Open World zu machen, ist weder besonders innovativ, schlau, das ist kein Geniestreich, das ist eher offensichtlich. Dass es dann auch ein bisschen mehr in Richtung RPG gehen muss, ist auch quasi offensichtlich. Dass es dann trotzdem so konsequent umgesetzt wird, war nicht so ganz klar, gerade bei Nintendo nicht. Und ich finde, so wie es jetzt aussieht, sieht es tatsächlich einfach wie das ultimative Zelda aus. Ich will nicht so weit gehen und sagen, keine Ahnung, das ultimative Pokémon-Spiel wäre halt ein Open-World-Pokémon-Spiel, das stimmt. Und davon sind die Spiele sehr, sehr weit entfernt, das war bei Zelda nicht der Fall. Aber trotzdem, Zelda als Open-World-Spiel mit dieser Art von Gameplay und der Exploration, den Tempeln, allen drum und dran, ist einfach offensichtlich eine extrem gute Idee. Und so wie sie es umgesetzt haben, sieht es auch noch richtig, richtig geil aus. Ich bin ein riesen Wind Waker-Fan, ich habe es schon gesagt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Wind Waker mein Lieblings-Zelda ist, aber es ist auf jeden Fall up there. Also für mich ist es definitiv eins der Top 3 Zelda aller Zeiten. Und Wind Waker hatte eben auch genau diesen Moment so. Deswegen hat es mir auch so gut gefallen. Ich bin halt jemand, der Open World mag. Ich mag Exploration. Ich verliere mich gerne in der Welt. Und das, was man jetzt von Zelda gesehen hat, ist genau das so. In dieser Welt kannst du dich komplett verlieren. Und ich weiß ich auch nicht. Irgendwie sieht es einfach mega geil aus. Also ich bin so jemand, der dann auch sagt, ich würde mir, wenn, wahrscheinlich nur für ein Zelda eine Nintendo-Konsole kaufen. Weil so viele andere Franchises haben sie nicht, die mich so sehr interessieren. Für das würde ich tatsächlich überlegen, mir eine Wii U zu kaufen. Beziehungsweise ein NX wahrscheinlich. Ja, die Frage, ich meine, wahrscheinlich würde die Wii U dann einfach so billig sein. Richtig, also weißt du, ein NX kaufen, wenn er nochmal eine richtige dedicated Konsole wird für 300, 400 €. Nur für Zelda würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn du halt für 100 dann irgendwie eine Wii U kriegst, dann würde ich mir das vielleicht eher überlegen. Wobei im Stimmt Nachhinein natürlich. sitze ich dann da wahrscheinlich auch wieder und sage, naja, es sieht schon wesentlich besser aus. Weil das ist tatsächlich das Einzige, bevor wir jetzt gleich noch ins Gameplay kommen, nur mal so ganz grob. Die Optik ist wunderschön. Keine Frage. Dieses halbe Cell-Shading passt einfach gut dazu. Trotzdem sieht man, dass es auf der Wii U gelaufen ist. Und das ist ein kleines Problem, habe ich das Gefühl, weil es einfach nicht anders ist. Ich meine, gerade bei Cell-Shading geht es eben um gutes Filtering, da geht es eben darum, dass du schöne, klare Kanten hast, dass es schön getrennt ist, dass du klare, umrissene Schatten zum Beispiel und sowas hast. Und das sind gerade die Dinge, die fehlen. Also du hast ganz viel Frisseliges, weißt du, was ich meine? Ja. Einfach nicht hoch genug aufgelöste Pixel und das siehst du. Und das ist echt schade. Ich meine, das müssen sie machen, garantiert, weil die Wii U ist schwächer als PlayStation und Xbox derzeit. Und ist auch noch ein Open-World-Spiel, was ja, so wie wir alle wissen, wesentlich mehr demanding ist, gerade weil es eben keine Ladezeiten und sowas gibt. Das heißt, sie mussten irgendwo Abstriche machen, trotzdem, das ist tatsächlich das einzige kleine Manko, wo ich sagen muss, es sah einfach nicht so geil aus, wie ich glaube, wie es aussehen kann. Da bin ich dann gespannt, wie die NX-Version aussieht. Weil diese zeitlose Grafik, die sie dafür wieder gewählt haben, kann, glaube ich, einfach wunderschön sein. Ja, also der Artstyle ist wunderschön. Ja, das sowieso. Wie gesagt, so ein bisschen höher aufgelöst, ein bisschen schicker, glaube ich, kann das nochmal ein bisschen geiler aussehen. Was man auch dazu sagen muss, wenn man das ganze Gameplay gesehen hat, letztendlich ist es ja nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, dieses Zelda zeigt dieses revolutionäre Nintendo, also im Sinne von Nintendo macht etwas völlig nie dagewesen, sondern man sieht auf jeden Fall schon die ganzen Inspirationsquellen aus diesen ganzen Spielen, die es ja schon vorher gab, die eben Open-World-Spiele gemacht haben oder auch was Gameplay angeht, was viele Aspekte vom neuen Zelda angeht, aber trotzdem, dass Zelda eben diese ganzen Elemente reinnimmt und du trotzdem das Gefühl hast, das passt alles so wie, ja. Ja, als ob Zelda schon immer so gewesen wäre. Genau, als wäre es schon immer so gewesen. Als wäre das letztendlich nur die logische Konsequenz aus allem anderen bisher gewesen. Hast das Gefühl, das wirkt jetzt schon so rund. Ich meine, klar, man hat jetzt 5 Stunden Gameplay gesehen. Das Spiel ist absolut spielbar mittlerweile schon. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt noch so viel, klar, Optimierung und keine Ahnung, wie es mit NX aussieht und so weiter. Aber das Spiel sieht jetzt schon von der Art und Weise, was man auch alles für Sachen machen kann. Wie man mit der Umgebung interagieren kann, Equipment-System, Stamina, generell Exploration, dass man überall hochklettern kann, dass hunderte von Tempeln überall sind und dass es auch nicht mehr ganz so linear ist, sondern man relativ viele Freiheiten hat, wie man die Story jetzt anpacken möchte und so weiter. Es wirkt alles schon ziemlich gepolished jetzt schon, ja. Und sah super, super gut aus. Also die Kämpfe sahen auch richtig cool aus, richtig cool dynamisch. Du siehst Link, der eine Rüstung anhat, was auch völlig spektakulär ist. Ich würde einfach sagen, von vorne bis hinten war das, was sie gezeigt haben, einfach 1A. Also das ist definitiv eines der größten Titel des nächsten Jahres und vielleicht auch eines der besten, wenn nicht sogar das Beste. Kann ich jetzt schon sagen. Ich meine, darauf kann man sich eben verlassen, dass eben man nicht so groß sich Gedanken drüber machen muss, da gibt es aber noch viele Stolpersteine. Man hat schon das Gefühl, wenn sie ein Zelda rausbringen, dann ist es gepolished, dann funktioniert es, dann ist das alles, was sie machen will, das macht es auch. Da gab es, glaube ich, fast keine Fehltritte in der Nintendo-Geschichte. Von daher kann man sich darauf verlassen und ich glaube, gerade deswegen ist es spektakulär. Und dadurch, dass sie auch nichts irgendwie in irgendeiner Annäherung gezeigt haben, was irgendwie das Gamepad-Tablet von der Wii U angeht oder irgendwie Motion Controls oder so, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist NX wirklich, zumindest auch vom Control-Scheme, wirklich back to traditionals. Ja, eher klassische Dings, auf jeden Fall. Und ich meine, das hat ja ein bisschen bei Skyward Sword damals immer auch bei der Präsentation dann gestört. Man wusste schon, Skyward Sword wahrscheinlich auch ein gepolstertes Spiel, aber in dem Moment, in dem du halt Motion Controls zeigst und das funktioniert einfach überhaupt nicht, auf der Pressekonferenz ist halt ein bisschen scheiße. Das hatte man jetzt da nicht. Das Einzige, was wirklich passiert ist, war eher lustig, als das jetzt irgendwie dumm war das 15 Minuten in die Demo, die Demo gesagt hat, thank you for playing, weil sie vergessen haben, das Zeitlimit für die Journalisten auszuschalten. Und dann musste er das nochmal spielen, aber. Ja, stimmt. Ja, aber tatsächlich, also ja, Gameplay-mäßig, ich meine, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder so, dann guckt es euch an, aber ansonsten auch allgemein ist das Ding einfach gewesen, wir haben vom Prinzip her ein Open-World-Survival-RPG Zelda. Es gibt ein ganz lustiges Mockup-Cover, wo einfach alle Inspirationen irgendwie drauf sind. Keine Ahnung. You can call it Dark, Shadow of the Colossus, Zelda, und was alles für Vergleiche gab. Ich weiß nicht mehr. Mal gucken, ob ich das finde. Und das passt eben auch. Und das ist halt das Krasse daran, weil das, wie gesagt, man hat das Gefühl, das passt so gut. Und das ist auch einfach so schön umgesetzt. Eben gerade was sowas wie Survival angeht, wenn man sieht, wie er kocht. Ich meine, da gibt's eine Szene, wo Monster Hunter war dann auch sofort. Ja, natürlich. Da kommen wir gleich noch drauf, aber also allein schon, weißt du, was dieses allein das Überleben angeht oder das einfach Traversen von der Welt sowas. Dieses Prinzip von Shadow of the Colossus quasi ein bisschen, dass du dich nicht so lange festhalten kannst. Das heißt, das musst du trainieren, dass du dann irgendwann an höhere Orte klettern kannst und so. Du kannst Bäume fällen. Wie gesagt, wenn du kochst und so ein Kram und siehst du diese Animation, wie das eben alles so in der Pfanne umher springt und dann hast du eben ein fertiges Essen. Es fühlt sich alles so Zelda an. Also so, weißt du, so archetypisch Zelda. Und trotzdem macht es so Sinn, dass du einfach in dieser freien Welt sitzt, dir ein Pferd zähmst und dann abends am Lagerfeuer sitzt. Allein die Idee, dass ich mir vorstelle, ich kann in der Welt von Zelda mich wirklich komplett frei bewegen. Ohne, dass ich eine Quest brauche. Ohne, dass ich irgendwie durch einen Tunnel oder einen Schlauch laufe. Ohne, dass ich einfach nur mit Epona über den einen freien Platz zum nächsten Level reite, quasi, wo es dann wieder relativ linear straightforward geht, sondern ich kann einfach komplett frei sein und eben einfach unterwegs sein, einfach nur mal eine halbe Stunde lang kämpfen und dann eine halbe Stunde lang nur exploren. Super, super cool einfach. Und das war, wie gesagt, auch das, was mich an Wind Waker so fasziniert hat, eben so ein bisschen diese Freiheit dabei zu haben, einfach mal ein bisschen in der Gegend rumzusegeln und Schätze zu bergen oder das Geisterschiff zu jagen oder sowas. All diese Dinge, die halt eben so die freie Welt ausgemacht haben von Wind Waker, die eben einfach in einer normalen Open World zu haben, ist einfach mega geil. Ja, definitiv. Also ich habe auch das Gefühl, das kann mittlerweile eigentlich nur noch funktionieren. Und auch ich, ja. Als jemand, der immer noch sagt, ja, NX weiß noch nicht genau. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr viel interessierter am NX, was zumindest schon mal Zelda angeht. Also ich würde mir auch überlegen, für Zelda vielleicht ein NX zu kaufen. Wenn jetzt der ganze Rest auch noch stimmt und so weiter, dann bin ich auf jeden Fall noch mehr interessierter daran zu holen. Aber ich war davor so ein bisschen, ja, erstmal schauen, jetzt bin ich so, ja, Zelda hätte ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens jetzt das eine Cover gefunden. Das ist einfach, keine Ahnung, das bisherige Mockup-Cover von Link, und da steht einfach Tony Hawk's The Elder Dogma Shadow of Metal Souls, Downhill Jam of the Cooking Mama Chronicles, Gear Solid 2 Turbo HD Remix and Knuckles. Ja, also tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau. Das ist tatsächlich wahr. Man sieht da sehr viele Inspirationen. Und das ist halt das, wieder das Interessante daran. Das ist wieder das, was Nintendo gut kann. Wir haben es schon oft genug gesagt. Nintendo ist einer der besten First-Party-Entwickler der Welt. Wenn nicht sogar der, ich würde sagen, der Beste. Vielleicht sogar der Beste, ja. Ja. Und trotz dieser ganzen Inspiration und trotz der Tatsache, dass wir ein Skyrim hatten, ein Witcher 3, weißt du, also, dass diese ganzen Pfade alle schon eigentlich betreten sind und eigentlich auch schon zu einer gewissen Meisterschaft geführt wurden, kommt dann Nintendo um die Ecke, packt das alles in ein Spiel und man hat nicht einmal eine Sekunde lang das Gefühl, dass sie irgendwas geklaut haben. Oder dass es nicht gerade Zelda ist. Sondern das Gefühl, nein, das ist einfach genau Zelda. Und man hat das Gefühl, Zelda ist einfach irgendwie so ein Stück weit der Urvater von diesen ganzen Spielen. Und deswegen, wenn Zelda das macht, was die anderen Spiele machen, ist es trotzdem einfach Original Zelda. Es ist ganz faszinierend. Natürlich müssen wir jetzt erstmal sehen, wie das Spiel sich letztendlich spielt. Aber alles, was ich bislang davon gesehen habe, hat sich nicht einmal irgendwie unoriginell oder komisch oder nicht wie Zelda Aber was ist angefühlt. nicht das Gefühl, dass sie sagen, wir packen das rein, weil wir es drin haben wollen, sondern sie packen Nee. es rein und sie polischen es so sehr, dass du das Gefühl hast, es ist nicht irgendwie halbherzig so, nee, wir müssen das einfach drin haben, weil, you know. Ja, das ist ja die Sache. Wir haben nicht gerade das Zeitalter der Open World und deswegen sagt Zelda, naja, dann müssen wir halt auch Open World machen, Und wir sondern müssen Zelda. irgendwelche komischen Quests haben und Dark Souls Kampfsystem und was ich weiß. Genau. Und nee, Zelda, also bzw. Nintendo ist da ja auch einfach so wunderschön. Ich meine, das ist ja der Vor- und der Nachteil. Ich meine, was ihre Konsolen und ihre Hardware angeht, ist das ganz oft ein Nachteil, fast immer. Aber gleichzeitig, was eben sowas angeht, ist es halt natürlich auch ein Vorteil, dass sie eben so zeitlos denken und sich dann nicht so richtig an die Industrie halten, weißt du, und so ihr eigenes Ding machen. Da passt halt eben rein, ja, wir haben die Zeit der Open World-Spiele, aber es ist nicht so, dass Zelda sagt, wir brauchen das, weil Open-World-Spiele gerade in sind, sondern Zelda sagt, Open-World passt irgendwie gut zu uns, wir nehmen das halt eben auch, aber machen es halt auf die Zelda-Art und Weise. Und es ist einfach, keine Ahnung, also es war wirklich ein super faszinierender Titel. Ich habe nicht 5 Stunden Gameplay gesehen insgesamt, ich habe es ein bisschen durchgeskippt, weil dafür hatte ich einfach weder Zeit noch Lust. Aber ich habe bestimmt locker 2,5 Stunden gesehen. Ich auch. Ich habe dann immer gesagt, okay, ich habe, glaube ich, genug gesehen. Das Spiel wird Bombe. Ja, Und richtig. Und fertig. Ist einfach richtig gut jetzt schon. das Einzige, wo ich ein bisschen, nein, ich würde nicht sagen enttäuscht. Ich finde, es schon macht Sinn, wenn sie jetzt diese große Welt haben, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt mehr Naturgeräusche und so weiter. Wir stellen Ah, du die meinst es klassische tatsächlich. Overworld-Musik nicht mehr so stark in den Vordergrund. Ja. Kann ich verstehen, aber auch so ein bisschen, Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das letztendlich handhaben. Klar. Ja, also ich meine, du kannst ja auch trotzdem einen epischen Soundtrack haben, der nicht die ganze Zeit Nee, also anwesend ich sein sage auch muss nicht, und dass dann. das sozusagen jetzt schon da heißt, soll, es wird keinen richtigen Soundtrack geben, aber du weißt schon, so klassische Overworld-Musik, vielleicht kommt die auch, wenn du zum Beispiel auf Epona reitest, weiß nicht, Ja. aber, ja. Da müssen wir mal schauen, das stimmt. Aber insgesamt, ja, von vorne bis hinten einfach ein super, super cooles und beeindruckendes Spiel. Habe ich mega Bock drauf. Das ist einfach genau dasselbe, das ich haben will. Also ich habe das Gefühl, das ist auf mich zugeschnitten, obwohl es natürlich gelogen ist. Alle wollen das wahrscheinlich haben. Aber ich habe das Deswegen, Gefühl, ich bin ja nicht mehr alles, so ein was großer ich. Open World Fan noch. Ich habe das Gefühl, ja, ich habe Ja, stimmt. definitiv Bock Ja. drauf. Ich bin zum Beispiel ein riesen Open World Fan. Ich mag dieses einfach ohne Ziel und ohne Sinn einfach so, der Weg ist das Ziel, durch so eine Open World zu brettern und einfach das halt, keine Ahnung, oh, guck mal, da ist eine Höhle, da gehe ich mal rein. Oh, guck mal, hier ist eine Quest, da mache ich die jetzt halt mal. Ich liebe das ja total und deswegen habe ich, wie gesagt, auch das Gefühl, dass es komplett auf mich zugeschnitten ist, aber ich glaube auch sämtliche anderen Leute, die sich da nicht groß für interessieren, haben das Gefühl, naja, es macht einfach für Zelda Sinn. Ich meine, es Und gibt tatsächlich ein paar wenige Leute, die gesagt haben, mir gefällt dieses Design nicht so mehr Open World und kann ich auch verstehen, es verändert vom Prinzip her das Grundgameplay, das du im Spiel hast, ganz, ganz drastisch. ja, vor allem, weil es ja auch nicht mehr so linear sein soll in dem Sinne. Früher war es ja Ja. wirklich so, dass, okay, du musst halt zu den Tempeln, aber du hattest eigentlich relativ lineare Progression trotzdem. Du Vor konntest allem dann war es immer viele. Story Ich meine, angeführt, es ja. ist immer noch so, sie haben auch gesagt, es ist nicht so, dass du wirklich an Minute 1 schon überall hin kannst. Also Klar. das ist immer noch nicht der Fall. Also du musst halt für bestimmte Areale brauchst du tatsächlich auch mal wieder bestimmte Items oder auch genug Stamina, um einfach da hochklettern zu können. Aber Was das du finde ich auch einfach. schon wieder total geil. Ich finde, das macht es ja Ja. nur besser. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich so, du hast auf jeden Fall sehr viel mehr Freiheiten als noch in den anderen Zeldas. Und Und ich meine, ja. ich kann auch nachvollziehen, dass viele sagen so, na, so mit Equipment-System und Essen und alles Mögliche ist vielleicht denen wieder zu viel, so, na. Ich meine, ja klar, das Zelda hat bisher noch nichts in die Richtung gemacht, das ist keine langsame Progression. Es ist Zelda, Zelda, Zelda, Zelda, Zelda, einfach was komplett Neues. Und das kann ich schon auch verstehen. Ich finde auch, dass es legitim ist, dass Leute sagen, naja, ich mag halt gewisse Dinge einfach. Ich meine, ne, vielleicht das, was ich an Zelda am meisten mag, ist zum Beispiel eben Story-driven, weiß ich was. Und klar, das wird eher in den Hintergrund rücken. Und deswegen kann ich ja verstehen, dass Leute... Übrigens für die Leute, die sich für die Timeline interessieren. Also anscheinend spielt es ja in der Wind Waker-Timeline. Ich verstehe davon ja nichts, aber... Ich habe mir das tatsächlich auch angeguckt. Das Problem ist, ich hatte da mal so einen relativ guten Überblick drüber. Das Problem ist, es gibt ja existieren mindestens drei parallele Timelines, mindestens drei. Wenn man auch so die Four Swords und sowas mit einbezieht. Ja, stimmt, das ist in der Wind Waker-Timeline. Was auch irgendwie Sinn macht, ich habe mir das auch mal angeguckt. Also es macht tatsächlich Sinn, wenn man sich damit beschäftigt, warum es da drin ist, wahrscheinlich. Aber ehrlich gesagt, bei aller Liebe, skipp das bitte einfach, weil das komplett Zeitverschwendung ist. Ich weiß nicht, warum ich mich damit mal vor Jahren ausführlich beschäftigt habe. Ich war ja auch mal echt ein riesiger Zelda-Fan. Ich habe auch ein paar Twitter-Nachrichten gekriegt, so People still really care about Zelda timelines. Ja, das ist einfach, ja, ist einfach egal, ignoriert es einfach, es ist wurscht. Letztendlich hat das kaum Auswirkungen. Genieß einfach Zelda. Betrachte es einfach, es gibt halt einfach so eine unsterbliche Seele, die immer wieder geboren wird, um immer wieder gegen dieselben Vollidioten zu kämpfen. Fertig. Und danach ist einfach egal. Es passieren einfach Dinge. Ja, keine Ahnung. Also bevor wir jetzt natürlich einfach die ganze Folge über Zelda reden, wir wollen ja auch noch weitergehen. Aber ja, Zelda war definitiv für mich ein Highlight, wahrscheinlich das absolute Highlight der E3. Und war einfach total super und ich habe da extrem viel Bock drauf. Und Anscheinend muss die Journalisten auch tatsächlich 5 bis 6 Stunden stehen, um das zu spielen. macht total Sinn. Ich glaube, das war so ein Ding, das jeder Journalist machen musste. Egal warum, egal wie, das wollte, glaube ich, jeder spielen auch. Ja, das macht schon Sinn. Einfach, ja, geiles Spiel auf jeden Fall. Sieht total super aus. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, damit haben wir die Nintendo abgehandelt. Ich muss sagen, dann haben wir den abgehandelt, weil mehr hatten sie ja, wie gesagt, nicht. Was heißt, mehr hatten sie nicht? Wir haben ein paar Kleinigkeiten noch, aber vom Prinzip her, ja, that was it. Jetzt gehen wir springen komplett wild durch rum. Also, keine Ahnung, nur, dass wir es auch mal schon mal jetzt etabliert haben. Wir haben da keinen großen Sinn oder Verstand hinter. Wir machen auch nicht das größte Spiel bis zum kleinsten Spiel, sondern vom Prinzip her haben wir es aufgeteilt. Worüber kannst du mehr reden? Worüber kann ich mehr reden? Und jetzt würfeln wir es einfach wild durcheinander. Nächster Titel, über den wir sprechen wollen, wahrscheinlich der interessanteste, zumindest für uns beiden, oder hauptsächlich für mich, interessanteste Titel von der Bethesda-Konferenz, neben natürlich dem Skyrim Remaster, war Dishonored 2. Ich glaube, wenn man Dishonored 1 nicht mochte, dann ist einem Dishonored 2 100% egal. Das macht nicht groß irgendwie alles komplett anders als sein Vorgänger. Das ist nicht irgendwie, jetzt erfinden wir das Rad neu, sondern das ist sehr, sehr klassisch. Wir nehmen den Vorgänger und machen einfach in jeder Hinsicht besser. Und das, was ich bislang gesehen habe, sieht einfach super cool aus. Es sieht aus wie Dishonored. Ich meine, man muss diesen Artstyle mögen. Hast du denn als erstes Dishonored gespielt eigentlich? Ja, das habe ich Okay. gespielt. Allerdings wesentlich später als der ganze Rest. Ich hab das, also das, wann habe ich das gespielt? Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. 1,5 Jahre vielleicht oder so. Also das habe ich relativ spät gespielt auf jeden Fall. Da waren dann schon alle völlig mit, ja, das ist geil, das ist super und so. Ich habe das ganz, ganz lange ignoriert. Weiß ich gar nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Aber irgendwie habe ich es einfach. Wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwas anderes zu spielen. Aber ich habe es gespielt, ja. Und mochte es auch total gerne. Vor allem, weil ich es halt einfach, ich meine, ich stehe halt auf Stealth-Spiele und Dishonored ist halt eher ein Stealth-Spiel, als es All-Out-Action ist. Wie zum Beispiel auch Deus Ex, über das wir nicht reden werden, obwohl anscheinend die ganze Welt und ihre Mutter dieses Spiel für das wichtigste Spiel überhaupt halten, wobei jetzt glaube ich auf D3 ist wieder ein bisschen untergegangen, aber davor hatte man das Gefühl, wow, das ist so dieses riesige Ding. Wir werden nicht über Mankind Divided reden, aber auch, das ist halt so ein Spiel, das bietet dir zwar andere Lösungswege an, aber vom Prinzip her ist es eher so ein kreativer Stealth-Simulator. Es gibt mehrere Stealth-Wege, es gibt auch den Weg, der einfach all out ganz blazing ist. Aber im Prinzip her kannst du dir einfach mehrere Wege aussuchen, wie du es auf Stealth löst. Und hier sieht es auch wieder so aus. Sie scheinen einfach an allen Ecken und Kanten so ein bisschen gefeilt zu haben. Erstmal, ich weiß nicht, ob es enttäuschend ist oder nicht, du kannst auswählen am Anfang des Spiels, ob du die Tochter spielst, Emily, oder Corvo, den Hauptcharakter aus dem ersten Dishonored. Das heißt also, das ist nicht so, man hat ja am Anfang das Gefühl, dass quasi der weibliche Protagonist jetzt eben so im Vordergrund steht. Das ist auch so. Sie haben ja auch das ganze Material bisher darauf ausgerichtet, aber du kannst eben auch Corvo spielen. Es ist mir noch nicht so ganz klar, ob es tatsächlich auch richtigen Unterschied macht, was die Fähigkeiten angeht. So wie es aussieht, ist es so, ja. Wenn Corvo hauptsächlich die Fähigkeiten aus dem ersten Teil hat, dann würde ich behaupten, niemand will und wird und sollte Corvo spielen. Weil dann hat man einfach den ersten Teil und die ganzen coolen neuen Tricks, die eben ja, quasi dann dazugekommen sind, die verpasst man einfach. Von daher denke ich mal, dass es auch den meisten Leuten so gehen wird, dass die wahrscheinlich nicht Corvo wählen werden. Wohl, naja, keine Ahnung. Es sei denn, sie gehören zu den Behaupte ich Leuten, die einfach mal. tatsächlich, wenn sie Männer sind, keine Frauen spielen wollen oder können. auch. Richtig. Oder allgemein, wer weiß, ich meine, ich behaupte es einfach mal so, kann natürlich auch gut sein, dass es nicht der Fall ist. Also, ja. Aber auf jeden Fall, Emily, finde ich, ist der interessantere Charakter, muss man ganz klar so sagen. Corvo kennen wir aus dem ersten Teil. Der Fokus scheint eh ein bisschen mehr auf der Story zu liegen. Emily sieht super cool designt aus. Sehr, sehr coole Synchronstimme auch. Gefällt mir so gut, keine Ahnung, das ist ehrlich gesagt, habe ich mir nicht angeguckt, aber einfach gut synchronisiert. Und die Fähigkeiten von Emily sehen einfach super geil aus. Also es sieht einfach schon super, super schön aus. Und einfach, ja, Stealth-Gameplay, das zeigen sie ganz viel von. Und vor allem zeigen sie eben, wie du kreativ damit umgehen kannst. Wie du verschiedene Situationen verschieden lösen kannst. Zum Beispiel kannst du Gegner miteinander linken, dass wenn einem Gegner von denen, die miteinander verlinkt sind, etwas passiert, passiert es den anderen auch. Dann irgendwo eine Stun-Granate oder eine Stun-Mine hinlegen, ihn dahin locken, dann werden alle ausgeschaltet und so ein Kram. Die zeigen da echt ziemlich viel. Sieht super cool aus. Story sieht super cool aus. Sie haben einen neuen Dings. Einen neuen Hauptspielplatz quasi. Vorher hat sie in Dunwall gespielt, was sehr klassisch viktorianisch englisch ist. Jetzt sind sie eben an einem anderen Ort vom Prinzip her und, keine Ahnung, sieht einfach komplett anders aus, tatsächlich so vom Stil her. Super interessant aber und total cool. Keine Ahnung, es sieht einfach wirklich, wirklich richtig gut aus. Ich glaube, es ist halt nicht so, dass irgendwie Leute, die den ersten Teil nicht mochten, jetzt dazu überreden wird, quasi auf den zweiten Teil einzusteigen. Aber Leute, die den ersten Teil mochten, glaube ich, für die ist es einfach super gut. Und mir hat es einfach tatsächlich, keine Ahnung, mir hat es extrem gut gefallen. Ich habe es gesehen, habe von Anfang an gesagt, das sieht einfach total cool aus. Super cooles Design immer noch, cooles Stealth-Gameplay, viele Möglichkeiten. Einfach cool. Von daher würde ich sagen, ja, wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht so die große Revelation irgendwie, sondern einfach grundsolide, das, was der erste Titel gemacht hat, macht der zweite einfach noch besser und gut ist. Und darauf, das bedeutet für mich einfach definitiv ein Spiel, das ich auf jeden Fall haben will und auf das ich mich super freue, weil es einfach super, super cool aussieht wieder. Es kommt auch schon Ende des Jahres raus, oder nicht? Ja, glaube schon. Ist auf jeden Fall nicht lang. Ich weiß nicht genau den Termin, aber Ende des Jahres klingt richtig, ja. Müsste man mal nachschlagen. Ja, 11. November. Gesagt, 11. November. Ja, okay. Ja, definitiv. Also ist nicht mehr lang hin und man kann gespannt sein, sich darauf freuen auf jeden Fall. Ich mag einfach den Typen, der das designt hat. Das ist ja derselbe, der auch hauptsächlich Art Direction gemacht hat für Half-Life 2. Das sieht man auch dem Titel manchmal ein bisschen an. Aber diese ganzen, dieses leicht Steampunk-mäßige mit diesem Walöl und so, sieht einfach, also die Welt sieht einfach mega, mega cool aus. Und sie scheinen da nochmal mehr dran gearbeitet zu haben, dass sie zum Beispiel auch gesagt haben, die ganze Welt ist ein bisschen. Also tatsächlich am NPC ist ein richtiger Tagesablauf und so. Du scheinst dich also ein bisschen freier bewegen zu können auch in der Welt. Alles macht irgendwie Sinn, zum Beispiel, die wohnen in der Nähe von dem Ort, wo sie arbeiten. Die gehen einkaufen und so ein Kram. Also es sieht tatsächlich einfach ziemlich, ziemlich cool aus, von vorne bis hinten. Und ich bin super gespannt. Ich würde auf Emily spielen. Wie gesagt, ich weiß nicht, Corvo. Ich würde auch Emily spielen, wenn ich es spielen würde. Ja, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht genau, ob die Corvo drin haben. Ich meine, an sich erstmal grundlegend, das ist halt ein Bonus in dem Sinne, ne? Also es ist halt eine zusätzliche Option. Darüber darf man sich eigentlich nicht beschweren, muss man schon sagen. Gleichzeitig weiß ich nicht so genau, was der Sinn dahinter ist, weil vielleicht haben sie Corvo auch neue Fähigkeiten spendiert. Trotzdem machen sie hauptsächlich Werbung mit Emilys Fähigkeiten. Die sehen auch extrem cool aus, die Corvo also nicht haben wird. Emily ist der interessantere Charakter einfach. Ich meine, Corvo hat halt den ersten Teil quasi, Nicole war der Protagonist des ersten Teils, das ganze Spiel 10 Jahre nach dem ersten Teil. Emily ist mittlerweile Kaiserin und es ist halt so ein bisschen die Geschichte. Corvus ist halt eher so der alte Mann, der quasi so ein bisschen auf sie aufpasst und ihr Berater ist. Und ich wüsste nicht genau, warum man den Typen spielen wollen würde. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht viel Incentive da. Vielleicht für ein zweites Mal durchspielen. Anscheinend ist es vollkommen realisiert, alles ist komplett gevoiced. Die reagieren auch verschieden auf Story-Situationen und so. Also sie haben tatsächlich schon Mühe gegeben, auch diesen zweiten Weg eben auch einen Incentive eben zu geben, indem sie sagen, okay, es gibt auch eine etwas leicht andere Spielerfahrung. Ich gehe aber davon aus, dass die Story komplett gleich ablaufen wird. Egal, mit wem man spielt. Die Frage ist noch, ob du zwischendurch wechseln kannst oder nicht. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was ein bisschen interessanter wäre. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich einfach durchgehend erstmal Emily spielen und vielleicht spiele ich dann ein zweites Mal durch mit Corvo und gucke es mir mal irgendwie mit dem an. Aber ja, keine Ahnung. Sieht super aus. War, glaube ich, nicht so, dass wir da irgendwas anderes von erwartet hatten. Letztes Jahr gab es den Reveal-Trailer quasi, der schon geil aussah. Sieht diesmal auch wieder extrem super aus. Und jetzt weiß man aber wesentlich mehr, es kommt bald raus. Ich bin gespannt und freue mich total drauf. Und werde es definitiv auch zeitnah spielen. Aber es ist auch, wie gesagt, einfach ein Spiel für mich, ne? So. Ja. Ich habe einen 1er kurz ein bisschen angespielt und ja. Ist kein Spiel. Stealth-Spiele sind immer noch nichts für mich. Nee, das wird sich auch mit dem Teil nicht ändern, garantiert. Nee, glaube ich auch nicht. Aber das, was man gesehen hat, sieht schon cool aus. Ich meine, das Ding ist ja nicht nur so, dass ich das Gefühl habe, Stealth ist an sich einfach dumm, sondern ich habe das Gefühl, ich komme mit dem Gameplay nicht so zurecht. Ich habe irgendwie echt Schwierigkeiten, mich in diese Genre mit reinzufuchsen. Aber wenn ich anderen dabei zusehe, wie sie stealthen, ist es schon ganz cool. Aber ich habe irgendwie, also weiß nicht. Ja, das irgendwie komme ich damit als Spieler nicht so klar. Da haben wir schon ganz oft drüber geredet, ist einfach nicht so dein Cup of Tea und das ist ja auch völlig legitim. Ich kann es total nachvollziehen, also es ist schon etwas Spezielleres, gerade weil auch jedes Stealth-Spiel ja auch mit Stealth anders umgeht. First-Person-Shooter ist ein First-Person-Shooter, ja, da gibt es schon kleine Abweichungen, aber grundlegend spielen die sich schon sehr ähnlich. Stealth-Spiele spielen sich immer sehr unterschiedlich, weil es doch immer meistens eine andere Art und Weise gibt, entweder das Unsichtbarkeit, wie reagieren Wachen auf dich und so, das ist immer ein sehr großes Gefühl-Ding auch. Deswegen muss man sich so ein Spiel auch erstmal reinspielen, um festzustellen, okay, was kann ich machen, wann sehen sie mich nicht. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass manche Leute es einfach nicht mögen. Aber es sieht tatsächlich sehr, sehr cool umgesetzt aus eben. Und weil Dishonored eben auch schon immer durch seine magischen Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, relativ coole Bewegungsmöglichkeiten hatte und dadurch auch eine gewisse Vertikalität hat, das wollen sie jetzt immer noch mehr betonen. Also einfach dieses in die Höhe einfach soll noch wesentlich mehr, noch wesentlich wichtiger werden. Und ich finde, das ist in Stealth-Spielen immer super wichtig. Also Vantage Points und Kram. Wege finden, auf denen man keiner Wache begegnen kann. Also weißt du, dass man eben höher einfach läuft und so. Solche Dinge sind super wichtig. Einfach nur auf dem Boden und Wachen rumschleichen ist auf Dauer ein bisschen langweilig. Von daher, da freue ich mich definitiv auch drauf. Das finde ich immer schön für so ein Stealth-Spiel, weil es eben Abwechslung bietet und weil du eben, wie auch im ersten Dishonored, relativ schnell dich auch bewegen kannst. Also die Bewegung wird sehr gut betont. Dass du dich hinteleportieren konntest im ersten und zweiten Teil. Jetzt eben hat sie ja diese komische Void Hand, die sie ausschicken kann, die sie dann noch nach oben zieht und so. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Das sieht ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Nächster Titel auf der Liste, God of War 4. Ja, oder God of War, das 4 ist ja offiziell anscheinend nicht im Titel. Stimmt. Aber es ist quasi God of War 4. Es wurde auf der Sony-Pressekonferenz angekündigt, gleich als erstes. Zuerst hat man nur den Soundtrack gehört, wo ich schon gedacht habe, ja, es könnte God of War sein. Ist aber auch ein komplett neuer Soundtrack mit neuen Themes und so weiter, also ist nicht das alte God of War-Theme. Und wie sich eigentlich die Gerüchte auch schon, ja, die Gerüchte haben sich bewahrheitet, God of War spielt jetzt in der nordischen Mythologie, es ist immer noch Kratos, aber ein sehr viel älterer Kratos. Er hat auch eine neue Synchronstimme und so gekriegt. Oh echt, das wusste ich gar nicht. Ja, es ist, weiß ich, hast du mal Stargate geguckt früher? Ja. Das ist der Schauspieler von Tiak. Oh, what? Echt? Krass, hätte ich nie im Leben erkannt. Aber das ist eine coole Wahl. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir einfach auf. Jetzt erkenne ich es, glaube ich, auch. Ja. Okay. Und sie haben das neue God of War gezeigt. Man sieht Kratos mit Bart und ist ein bisschen gealtert mittlerweile, aber er hat es anscheinend immer noch drauf. Die erste Überraschung ist, komplett neue Perspektive. Also ist nicht in dem Sinne ganz anders, aber es ist nicht mehr die klassische Third-Person-Perspektive, in der der Held einfach zentral ist, sondern du hast einfach diese Over-the-Shoulder Resident Evil 4-Perspektive, die für mich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, weil natürlich man es gewohnt ist, dass sich God of War anders spielt, auch anders aussieht. Und man hat auch schon gleich am Anfang an, man ist auch nicht allein unterwegs, also man weiß noch nicht genau, wie das jetzt über das ganze Spiel hinaus gehen wird, aber man sieht auf jeden Fall, wie er und sein Sohn, also wir wissen auch nicht, ist das wirklich sein Sohn oder wie auch immer, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall der Sohn nennt ihn auf jeden Fall Vater und sie gehen zusammen jagen und man geht dann auch durch eine relativ detaillierte Welt, sieht alles sehr, ja, wie man sich halt auch nordische Länder so ein bisschen vorstellt aus und ist aber nicht Open World, das haben sie schon gesagt, also auch wenn das so Anzeichen hatte, dass es Open World sein könnte, es ist nicht ganz Open World, das ist wahrscheinlich eher so eine Mischung, wie zum Beispiel Uncharted 4 oder ein Tomb Raider das machen, was auch meiner Meinung nach zum God of War besser passt, also ich glaube ein Open World God of War finde ich irgendwie auch, weiß nicht. Ich wüsste nicht, womit man die Lücken füllen sollte. Ja. Also das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja. Genau. Und man sieht auch ein bisschen Gameplay. Also die Kamera bleibt auch immer in dieser Over-the-Shoulder-Perspektive. Man hat jetzt nicht... Ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, wenn man God of War präsentiert, dass man super viele Kämpfe und super viel Action sieht. Und Kratos battelt sich einfach gegen, keine Ahnung, 20, 30 Gegner durch. Aber man hat tatsächlich nur so ein paar Gegner gesehen. Aber man hat auch schon gesehen, okay, er hat jetzt eine Axt. Die kann er auch werfen. Die hat auch magische Fähigkeiten. Er hat auch Magie. Er hat auch so eine gewisse Rage of the Spartan. Ability, mit denen er sich nochmal stärker machen kann. Ich hatte eigentlich gedacht, als ich auf dem gesehen habe, Rage of the Spartan, dass er einfach seine zwei Standardwaffen von alten God of War-Teilen einfach wieder beschwört, aber tut er nicht. Den einen Mini-Boss-Kampf, den man schon gesehen hat, sah auch schon wieder klassisch nach God of War aus. Also erstmal Schaden machen, dann kommt ein bisschen Quick-Time-Event auch. Es ist immer noch brutal, so wie immer. Ja. Aber man hat trotzdem das Gefühl gehabt, sie versuchen auf jeden Fall was Neues. Also ich habe ja den Sohn vorhin schon erwähnt, du hattest da auch schon eine Interaktion zwischen den beiden, wo das Gefühl hat, okay, der Vergleich ist, es war ein bisschen dumm, dass man immer die ganzen Vergleiche gelesen hat, aber man konnte nicht umhin zu sagen, man musste sofort an The Last of Us denken. Also die Szene, wo er ihm zeigt, wie er jagen muss, wie er den Bogen zu halten hat, worauf er achten muss, dann, dass er auch, jeder, der God of War gespielt hat, weiß, Kratos ist einfach ja eine kaputte Person irgendwie auch und dass sie ihm in dem Teil vielleicht wieder das versuchen wollen, ihn vielleicht wieder ein bisschen menschlicher darzustellen. Also man weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber zumindest hast du schon das Gefühl, okay, dieses Bond mit seinem Sohn, soll eine zentrale Rolle in diesem Spiel spielen. Du merkst, dass er versucht irgendwie so ein bisschen, okay, er möchte irgendwie so Vater sein. Als er seinem Sohn sagt, er muss das beenden, was angefangen hat, also das Tier, das er geschossen hat, auch töten, damit es sozusagen den Gnadenstoß geben. Will er ihn eigentlich ein bisschen trösten und tut so die Hand auf den Rücken oder versucht es zumindest und nimmt sie dann wieder zurück. Also so nach Motto, ja, er hat immer noch so Probleme, Gefühle zu zeigen und wie sich das dann halt Ganze entwickelt. Und es ist auf jeden Fall nicht das, was ich so erwartet habe, weil Ja. wir alle haben eigentlich schon erwartet, dass ein neues God of War kommt. Aber ich habe eigentlich gedacht, okay, es wird einfach straight up, wahrscheinlich schon Letzte God of Norden, War. aber sieht aus wie God of War, super viel Blut, super viel Gore, völlig, also den Fokus komplett auf Combat. Und das war's nicht. Also es hat mich auf jeden Fall überrascht, aber auch nicht negativ überrascht. Also das, was ich gesehen habe, sah auf jeden Fall super cool aus. Ich mag das ganze Setting sowieso. Bin natürlich nicht sicher, wie gut diese ganze Mechanik vielleicht funktioniert, wo man, wenn man jetzt mehr Fokus auch aufs Narrativ legt. Ich weiß nicht, wie gut Santa Monica das machen kann. Es ist halt auch nicht Naughty Dog. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf. Sah super cool aus. Es wird auch wieder große Bosskämpfe geben und so. Jemand hat so ein bisschen die Sorge geäußert, ja, man hat jetzt nicht so viel davon gesehen, aber jemand hat im Trailer mal gesagt, schaut mal ganz genau auf die Umgebung, wenn die Kamera so rauspannt, so am Ende. Und am Horizont gibt es so eine Ebene, wo man das Gefühl hat, das ist einfach nur eine Ebene. Aber wenn man ganz genau hinguckt, hat man das Gefühl, das bewegt sich. Das sieht dann ein bisschen aus wie eine riesige Schlange mit Schuppen. Aber wirklich nur so, man weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das sah schon so aus, als könnte es wirklich sowas sein. Und da habe ich Ja, das Gefühl, Yggdrasil halt, ne? ja, und ich habe halt das Gefühl, naja, große Bosskämpfe müssen eigentlich immer drin sein. Also da Ich braucht man sich, glaube meine, ich, man keine hat ja auch Sorgen am machen. Ende fliegt ja der Drache in die Kamera. Also es ist ja Ja. nicht so, dass man nicht auch nochmal etwas größer als dieses, so ein Eistroll oder sowas. Man hat ja auch schon quasi im Trailer oder im Gameplay-Bereich eben auch schon nochmal größere Viecher gesehen, am Ende den Drachen. Ja, ganz, ganz schwierig, ey. Also grundlegend erstmal eine Sache, die mich am Trailer extrem gestört hat. Und etwas, das kann ich nicht einschätzen, ob es im alten God of War besser oder schlechter war. Ich habe das Gefühl, das wäre mir nie aufgefallen, dass es da irgendwie auch so dumm gemacht war. Der Dialogschreiber, also Leute, die Spiele machen, die in einer klassischen mittelalterlichen, Anführungsstrichen, Fantasy-Welt spielen, in irgendeiner Form von Mythologie, die müssen doch verstehen, dass sie da keinen modernen Dialog reinmachen können. Und dass da ein Kind also ein Kind, der irgendwo in der nordischen Wüste mit seinem spartanischen Vater redet, nicht sagen würde, yes, Sir, ist einfach für mich offensichtlich. Und dass das überhaupt nicht da reinpasst, ist auch offensichtlich. Da brauchst du niemanden für. Das muss man kein Experte sein. Das sieht jeder auf den ersten Blick, dass das wahrscheinlich dumm rüberkommt. Und dieses ganze Sergeant-Militärvater mit seinem Sohn-Ding, was man 100% von Anfang an gespürt hat, ist einfach nicht passend. Ja, es ist nicht Rise Son of Rome, wo das noch extremer war, aber es ist trotzdem einfach, finde ich, ein extremer Fehltritt. Und das stört mich schon extrem an der Atmosphäre Das in ist diesem genau das, Trailer. wo ich auch gesagt habe, wo ich die Sorge habe. Ich weiß eben, Santa Monica hat sich noch nie wirklich an ein Spiel getraut, wo Writing in irgendeiner Weise wichtig ist. Ich würde behaupten, in den ersten God of War Teilen hast du, weiß nicht, du hast schon ein bisschen Dialog, aber keine Ahnung. Ich habe das Gefühl Kein gehabt, in dem Dialog. ganzen Reveal-Trailer habe ich schon mehr Dialog als im gesamten God of War 3. Ja. Und es ist auch okay so. God of War war einfach Angry Old Spartan wants Revenge. Und wer musste das auch nie sein? In dem Moment, in dem sie natürlich etwas anderes wollen, muss es auch etwas anderes sein oder muss es auch anders gemacht werden. Und da stimme ich dir zu, dass ich da auf jeden Fall, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Dialog, den man jetzt in Reveal gesehen hat, wirklich gut war. Nee, ja. Ich fand, das hatte halt gute Ansätze so. Aber das hat es halt so ein bisschen kaputt gemacht. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt auch nur so an so eine Randbemerkung eigentlich, aber das hat mich schon extrem gestört. Grundlegend, also Gameplay, den Fokus auf was Persönlicheres legen. Persönlich jetzt nicht im Sinne von emotional, sondern persönlich im Sinne von Perspektive, finde ich nicht verkehrt. Früher hat es halt die klassische Scope halt. Ich meine, du hattest halt auch Chainswords, macht ja auch Sinn. Also du hast halt gegen größere Gegnergruppen gekämpft, da brauchst du Übersicht, das hat sich eher angefühlt wie ein Devil May Cry oder, keine Ahnung, Legacy of Cain Defiance oder so ein Kram. Also wie eine, Ja, ne, yeah, Legacy klassisch. of Kain, ja. Genau. Also wo du eben klassisch das Gefühl hast, so ein bisschen, du brauchst ein bisschen mehr Übersicht, weil es eben darum geht, dass du halt in einem größeren Raum oder was sie was von mir aus, Prince of Persia, die neuen Titel und so. Das ist jetzt eben nicht mehr, sondern eben direkt ist einfach eher gezielt quasi zuschlagen in eine spezielle Richtung und so und eben ein bisschen persönlicher. Ich finde, das passt da schon ganz gut rein. Es fühlte sich natürlich schon gut an. Auch im Bosskampf definitiv, wobei es natürlich einfach nochmal ein bisschen was anderes ist. Man springt nicht ganz so viel rum, man ist nicht ganz so viel in der Luft, man wirbelt nicht ganz so viel um sich, um seine eigene Achse. Ja, ist schwer einzuschätzen, wie das jetzt vom Game Player aussieht. Die Idee an sich finde ich gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, ich finde, in modernen Spielen funktioniert es halt eben auch ein bisschen mehr, wenn du eben Immersion haben willst, eben quasi näher ranzugehen, eben noch eine persönlichere Combat-Erfahrung zu haben. Das hilft definitiv immer ganz krass für Immersion. Was jetzt eben zum Beispiel aus den Bosskämpfen so kommen angeht, pf, ganz schwer zu sagen. An sich fand ich, sah es einfach, also ich war beeindruckt. Und zwar in der Hinsicht, dass ich von God of War nichts erwartet hätte. Ich habe ein einziges God of War gespielt, das war eben das auf der PSP damals. Und da habe ich mich original natürlich überhaupt komplett gar nicht mit der Story beschäftigt. Wobei ja sogar die vom PSP-Titel sogar einigermaßen okay gewesen sein soll. Aber ja, das war damals für mich einfach ein gutes Action-Kampfspiel, fertig. Und von daher war ich positiv überrascht. Ich habe da nichts von erwartet, als ich den Trailer gesehen habe, gesagt, das sieht ehrlich gesagt ganz cool aus und wie etwas, was mich durchaus interessieren könnte. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie das letztendlich wird. Aber ja, also wie viel das auch tatsächlich dann noch God of War ist oder nicht, ist dann halt eben auch die nächste Frage. Und tatsächlich bei so einem Spiel, wie du ja auch schon gesagt hast, da wird dann die Story plötzlich dann auch wichtig, wenn ihr den Fokus drauf legen wollt. Und das kann es natürlich auch noch mal ein bisschen versauen, wenn sie das nicht besonders gut machen. Aber naja, also ich meine, solange sie das Gameplay hinkriegen, glaube ich, könnte es trotzdem noch ein solider Titel werden. Und das, was ich bislang gesehen habe, ist einfach, also ich meine, eher in der nordischen Mythologie ist einfach geil. Also, keine Ahnung, irgendwie Eiszombies, Trolle, Drachen. Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach cool. Also, ich habe das Gefühl, das passt einfach gut da rein. Ich finde es zum Beispiel interessant auch als griechische Mythologie, weil es eben noch nicht ganz so abgegriffen ist. Hat man das Gefühl. Spontan fällt natürlich erstmal gerade Skyrim ein und so. Da gab es natürlich auch andere Titel in der Vergangenheit, aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht ganz so beackert ist wie zum Beispiel die klassische römisch-griechische Man gibt mir Mythologie. natürlich noch weniger beackert, aber jetzt in die Zeit zurückgehen ist halt nochmal ein bisschen schwieriger. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt mal gespannt, was daraus wird, aber an sich war das schon ein ganz guter Titel, finde ich. Definitiv. Anderer Titel, bei dem das so ähnlich ist, Leute machen etwas, was man von ihnen nicht unbedingt erwartet hätte, allerdings mit einer nur sehr positiv gestimmten Konnotation, ist Horizon Zero Dawn. Dazu gab es nämlich ja auch wieder neues Gameplay, sogar relativ viel. Und sie haben ein bisschen mehr von der Open World gezeigt. Sie haben ein bisschen mehr was von der Umwelt gezeigt, wie du auch mit dir umgehst. Vielleicht auch so ein bisschen mehr Hints darauf angedeutet, eben, ne, du verlässt am Anfang das Dorf deines Tribes und musst durch ein Valley und dann triffst du jemanden auf dem Weg, der eben sagt, dass da Corrupted. Anscheinend gibt es eben Corrupted Machines. Die normalen Machines sind so ein bisschen, sind eben so die Herrscher der Welt. Das wird auch immer wieder gesagt, ja, und betont. Anscheinend gibt es eben korrumpierte Maschinen. Die älter sind, sie haben auch gesagt, ancient. Ja, nee, also diese korrumpierten Maschinen sind ja einfach nur korrumpierte Maschinen, die es jetzt auch gibt, aber es gibt eben diese Corrupter, also die quasi die Maschinen korrumpieren, die jetzt tauchen sie erstmal auf. Das ist ja auch ein bisschen quasi, das deutet ja auch auf Story hin. Man sieht ja auch quasi oder kriegt ja auch mit, dass dieses kleine Dreieck, das sie am Kopf hat, die ja ihrer Mama gehört hat, das ist ja auch das, was sie ein bisschen besonders macht. Das hilft ihr ja auch quasi dabei, die Schwachstellen von Viechern zu analysieren und so. Das macht dich ja, ne? Also das ist ja anscheinend so ein zentrales Ding auch, dass ein bisschen mehr ins Spiel reinkommt. Man hat einfach wesentlich mehr Gameplay gesehen vom Prinzip her und ein bisschen mehr Glimpse, was Story und Genau, also man Welt hat auf angeht. jeden Fall gesehen, sie ist auf jeden Fall, wird auch von ihren Tribesmitgliedern als komisch irgendwie angesehen. Sie Wie das ja auch interessiert sich anscheinend auch angedeutet für wird, ja. Sachen, für die sich manche sagen, nee, lass einfach die Finger davon. Und es lässt ja auch wieder vermuten, natürlich wird es wahrscheinlich darum gehen, was ist denn eigentlich passiert, warum ist die Welt so, wie sie ist. Und Ja. das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wenn ich jetzt sage, dass das wahrscheinlich auch einer der Hauptpunkte der Story wird, aber man hat jetzt auf jeden Fall auch mehr Einblick darin gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Und also, keine Ahnung, also Gameplay sieht awesome aus. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon von Anfang an gesagt, das erste Gameplay, das wir damals gesehen haben, Alpha, sah schon cool aus. Und wenn das tatsächlich so dynamisch funktioniert, dann wird es super. Jetzt haben wir wesentlich mehr gesehen, wesentlich mehr fleshed out, sieht total cool aus. Dass du dir eben dann auch so deine Reittiere quasi besorgen kannst und so ein Kram, dass eben so Herden angezeigt werden in der Nähe, dass nicht alle Herden feindlich sind. Die Welt sieht einfach wunderschön aus. Alter Schwede, ich weiß auch nicht, irgendwie macht das einfach, obwohl man das Gefühl hat, dieses rein naturalistische Survival-Ding mit Stämmen und mit sehr schamanistischer Tradition und sowas, plus Technik passt nicht, haben sie das, finde ich, extrem gut umgesetzt. Die Tiere wirken total cool, es wirkt alles total passend. Und einfach der Hauptcharakter ist einfach awesome. Also, es ist einfach ein sehr, sehr cooles Design, finde ich, für den Hauptcharakter. Man hat ein bisschen mehr Synchro gehört. Es gibt eben Dialog auch mit dem einen NPC. Also sie trifft eben jemanden, der aus einem nahegelegenen Dorf flieht und sagt eben: Ja, korrumpierte Animals, also korrumpierte Maschinen sind da eingefallen, haben quasi das ganze Dorf überrannt und er läuft eben weg und sie läuft dann eben dahin quasi, der Gefahr entgegen. Man sieht so ein bisschen, dass es anscheinend auch verschiedene Dialogoptionen geben wird. Also, nicht im Sinne von Antworten, sondern einfach nur, dass man halt eben so ein paar mögliche Optionen hat, wo man mit Leuten drüber reden kann, mit NPCs. Und keine Ahnung, also dieser Charakter er wirkt einfach extrem cool, ich weiß auch nicht. Das macht einfach Spaß schon. Und Gameplay sieht auch geil aus. Also das Spiel wird immer einfach besser. Also nicht, dass ich skeptischer werde, sondern ich werde immer sicherer, dass es ein wirklich gutes Spiel werden kann. Und auch wird. Ja, ich auch. Also ich habe dieses komische, wir haben ja auch, letztes Jahr waren wir ja schon sehr positiv überrascht davon, generell, wie gut uns das gefallen hat. Aber die Skepsis war immer noch da, so, also, okay, es ist Guerilla Games, sie haben bisher nur Killzone gemacht, und Killzone war jetzt immer zwar eine Grafikperle, aber das war's auch schon. Und sie haben noch nie ein RPG gemacht und ich weiß auch nicht, ob das alles irgendwie so funktionieren wird. Wird das dann auch alles, wir haben dann halt die gleiche Demo natürlich öfter gesehen und wir wussten schon, okay, das ist schon wirklich Live-Gameplay, weil das immer ein bisschen anders ist. Ja. Aber trotzdem so, okay, wie wird das dann genau sein und so weiter. Und nach dieser E3-Präsentation muss ich da auch sagen, ich versuche immer noch so mein Hype bisschen so zu bremsen, weil ich immer noch weiß, okay, so 100% sicher bin ich noch nicht, aber mindestens 95% mittlerweile. Ich habe einfach das Gefühl, es passt alles so gut. Es sieht wunderschön aus. Also das ist das, was man auf jeden Fall erwarten konnte. Aber auch alles andere passt so gut momentan alles. Da passt alles so gut zusammen. Der Hauptcharakter, der Soundtrack, die Welt, wie sie aufgebaut ist, die Varianz auch schon von den Maschinen. Man hat ja auch lange nur die gesehen, die man vorher schon kannte. Jetzt haben wir auch ganz neue Typen von Maschinen gesehen. Wie gesagt, man kann mit diesen Maschinen interagieren. Sie hat auch schon gezeigt. Es ist nicht unbedingt, man sieht ja auch in dem Gameplay-Trailer, dass sie bei manchen nur sagen, okay, sie braucht die Materialien, aber eigentlich gegen alle drei zu kämpfen ist eigentlich eine scheiß Idee. Das heißt, ich klau einfach schnell die Sachen und verschwinde dann einfach wieder. Das heißt, dass du auch wirklich mehr das Gefühl davon hast, okay, viele Maschinen sind vielleicht auch in der Gruppe einfach zu stark für dich. Das Combat sieht super awesome aus. Also, das ist ja so auch eine der großen Sorgen manchmal immer, dass ich bei großen westlichen Open-World-Spielen eben habe, dass dann mehr Wert auf Animation als auf Responsiveness gelegt wird. Und ich glaube, Witcher 3, obwohl ich selbst noch nicht gespielt habe, scheint ja auch unter diesem Problem so ein bisschen zu leiden, dass eben eher darauf Wert gelegt wird, dass es natürlich aussieht, als wenn man sagt, okay, wir haben jetzt schnelles Gameplay und das Gameplay muss einfach auf Commands von mir instant reagieren. Ja, und das Und tut's. das tut's. Also das tut's anscheinend sehr gut. Also man hat ja Szenen gesehen von, wo sie eben auf diesem Maschinen-Gnu oder was auch immer das war, reitet und dann eben über die Schulter wie ein Shadow of Colossus eben mit dem Bogen auch schießt und alles wirkt super snappy und responsive. Auch, dass sie mit der Rolle so viel machen kann, dass du auch taktieren musst, wo schießt du hin, mit was schießt du hin. Das wirkt alles schon so gut, dass ich auch das Gefühl habe, man, eigentlich kann ja fast nichts mehr schief gehen. Und wir wissen ja mittlerweile auch was Writing und so angeht, sie wussten ja, ihnen fehlt da vielleicht noch so ein bisschen die passenden Leute dafür. Sie haben sich anscheinend auch ein paar Leute geholt, sowohl von Obsidian und auch CD Projekt. Also ich weiß, der Main Writer von Horizon Zero Dawn ist auch einer der Lead Writer für Fallout New Vegas gewesen. Von daher sind zumindest die Spielfiguren, sage ich mal, alle so platziert, dass man das Gefühl hat, da kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Und ich habe so viel Bock auf dieses Spiel. Also Ja, geht mir ähnlich. Ja, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, mein größter Faktor wäre immer noch, okay, Gameplay ist solide, 100%, sieht einfach so aus. Die können es natürlich immer noch versauen, indem es repetitiv wird, die AI nicht gut genug funktioniert oder. Aber alles, was wir bislang gesehen haben, sieht eben super aus. Das Einzige, was tatsächlich wäre für mich noch so ein bisschen, sie können es mit der Story versauen. Aber auch da, wie du schon gesagt hast, haben sie eigentlich die richtigen Leute an der Stelle, um eben gerade dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und derzeit sieht eben genau alles, was wir bislang gesehen haben, sieht super aus. Und alles, was wir quasi da wissen, was quasi noch Stolpersteine sein könnten, wissen wir, das sind Leute, die diese Stolpersteine eigentlich vermeiden müssen und können und auch werden. Und keine Ahnung, also ich bin auch tatsächlich, ich habe das Gefühl auch, ich bin ein bisschen zu gehypt vielleicht dafür, zumal es eben ein Titel ist, den ich eigentlich nicht mehr spielen kann. Wobei, haben wir dafür einen Termin? Ja, März 2017. Oh, naja. Wer weiß, vielleicht habe ich ja bis dahin dann doch schon naja, auf jeden Fall grundlegend einfach nur so, ja, ne, man sollte vielleicht noch skeptischer sein, aber irgendwie hat das Spiel mich aber auch von Anfang an, das ist auch so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, da merkt man die Liebe, die Ja. die Entwickler da reingesteckt haben. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Spiel, das sich von Anfang an einfach irgendwie so ein bisschen berührt, das sich so mitnimmt, weißt du? Das so einen Enthusiasmus für sich selbst hat, weil sie Bock drauf haben. Und nicht im Gegensatz zu so Titeln, über die wir später auch noch sprechen werden, wie zum Beispiel Quantic Dream, wo man das Gefühl hat, naja, die sind vielleicht manchmal schießen über ihr eigenes Ziel hinaus. Habe ich da das Gefühl, das ist einfach also einfach ein sehr ehrlicher Titel. Wir wollen das und das machen, wir geben uns super viel Mühe mit, wir lieben das und wir haben da Spaß dran und wir hoffen, ihr habt da Ich auch glaube Spaß deswegen auch, dran. weil du es vorhin gesagt hast, so eigentlich dieses Tribalistische, Schamanistische zusammen mit Maschinen passt eigentlich nicht, also Maschinen-Dinos, aber wahrscheinlich saß wirklich ein paar von denen, die sagen, wir wollen irgendwie so eine Art Action-Adventure-RPG machen. Und ich weiß, es klingt irgendwie ein bisschen bescheuert, aber wir hätten gerne Maschinen-Dinos. Und die sagen, jopp, warum Richtig. eigentlich nicht? Und ich habe auch das Gefühl, ich habe noch nie bei irgendeinem Guerilla-Game-Spiel das Gefühl gehabt, wie jetzt, dass ich das Gefühl habe, die Entwickler lieben genau dieses Projekt. Dieses Projekt liegt ihnen so sehr am Herzen, genau das wollten wir schon immer machen. Ja, auf Während jeden Killzone Fall. so ein bisschen so, ja, dass sie früher aufgekriegt haben, naja, macht halt bitte einen Halo-Killer. Naja, vor allem, dass er auch so ein Ding war, naja, Killzone ist immer das Interessante und Wichtige daran, ist immer neue Hardware showcasen, Das heißt, muss immer Style over Substance sein oder kann Style over Substance sein. Alle haben ja schon immer gesagt, Killzone war nie ein schlechtes Spiel. Dafür, dass es eben so eine sehr spezifische Auftragsarbeit war, war es immer noch ein gutes Spiel. Also das ist ja gar nicht. Killzone 3, glaube ich, war es zum Beispiel, glaube ich, ganz gute Werte, wo alle gesagt haben, hey, das ist schon ein solider Shooter, der macht schon Spaß. Man merkt halt eben, dass es einen gewissen Sinn hat, dass es einen Zweck erfüllt. Und deswegen steckt im Spiel halt nicht ganz so viel, naja, Liebe ist immer doof, das zu sagen, aber weißt du, was ich meine? Ja. Es ist nicht ganz so einfach nur ein Spiel, das aus Leidenschaft entwickelt wurde, sondern es hatte eben einen gewissen Zweck und den erfüllt und fertig. Aber es waren dabei nie schlechte Spiele, sodass man das Gefühl hatte, Guerrilla kann schon gute Spiele bauen. Und bei dem Spiel habe ich eben genau das Gefühl, so, ihr habt euch bewiesen, ihr habt jetzt lang genug für uns dieses immer wieder dasselbe Spiel gebaut. Jetzt kriegt ihr quasi einfach mal die Möglichkeit, das zu machen, was ihr wollt, so. Und das haben wir das Gefühl, so, da platzt plötzlich so ein Knoten und die sagen so, geil, jetzt können wir endlich so diese Dinge machen. Und was daran eigentlich bemerkenswert ist, finde ich, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie diesen Titel, den sie endlich mal machen können nach all der Zeit, überfrachtet haben mit irgendwas. Ich habe das Gefühl, sie haben sehr, sehr geschickt, sind sie damit umgegangen, was sie machen wollen, was sie machen können und wie sie das Ganze umsetzen. Und sind, weil sie eben so in Auftragsarbeiten gewohnt sind, sehr, sehr pragmatisch an den ganzen Aufbau rangegangen. Sodass ich nie das Gefühl habe, sie haben irgendwie ihren Bogen überspannt, weißt du? Sie haben sich nie irgendwie zu weit aus dem Fenster gelehnt, sondern derzeit sieht das alles so aus, so, das wollen wir machen, das machen wir auch. Die Dinge haben wir das Gefühl, die wären vielleicht zu viel, die lassen wir weg. Keine Ahnung, ich habe auch so das Gefühl, wir loben das zu hoch vielleicht, aber derzeit sieht es tatsächlich nach einem extrem tollen Titel aus und ich habe da super viel Bock drauf. Und bin total gespannt darauf, mehr über die Welt zu erfahren und mehr zu sehen und einfach auch zu spielen, weil es einfach wirklich super geil aussieht. Und weil ich eben das Gefühl habe, gerade für ein westliches Spiel, wo du es fast gewohnt bist, dass es langsameren, schwerfälligeren Combat gibt, finde ich so schön, dass es alles so schnell ist, dass du auch schon gesagt hast, die Responsiveness einfach so. In letzter Sekunde dodgen. Und du dodgst auch relativ weit. Also nicht so eine klassische Dark Souls-Rolle, wo du einfach so einen halben Meter weit rollst und dann kommt halt so eine langsame Axt runter, sondern das Vieh springt halt und ist halt 2 Sekunden später da. Was physikalisch wahrscheinlich Quatsch ist, aber es macht halt mehr Spaß, weil du halt schnell und gut reagieren musst im Combat. Und keine Ahnung, also es wirkt einfach wie ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich bin da extrem gespannt drauf. Definitiv. Yep. Gut, dann gehen wir weiter zu dem Titel, der genau das Gegenteil ist. Oh. Reden wir über Scalebound. Ja, Scalebound war eher so, ich war mega gehypt nach dem Reveal. Und jetzt, obwohl ich sogar jetzt weiß, ich habe sogar einen PC, mit dem ich das spielen kann. Ich brauche keine Xbox One dafür, bin ich so. Ja, es geht um Scalebound. Scalebound wurde auch auf der Microsoft Press Conference nochmal gezeigt. Sie haben Gameplay gezeigt, Coop-Gameplay, aus dem Bosskampf mit einer riesigen, ja, Krabbe. Unterwasserskorpion, ja. Viech. Giant Enemy Crab. Wo soll ich überhaupt anfangen? Also, fangen wir mal mit Positiv an. Die Scale ist fantastisch. Also, ja. Ist ja schon im Namen, aber das, was er so auch wollte, was man im Reveal-Spiel so gesehen hat, als man hat da Drachen und plötzlich steht auf einer riesigen Hydra und kämpft gegen andere riesige Viecher. Also, das klappt auf jeden Fall super gut, weil deine Drache ist schon relativ groß, aber du merkst auch, die Drachen sind im Vergleich zu diesem Krabben-Skorpion-Viech relativ klein. Ziemlich winzig sogar, ja. Und das heißt, es ist auf jeden Fall super viel Potenzial dafür, für Bosskämpfe mit riesigem Scale auch. Mhm. Aber ich muss halt echt sagen, ich meine, klar, ich sehe das Ganze auch ein bisschen von der Platinum-Perspektive aus. Ich sage auch nicht, dass... Also eigentlich müsste ich halt bewerten, okay, Platinum möchte was anderes machen. Kamiya möchte was anderes machen. Er möchte mehr dieses Action-Adventure haben, nicht mehr dieses klassische, einfach nur super fast-paced Action Devil May Cry Bayonetta-Style. Er möchte was anderes machen. Okay. Aber selbst dann, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, fühlt sich das komplett immer noch viel zu clunky an. Und nicht mal nur in Relation zu anderen Platinum-Games spielen, sondern auch wenn ich mir so ein normales Action-Adventure anschaue, ein Dragon's Dogma sieht auch viel besser aus und hat die gleiche Perspektive und auch den gleichen Anspruch irgendwie von dem, was es für ein Spiel sein möchte. Und trotzdem habe ich das Gefühl, zum Beispiel, zum einen hast du das Gefühl, du machst fast keinen, und also deine Attacken haben fast keinen Impact, habe ich das Gefühl. Also während deine Drachen soll auch nicht so viel machen, außer um den Gegner rumzukreisen, stehst du irgendwo rum und schießt auf den Bogen und machst Gefühl irgendwie, keine Ahnung, 2 HP Schaden. Ist halt so, als würde jemand eine Stecknadel auf jemanden werfen, so ein bisschen. Und selbst wenn du dann an ihm dran bist, habe ich das Gefühl, wirkt das immer noch nicht responsive genug, es wirkt immer ein bisschen clunky. Du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwie... Ich glaube, es ist schwer zu beschreiben, ich habe einfach das Gefühl, es sieht nicht so aus, als würde es einfach Spaß machen. Ja. Und das ist irgendwie so das Hauptmanko, das ich so sehe, dass ich nicht, wie sonst, wenn ich so ein Spiel ansehe, das Gefühl habe, oh geil, dieser Bosskampf mit vielen Phasen. Und der hat ja sogar einige Phasen. Aber jeder dieser Phasen sieht total langweilig aus. Ja. Und Ja, man hat das Gefühl, so ein bisschen, sie wollen was anderes machen, was vielleicht keine schlechte Idee ist. Es passt auch besser zu dem Deal, den sie mit Microsoft offensichtlich haben. Es passt besser zu Aber ich dem habe das Gefühl, sie westlichen. können es nicht so gut. Ja, richtig, das ist das Problem, darauf wollte ich gerade hinaus. Sie wollen es machen, es passt auch dazu im Sinne für den Auftraggeber, für den sie es machen, für das Publikum, für den sie es machen. Es soll halt eher westlich sein, aber darin sind sie einfach nicht so gut. Und das merken sie jetzt. Oder weil, hoffentlich merken sie es, vielleicht ändern sie auch noch was dran, aber vor allem man als Außenstehender, der zuguckt und sich das Spiel anguckt, als ja, da merkt man das. Dieses Gefühl, am Anfang war ich mir gar nicht so ganz sicher, du hast von Anfang an gesagt, so das Gefühl, der Drache ist eigentlich das Coolere und Wichtigere, und vor allem hast du das Gefühl, im Vergleich zum Drachen bist du mit deinem popeligen kleinen Bogen, ab und an schießt du mal, der Drache macht viel mehr Schaden und so. Das Gefühl hatte ich am Anfang nicht, jetzt wo ich den Trailer nochmal gesehen habe, das Gameplay, kann ich mich da doch dann doch auch dir anschließen. Vor allem hat man das Gefühl, man ist eben so, und das ist das Problem gerade am Koop, und das macht es noch viel, stellt es noch mehr in den Vordergrund, habe ich so das Gefühl. Das Gefühl, du bist einer der Fußsoldaten. Du stehst mit vier, fünf Idioten da rum und schießt halt aus der Entfernung mit dem Bogen und haust ihn ab und an, wenn er mal dieses riesige Viech, dieses 100 Kilometer hohe Viech, dieses Viech, das eine Klaue von dem Viech ist größer als ein einzelner Drache. Das fällt dann halt zufällig mit seinem Gesicht, wie das so klassisch ist, einfach direkt vor deine kleine Insel, auf der du stehst, in diesem See. Und dann darfst du ihn halt fünfmal hauen. Und ganz ehrlich, egal wie viel Schaden das letztendlich ist in Relation, niemals darfst du das haben. Ich weiß schon, das muss keine Million Schaden sein, aber dass du nur 20 Schaden machst, sieht immer scheiße aus. In jedem Spiel. Wenn du Schadenszahlen siehst und die Zahl ist 20 und du machst es mit einem Bogen und es dauert nochmal 3 Sekunden, bis der nächste Schaden 20 aufploppt, dann ist einfach kein gutes Gefühl. Du hast das Gefühl, du tust nichts. Und dann guckst du oben auf die scheiß Health-Leiste und du siehst auch, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und dann siehst du, der Drache speit Feuer und es macht halt 200 Schaden pro Tick. Und das tickt alle jede Sekunde. Hast du das Gefühl, du stehst mit drei anderen Idioten auf kleinen Inseln und schießt mit einem Pfeil und Bogen, während halt irgendwo anders der eigentliche Kampf passiert. Und dazwischen wirst du plötzlich reingeholt, indem du irgendwie auf eine Schwachstelle einprügelst und die mit 10 Schaden kaputt machst und dann verliert er plötzlich die Hälfte seiner Lebenspunkte. Aber es fühlt sich so komisch losgelöst voneinander an. Du hast das Gefühl, das ist fast alles nicht schön sinnvoll ineinander. Weißt du, was ich meine? Es ist tatsächlich echt schwierig so. Nächster Punkt, und vielleicht, also da will ich jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten, aber mir gefällt das Design der Drachen nicht. Dafür, dass die Drachen so im Vordergrund stehen, finde ich, sind die nicht gut designt. Die sehen nicht cool aus. Derzeit noch, wir haben es schon auch vorhin drüber unterhalten, wer weiß, was noch für andere Rassen von Drachen gibt. Vielleicht gibt es auch ein paar coolere. Mir sind die zu massiv und zu groß. Mir gefällt das Charakterdesign nicht. Diese ganze mit dem Kopfhörer aufziehen, Dubstep-Scheiß, finde ich total daneben. Ah, Das passt halt wieder ich zu sowas mochte, wie ich habe ja Dante, vorhin schon zu aber. mehreren gesagt, ich mochte schon DMC, also DMC, also DMC Remake Dante nicht so sehr, aber der ist ja noch schlimmer, habe Typ, ich das ja. Gefühl. Also. Ja, der ist super unsympathisch. Ich meine, das sieht ja so aus, als ob du komplett eigenen Charakter designen könntest, von daher vielleicht, ne, mit dem musst du nicht unbedingt was zu tun haben. Aber trotzdem, ja, das Charakterdesign gefällt mir nicht, das Drachendesign gefällt mir nicht, die Customisierung der Drachen sieht derzeit noch so aus, als ob du sie einfach nur bunt anmalen könntest, was mir auch überhaupt gar nicht gefällt. Ich weiß schon, es gibt noch andere Dinge, die man anbauen kann, verschiedene Hörner und Ja, da du kannst können auch, sie auch glaube ich, Rüstung Fähigkeiten dran bauen verwenden. und so weiter. Ja, ich weiß, aber trotzdem, dann diese ganze Geschichte, dass du so eine Drachenform hast. Könnte cool sein, wenn du dann einfach auch noch an Größe gewinnst und dich einfach tatsächlich in kleinen Drachen verwandeln Ja, das könntest. Problem war Tatsächlich nämlich kriegst du auch, einfach nur eine wir haben die Rüstung. Drachenform ja auch jetzt schon mehrmals gesehen und trotzdem habe ich auch da das Gefühl, irgendwie habe ich den Screen. Es wird epischer gemacht, als eigentlich ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so viel mächtiger geworden bin, wenn du. Natürlich, du kriegst einfach nur eine Rüstung aus den Drachenschuppen. Das war's. Also ich meine, du bist immer noch derselbe kleine Hans. So. Du hast halt bloß eine Rüstung aus Drachenschuppen, Mann. Ah, ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie, wenn man das dann eben schon so westlich macht, dann, keine Ahnung, dann hat doch wenigstens so einen Typen, der irgendwie 3 Meter groß ist und 2 Meter breit und eine riesige Axt hat. So wirkt es halt alles schon wieder komplett disproportionate, wenn ich mir das angucke, dass irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Typ, der halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein schwachbrustiger Kerl mit einem 5 Meter langen Gatzschwert und einem riesigen Drachen. Cloud Und es Strife. wirkt einfach, ja, es, nichts passt so richtig zusammen. Bei Cloud Strife passt es, Ja. weil die ganze Welt so ist. Aber in dem Spiel irgendwie passt es halt nicht. Ich weiß auch nicht. Das ganze Spiel wird irgendwie so Einzelteile, die nicht zueinander passen. Und ich bin auch echt nicht begeistert davon. Ich würde gerne, weil, keine Ahnung, ich habe Bock drauf. Die meisten Platinum-Spiele kann ich nicht spielen. Ist eins der wenigen, das ich mal spielen könnte. Ist auch eins der wenigen, das mich vielleicht auch mehr interessiert, weil es eben nicht diese klassischen. Keine Ahnung, Bayonetta muss man vom Stil her mögen, Devil May Cry genauso. Das ist so ein Titel, auf den ich mich eher einigen könnte, weil ich dieses klassische Fantasy-Ding mit Drachen und riesigen Monstern eigentlich geil finde. Coole Bosskämpfe gibt es in den meisten westlichen Spielen nicht. Alles daran sollte mir gefallen, aber die ganze Theorie gefällt mir auch. Aber die Praxis sieht halt scheiße aus. Ja, keine Ahnung. Also ich bin auch echt nicht begeistert. Ich meine, wer weiß, es kann auch noch gut werden. Ich hab das Spiel echt noch nicht abgeschrieben. Ich habe das Gefühl, das könnte sich auch noch verändern. Bisschen schneller Combat, ein bisschen an gewissen Dingen feilen und so. Das Spiel muss nicht unbedingt scheiße werden, aber. Ja, richtig geil sieht es auf jeden Fall derzeit nicht aus, ne? Naja, keine Ahnung. Was tatsächlich im Vergleich dazu aber da wiederum ganz cool aussieht, ist Watch Dogs 2. Der Nachfolger zum ersten Watch Dogs. Natürlich sieht es cool aus, weil der erste sah auch cool aus und hat dann letztendlich enttäuscht irgendwie. Ich muss immer noch sagen, auf hohem Niveau enttäuscht. Naja, auf hohem Niveau, auf gutem Niveau enttäuscht. Weil es übertrieben überhyped war und dann übertrieben runtergepusht wurde auf, das ist ein Scheißspiel. Letztendlich ist die Mitte Ich habe immer so die es. Realität wahrscheinlich. Ja, genau, wie immer. Und ich habe es ein ganzes Stück mit Verzögerung gespielt, habe es dann gespielt, nachdem das ganze Ding eigentlich durch war. Ich war nicht mehr gehypt, ich war aber auch nicht in der Fraktion so, oh, das ist super scheiße, sondern ich war einfach so, keine Ahnung, ich spiele es einfach mal und gebe ihm eine faire Chance. Und ich habe es schon oft genug gesagt, dieses Spiel macht mir tatsächlich super viel Spaß immer noch. Ich habe das Gefühl, ja, da muss man noch viel dran verbessern. Gerade die Story war ziemlich zum Teil. Gameplay konnte ein bisschen repetitiv werden, aber es hatte einen sehr guten Kern. Und in der Hinsicht, wie auch schon zuvor gesagt, hat es mich ganz krass an das erste Assassin's Creed erinnert. Zu viel Repetitives, zu viele Dinge, an denen man bauen kann, zu flache Story derzeit noch, aber gute Ansätze, die man ausbauen kann. Und genau das, was sie mit Assassin's Creed 2 gemacht haben, zumindest von dem, was wir bisher gesehen haben, genau so sieht es aus, haben sie es mit Watch Dogs 2 gemacht. Sie haben es anscheinend geschafft, die ganzen Leute, die es bislang gespielt haben, gesagt, sie haben es geschafft, die klassische Ubisoft-Formel zu umgehen, die man in jedem Ubisoft-Spiel wiederfindet. Sie haben tatsächlich ein bisschen sich neu erfunden. Es gibt keine Towers. Richtig, es gibt keinen Tower, die Welt ist gleich von Anfang an offen. Du musst nicht dieses typische Eroberungsding und so ein Kram machen. Gameplay sieht super cool aus. Charakter schwierig. Nachdem ich jetzt ein bisschen Gameplay gesehen habe, bin ich ein bisschen versöhnlicher damit. Diesen ersten Trailer, diese ganze Präsentation, die sie gehabt haben auf der Ubisoft-Konferenz, war ehrlich gesagt von vorne bis hinten scheiße. Kein Witz. Ich fand es echt so daneben. Sie haben das so verpasst, einfach zu verstehen, was sie da gerade richtig und falsch machen. Sie haben es komplett auf übertrieben Hipster aufgezogen. Mit Musik allein schon, also der Charaktervorstellungstrailer, wo dann diese Musik ist und sieht einfach aus wie so ein. Als ob irgendwie so Anfang 2000 Techno-DJs haben solche Musikvideos produziert. Wie dann irgendwie der Charakter dann so, weiß, in verschiedenen Farben in die Ferne und so und coole Musik und Loops, dass der Charakter 10-mal dieselbe Bewegung macht und so. Sieht einfach scheiße aus. Tut mir leid, es sieht einfach scheiße aus. Ich weiß nicht, wie bei euch die Art Direction gemacht hat, aber der Typ hat versagt. Da habe ich mich echt richtig drüber geärgert, weil an sich sieht der Hauptcharakter eigentlich ganz cool aus, gerade im Vergleich zum ersten. Aber dass der so pseudo-hipstermäßig aufgezogen ist, mit den Klamotten, mit allem, weiß ich auch nicht, ey. Das hat mich von vorne ein bisschen gestört. So. Es wirkte alles einfach so: Wir sind nicht cool, weil wir Nerds sind, aber wir wären gerne cool und wir hätten gerne eine coole Zielgruppe. Deswegen machen wir jetzt mal das, was wir denken, was cool ist. Oder wir als Außenstehende beurteilen, was wahrscheinlich cool ist. Aber wenn man halt nicht wirklich tatsächlich in echt cool ist, dann merkt man, dass man das halt nicht kann. Ah, ich fand's echt richtig scheiße. Also, das hat mich von vorne ein bisschen genervt, diese ganze Präsentation. Wirklich genervt. Dann habe ich einfach nur straight up Gameplay mit Kommentar gesehen und das war gleich viel besser. Weil das Gameplay nämlich wirklich ziemlich super aussieht. Keine Ahnung. Also, ich bin skeptisch, aber ich habe das Gefühl, es könnte definitiv, es muss nicht unbedingt gleich Assassin's Creed 2 werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das ein ziemlich brillantes Sequel war. Vielleicht wird es nicht ganz so gut, aber zumindest sind sie auf einem guten Weg und damit der erste Teil schon sehr viel Spaß gemacht hat, würde ich behaupten, der zweite Teil kann, wenn sie es einfach nur an gewissen Stellen verbessern, nur besser werden. Und ich habe wirklich, wirklich Bock drauf. Also, das ist es definitiv nicht. Storymäßig, dieser ganze Fokus auf DedSec finde ich scheiße. Ich fand es gut, dass es am Anfang nicht daran aufgehangen wurde. DedSec ist einfach Anonymous. Ja, haben wir alle schon verstanden. Ist auch nicht besonders geschickt gemacht, die Analogie. Dass die am Anfang nur so ein Teil der Spielwelt war, fand ich wesentlich angenehmer, als dass man jetzt Teil davon ist. Ich habe das Gefühl, das ist auch wieder so ein Ding so, hey, Internetzeitalter, yeah, lass ein bisschen drauf rumreiten. Kann schon noch cool werden, aber dass es alles so coole, junge, nerdige Script-Kiddies sind, die aber gleichzeitig super gut kämpfen können und so. Also bei dem. Mit dem Jojo. Ja, war es ein Jojo? Nee, es war kein Jojo. Es war. Nee, das ist eine Billardkugel Ja, an einem Band. An sich eine ganz coole Waffe auch wieder, wenn sie das nicht wieder dargestellt hätten, wie der ist halt cool, deswegen hat er das. Und nicht, weil das eine effektive, coole Waffe ist, die er improvisiert hat, sondern. Und dann kann er sich noch mehr Waffen 3D drucken und so. ja, also Aber, das Ganze so, naja. dieses Ganze mit dem Stil, dass das ein bisschen super geforced wirkt, das da ich habe auch so, zum Beispiel auch, ich habe ja das Gameplay gesehen, wo sie in dieses Hochhaus infiltrieren. Ja. Als er dann einfach sagt, okay, hau mir mal irgendwie Dubstep oder sonst was rein und ich setze seine Kopfhörer auf und schleiche durch das Büro. Ich weiß auch nicht, also Ja, es wirkt wenn ich tatsächlich auch schleichen würde, würde ich vorsichtig. auf jeden Fall nicht laut Musik hören, weil eigentlich muss ich auch hören, was in der Umgebung so alles passiert. Richtig. Vor allem hat er ja nicht mal In-Ears, sondern einfach so große Kopfhörer, was bedeuten würde, man würde es wahrscheinlich auch ganz gut hören. Naja, ist auch egal. Also auf jeden Fall vom Prinzip her, ja, das Forst passt schon ziemlich gut da drauf. Auf den ganzen Titel. Viele Dinge wirken ein bisschen sehr hölzern, und ebenso erzwungen und nicht wirklich passend. Darüber hinaus aber, wie gesagt, Gameplay sieht eigentlich ganz cool aus. Story weiß ich noch nicht so genau. Eine neue Stadt finde ich geil. Die Stadt sieht super cool aus. Super, super cool aus. Wie gesagt, dieses ganze Prinzip aus einem Hacker, der aber gleichzeitig irgendwie super gut physisch unterwegs ist und super gut mit Leuten umgehen kann, hat im ersten Teil gepasst, einfach basierend auf der Geschichte, die man hatte, von dem Aiden Pierce. Passt, finde ich, zu so jungen Computer-Kids irgendwie, die einfach hauptsächlich zu Hause sitzen und am PC sitzen und eben so Anonymous repräsentieren, sondern finde ich, passt es überhaupt gar nicht mehr. Aber, wie gesagt, sei alles dahingestellt. Grundlegend habe ich das Gefühl, könnte das schon ziemlich gut. Ja, zumindest das, was man an Hacking-Gameplay so gesehen hat, sah schon so aus, als würde man das einfach konsequent weiterentwickeln und macht einfach noch mehr Möglichkeiten. Ja. Und richtig, ja. Und mittlerweile hat es auch nicht mehr dieses... Ich glaube schon, dass es viele Fans auch noch vom ersten Watch Dogs gab und dass auch viele sich darauf freuen, aber es ist nicht mehr dieses große Hype, Watch Dogs, nicht, vor allem auch technisch. Ich glaube, mittlerweile sind wir halt einfach so mitten in der Generation angekommen, dass man das Gefühl hat, Watch Dogs 2 sieht halt so aus, wie wir halt ein jetziges Current-Gen-Spiel erwarten. Und niemand ist so, boah. Ja, das ist super beeindruckend. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, so diese Stolperfallen vermeiden sie dann eben auch. Ich glaube, sie haben auch schon gemerkt, dass sie das im ersten Teil ein bisschen zu sehr gehypt haben irgendwie und dann halt eben nicht delivern konnten. Ich meine, das wissen wir jetzt ja, wurde verschoben für eine sehr lange Zeit und so. Das wissen sie, glaube ich, auch, dass es nicht so wahnsinnig gut war. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil der erste Teil mir, wie gesagt, ziemlich viel Spaß gemacht hat. Wenn sie den einfach nur konsequent weiterentwickelt haben, da bin ich schon zufrieden. Aber also mich haben auch einige Dinge daran durchaus gestört. Ich bin skeptischer, als ich wahrscheinlich sein müsste. Gut, dann reden wir weiter über auch eine... Ja, eine Überraschung. Nicht, dass das Spiel da war, aber wie das Spiel letztendlich aussieht, war, glaube ich, eine ziemlich große Überraschung. Jetzt, wo wir mehr wissen, ist es schon wieder ein bisschen abgeschwächter. Aber es ist trotzdem immer noch... Ja, natürlich, ist immer noch spektakulär. Und vor allem, als wir das erste Mal, glaube ich, einen Trailer gesehen haben, war es so, oh, what the fuck, hä? Ja, Resident Evil 7. Ja. Dazu gab es einen Trailer. Dazu gab es auch PT-mäßig eine spielbare Demo. Ja. Sehr cool auch bei der Demo, die ist eigentlich losgelöst vom Spiel. Das ist kein Abschnitt des Spiels, das wird so nicht im Spiel drin sein. Das ist wohl anscheinend das, was sie gebaut haben, um das ganze Projekt zu pitchen. Und haben dann eben darauf basierend ein ganzes Spiel gebaut, aber der Teil ist eigentlich gar nicht im Spiel drin, was ich ziemlich cool finde. Was auch bedeutet, dass das Gameplay, das wir eben aus dieser Demo gesehen haben, weil das, was wir nämlich gesehen haben, war nämlich die Demo und nicht das Spiel, was sie daraus gebaut haben, nicht unbedingt repräsentativ ist für das, was letztendlich das Spiel sein wird. Deswegen, glaube ich, auch ein bisschen beruhigender für einige Leute. Aber das Erste, was man gesehen hat, war First-Person-Horror ohne Waffe à la Outlast. Und ich glaube, da waren die meisten erstmal, what? Hat sich plötzlich einfach Resident Evil nochmal schnell irgendwie Genre gewechselt? Ja, vor allem, bedenken, ich habe das ja live gesehen auf der Sony-Version. Ja. Und es gab ja, dadurch, dass Sony wirklich alles einfach nacheinander abgespielt hat und wir wussten schon, ich glaube, das war schon im VR-Segment, wir wussten schon, es werden jetzt VR-Spiele gezeigt. Und deswegen war es noch mal viel schlimmer. Ich dachte einfach, das wäre einfach ein neues Spiel oder... Halt keine Ahnung, irgendein Indie-Entwickler oder irgendein Second-Party-Entwickler macht einfach ein First-Person-Horror-Spiel für PSVR, was ja auch vollkommen Sinn gemacht hätte in dem Moment. Ja. Und du sitzt dann halt da und siehst, okay, es ist super düster, du läufst durch diese Küche, es ist mega eklig. Und dann siehst du eine Silhouette, die dann an der Tür entlanglaufen. Die ersten Sachen, wenn überhaupt IPs durch meinen Kopf gegangen sind, waren das halt Outlast, Silent Hill, PT und was weiß ich, alles. Nur Resident Evil 7 kam nicht mal annähernd, habe ich an Resident Evil. Dabei. Und dann geht's halt so weiter, er findet dieses Video, er legt dieses Video ein, dann wird so die zweite Hälfte des letztendlichen E3-Trailers auch abgespielt mit dem Lied, was ehrlich gesagt super cool ist. Ja, das war ziemlich cool, ja. Und dann bin ich schon die ganze Zeit so, okay, was ist das? Okay, ist wahrscheinlich einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendein Horrorspiel für PSVR halt. Und dann siehst du diese 7, da bin ich schon so, what? Und dann Resident Evil, war ich so, what? Und die ganze Halle war auch alle so, was? Das ist Resident Evil 7? Was? Es sieht von vorne bis hinten nicht aus wie Resident Evil. Und vor allem dann halt auch ohne große Erklärung, ne? Also ich meine, die meisten Sachen, die wir dann dazu gehört haben, kamen danach. Dass niemand auf die Bühne gekommen und sagt, ja, das ist Resident Evil 7, das sieht ganz anders aus. Aber genau, man hat einfach nur, da stand einfach nur so, play the Ding Demo now, thank you. Und alle waren so, what? Hä? Was? Hätten sie das konsequent durchgezogen und wäre es so gelaufen, wie der Trailer es quasi so ein bisschen suggeriert, dann wäre ich, glaube ich, raus gewesen. Also wenn Resident Evil 7 ein First-Person-Horror-Survival-Spiel aller Outlast wird, in dem du dich nicht gegen die Monster wehren kannst, ey, das wäre der komplette Bruch mit der Franchise gewesen. Deshalb war das Erste, was ich gesagt habe. Wenn das tatsächlich der Fall ist, so, dann bin ich raus, weil gerade so ein Spiel braucht keine Sau. Davon haben wir mehr als genug. Das ist der Standard-Horror, den wir gerade haben. Ich meine, zumindest wissen wir auf jeden Fall schon, Resident Evil 7 wird auf jeden Fall nicht so sein wie Resident Evil 6. Komplett nicht. Das also, auf jeden Fall. Aber es wird zumindest immerhin noch Resident Evil sein. Also so wie ich das, so wie was sie gesagt haben, ist auf jeden Fall schon so, du wirst auf jeden Fall Waffen haben, du wirst Herbs haben und es wird auch Es wird zwar keine, so wie Sie es gesagt haben, glaube ich, wird komplett neue Charaktere geben. Ja, das ist ein bisschen komisch noch, da Aber bin es wird ich trotzdem, ich skeptisch, glaube, ja. ich weiß mal, wo es eine Time Machine war, ob es vor oder nach 6 spielt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auch trotzdem, dass ich das zumindest das Trailer dir schon, oder auch das, die Demo dir schon zeigt, zumindest wissen wir jetzt, Back to the Roots könnte mehr sein als einfach nur, ja, wir sagen einfach, wir gehen Back to the Roots, sondern es könnte wirklich weg von diesem ganz krassen Action, was 6 und auch 5 war, wieder zurück zu mehr. Ich würde es nicht sagen, ich meine, Resident Evil war nie so dieses klassische Silent Hill Horror-mäßig. Nee. Wollte es auch nie sein. Aber zumindest mehr zurück zu dem, vielleicht auch mehr Rätsel, mehr einfach dann auch Interaktion mit komischen, also mit Items und so weiter. Dass man in der Hinsicht vielleicht wieder mehr zurück zu einem Stil geht, wie 1 und 3, 1, 2 und 3 war. Richtig, das glaube ich, das Gefühl habe ich eben auch. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Sie wollen eben mehr in Richtung 1, allerdings wollen sie quasi 1 reimaginen. Es ist kein Reboot der Serie, sondern einfach ein Reimagining. Also, was wäre, wenn wir 1 damals ein bisschen anders aufgebaut hätten, so. Die Grundidee von 1 damals, und das finde ich auch ganz interessant, dass sie es darauf aufbauen, dass sie das auch ganz offen sagen, die Grundidee war diese Haunted House-Story. 1 hat quasi in einem großen Anwesen gespielt. Das ist dann im Endeffekt, ich meine, richtig actionlastig war ja 1 auch nicht. Nee. Überhaupt nicht. Aber dass man eben so dieses Gefühl hatte, okay, es ist trotzdem eben im Gegensatz zu Silent Hills irgendwie kein Weg. Rennen, sondern du kannst dich dann schon wehren. So, es gibt gewisse Bosskämpfe, du musst gegen gewisse Viecher kämpfen und so. Hat es dann ja schon ein bisschen actionlastiger gemacht als ein klassisches Haunted House, wo es eben einfach ums Überleben geht. Gleichzeitig quasi dann zu sagen, okay, das aber die Grundidee war nicht, wir haben eben dieses, die Grundidee war nicht das Gameplay, sondern die Grundidee war, wir haben ein Haus mit bösen Viechern drin und die Genau. Leute müssen fliehen. Und ich meine, auch dieses Suspense hast du ja auch irgendwie in diesem Trailer auch gesehen. Allein Ja. der Moment, den er die Tür aufmacht. Wenn du es im Nachhinein nochmal anschaust, musst du wirklich daran zurückdenken, ja, wenn wie früher die Türanimation, du gehst an der Tür und dann. Ja. Ich Und da war auch kommt so. eben der Zombie Ja. mit, ja. Also, das ist das Interessante, wenn man es im Nachhinein nochmal anschaut, dann hast du früher so, ja, okay, vielleicht sehe ich jetzt so ein paar Elemente, die ich vorher nicht gesehen habe, weil einfach keine Erwartung da war, dass es das sein könnte. Ja, schon. Auf jeden Fall, auch im Nachhinein, muss ich immer noch sagen, ich habe da vorhin auch schon gesagt, wir wussten alles wird da sein, aber ich war trotzdem so, wie, was? Ja. Ich meine, selbst dann, First Person ist immer noch ein riesen Departure Ja, auf jeden Fall. für die First Person Serie. finde ich ehrlich gesagt so fast die größte Änderung. Dieses Hingehen zu weniger Munition, mehr Rätsel und so, was ja letztendlich eins auch war. Also eins war ja definitiv auch nicht so bis ganz blazing unterwegs, sondern du musst schon durchaus aufpassen, wann du einen Kampf wählst und wann du wegläufst. Wie viele Kugeln du verschwenden kannst, wie viel Munition du hast und so ein Kram. Das war alles immer spärlich und so. Also quasi die, in der Hinsicht passt es ja auch ganz gut. Das ist die größte Departure, habe ich das Gefühl, ist einfach First Person, weil es das nie war. Entweder hast du die klassische Fixed-Camera. Oder du hattest dann eben, wie zum Beispiel im vierten Teil, eben über die Schulter, aber du hast immer einfach von außen deinen Charakter gesehen. Man hast immer auf die Situation drauf geguckt. Das tust du jetzt eben nicht mehr. Das ist schon ein ganz, ganz krasser Unterschied. Also First Person Ja. macht immer einen Riesenunterschied. Und tatsächlich das Einzige, wo ich ein bisschen, ich habe das Gefühl, also ich finde, es sieht cool aus. Ich habe auch das Gefühl, es könnte richtig geil werden. Was mich tatsächlich ein bisschen stört und was für mich die größte Departure-Sorge ist, also dass sie zum Beispiel First Person machen, dahingestellt ist cool. Dass sie ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln, wirklich zu 1 und 2 und 3 gehen, super cool. Gefällt mir eh, weil nach 4 ist ehrlich gesagt das Konzept von 4 nicht wieder so gut umgesetzt worden, logischerweise, wissen wir ja auch. Tatsächlich aber die Welt zu verändern im Sinne von, nicht wie sie es in 4 gemacht haben, mit keine Zombies, sondern dieser Infected Virus und so Kram, passt alles. Zu sagen, es gibt kein Umbrella, taucht überhaupt nicht auf, also gibt kein Umbrella, es spielt in der Welt von Resident Evil, natürlich gibt es Umbrella, aber Umbrella wird keine Rolle spielen, wird auch nicht auftauchen, es werden keine bekannten Charaktere auftauchen, bedeutet für mich quasi zwangsläufig, es wird nichts mit der alten Story zu tun haben und das ist für mich ehrlich gesagt der größte Departure, wo ich sage, weiß ich nicht so genau, weil ganz ehrlich, ja, Resident Evil hat keine gute Story, hat auch keine guten Charaktere, das ist super campy, aber Aber ich irgendwie mag mögen das wir es halt, ja auch ja, dann. darum geht's doch auch, ich meine, wir haben uns da so oft drüber unterhalten, Leon ist immer noch mein Lieblingscharakter, war er schon immer, auch vor 4. Und das liegt nicht daran, dass Leon irgendwie ein besonders guter Charakter, gut geschriebener Charakter ist. Ich mochte ihn halt einfach. An der ganzen Array von, weiß ich auch nicht, weirden Charakteren war halt einfach mein Lieblingscharakter. Und das basiert einfach darauf. Diese Welt basiert doch darauf, dass halt alle ein bisschen blöd sind, das ein bisschen bescheuert ist. Aber es gibt halt Ada Wong, die immer wieder auftaucht. Es gibt halt so Leute, die immer wieder, weißt du, Wesker und so. Leute, die dich dann verraten. Das ist irgendwie wichtig. Das ist halt dieses Campy und Bescheuerte. Obwohl 6 so übertrieben war, hat es mir manchmal trotzdem Spaß gemacht, dass es so dumm war. Und das ganz zu verlieren und tatsächlich einen sehr ernsthaften Weg zu gehen. Früher gab es halt Resident Evil und Silent Hill und das waren eben so die Gegensätze dazu. Silent Hill hat sich immer mehr auf das Game, auf die Story konzentriert, immer mehr auf diesen psychologischen Horror, immer mehr auf diesen ernsten Horror und Resident Evil war halt ein bisschen campy. Weiß ich nicht genau. Ich meine, ja, wir haben eine Lücke, die wir füllen könnten. Es gibt kein Silent Hill mehr und es wird wahrscheinlich auch nicht zurückkommen, so demnächst. Von daher, ja, dafür gibt es auch einen Markt. Ob das Resident Evil füllen muss, weiß ich nicht so genau. Da ist das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch bin, Ich so. meine, wir werden ja auch demnächst wahrscheinlich auch, wir haben ja noch nie das, also wir haben ja nichts wirklich gesehen, was ja wirklich dann im Spiel sein wird. Wir kennen ja Korrekt, ein ja. bisschen nur die Demo und, aber dadurch, dass es schon einen festen Release-Termin hat, nämlich im Januar 2017, das ist nur noch ein halbes Jahr, Ja. gehe ich davon aus, spätestens zur TGS werden wir sehr viel dazu sehen. Definitiv. Müssen wir. Und ich bin sehr gespannt drauf. Also einfach, ich bin gespannt drauf zu sehen, was ist es jetzt eigentlich und wie sieht es genau aus, wie wird es sich spielen und so. Also ich habe ja noch im, so im Nachhinein noch gesagt, aber das wäre dann vielleicht zu sehr PT gewesen, wenn sie wirklich einfach nur den Trailer gezeigt hätten und gesagt, play the playable demo now. Ja. Und wenn man das durchspielt, kommt dann, okay, es ist Resident Evil 7. Ja, das wäre ein bisschen zu viel geklaut. Das hat mich eh schon sehr an PT erinnert. Ehrlich gesagt, aber auch zu Recht. Ich meine, das hat mich zum Beispiel gar nicht gestört. Ich habe das Gefühl, sie haben PT kopiert, sondern sie haben auch nur die Idee genommen und gesagt, hey, das ist eine coole Idee. Lass es auch so machen. Wir bringen gleich eine Demo raus. Passt dann natürlich auch zu dem Projekt, so wie sie es beschrieben haben, ne? Mit diesem, wir haben eine Demo gebaut, die eigentlich nicht im Spiel drin ist. Bietet sie natürlich auch an, weil man nichts darüber verrät, so. Es war auch wie ein PT. PT, das, der Inhalt von PT sollte ja auch nicht in Silent Hill drin sein. Genau. Was natürlich aber wieder interessant ist und was ich auch echt einen ziemlich coolen Move finde, was ja auch nach hinten hätte losgehen können, ist eben, dass sie im Vergleich auch zu PT gesagt haben, das Gameplay, was ihr in der Demo habt, ist nicht das Gameplay des Spiels. Das heißt, wir machen eigentlich Werbung für das Spiel mit Gameplay, das so im Spiel nicht drin sein wird. Und es geht tatsächlich einfach eher um Atmosphäre und so. Das finde ich ehrlich gesagt ein relativ bold Move und finde ich ehrlich gesagt total cool, dass sie das so gemacht haben. Also, dass sie gesagt haben, hey, wir haben diese Demo, lass die mal wirklich auch Nutzen den Leuten geben. Ohne dabei irgendwie, ich meine, ne, sich von der Angst quasi zu sagen, so, oh, lieber vorsichtig sein, naja, nachher spielen es die Leute, finden es dann scheiße und wollen das Hauptspiel nicht spielen. Da waren sie, habe ich das Gefühl, relativ selbstbewusst haben gesagt, nee, nee, wir werden das gleich so kommunizieren, aber lass die das mal spielen. Coole Idee auf jeden Fall. Ja, bin ich durchaus gespannt drauf. Also, ich meine, das ist halt Resident Evil. Keine Ahnung, ich habe alle Resident Evil gespielt. Irgendwie habe ich das Gefühl, so, egal wie beschissen diese Serie wird, ich habe auch 6 gespielt. Ja, wir haben es nicht durchgespielt, weil es dann einfach doch echt zu schlecht war. Aber trotzdem, probieren werde ich jedes Resident Evil. Das ist einfach so, das ist einer dieser Titel, die mich einfach für immer begleiten werden. So. Das ist einfach so. Resident Evil ist Teil meiner Spielergeschichte und deswegen Ja. werde ich auch Resident Evil 7 spielen. Und ich habe das Gefühl, dass sie sind tatsächlich theoretisch auf einem guten Weg. Das könnte cool werden. Ich meine, viel schlechter als 6 habe ich das Gefühl, kann es Ja, ja das eigentlich gar sowieso nicht nicht, werden. das stimmt schon. Aber ich will halt, dass es eben an 1, 3 oder 4 rankommt. So. Das sind für mich die großen Highlights der Serie. 1, 3, 4 sind für mich mit Abstand die besten. 1 wegen einfach, ne, keine Ahnung, 1 ist halt Naja, 1. 1 ist halt ein Klassiker. Richtig. 2 fand ich okay, ganz gut so, aber 3 war dann halt Nemesis, ist einfach wichtig. Und 3 hat auch für diese klassische 1er-Formel eigentlich, das war einfach geil. Und 4 hat einfach die Serie neu erfunden. Das sind für mich so die großen 3 Meilensteine der Serie, finde ich, 1, 3 und 4. Und wenn sie eben mehr in Richtung 1 gehen wollen, cool. Also habe ich super Bock drauf. Ich habe es immer wieder vermisst, ich habe es immer wieder gesagt, wenn sie 4 bauen, bloß mit mehr Rätseln und mehr klassischem Resident Evil Feeling, hätte ich da super Bock drauf. Jetzt gehen sie einen anderen Weg, aber wenn es eher trotzdem Richtung 1 geht, dann bin ich da super zufrieden mit. Ja, Final Fantasy 15. Jetzt sind wir endlich angekommen, nachdem wir ja schon initial so ganz kurz es angesprochen haben. Ja, Final Fantasy 15 war wie erwartet eigentlich, hatte eine relativ große Präsenz bei der E3, kommt ja auch tatsächlich in 3 Monaten raus. Ich muss sagen, ist ja auch nicht mehr lang. Und ich muss einfach sagen, ich weiß auch nicht, ich finde, Square hat diese E3 insgesamt eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht, obwohl sie keine eigene Pressekonferenz haben. Und eigentlich ist das Schlimme, wenn ich sagen muss, das, was sie wirklich am schlechtesten gehandelt haben, war Final Fantasy 15. Und das lag vor allem daran, dass sie, was sie auf den Großkonferenzen gesagt haben. Also sie waren auf beiden Konferenzen. Das heißt, Square hat keinen exklusiven Werbevertrag mit weder Microsoft noch mit Sony. Das heißt, sie behandeln beide einfach gleich, deswegen waren sie auch auf beiden. Und sie haben verschiedene Sachen gezeigt. Bei Sony war es nur ein Trailer, bei Microsoft war es eine Gameplay-Demo. Und das Problem mit der Gameplay-Demo bei Microsoft war, es waren mehrere. Zum einen, sie haben den Titan-Fight gezeigt und Titan sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Auch die Scale und so ist ziemlich cool. Ja, Also, die Scale ist riesig, ja. ja. Aber es gab zum einen technische Probleme in der Demo. Ich meine, kann mal passieren. Aber auch der Typ, der die Gameplay-Demo gespielt hat, war anscheinend einfach nicht so gut. Und das heißt, man hatte das totale Gefühl bei der Demo, dass es sah einfach von vorne bis hinten komplett clunky aus. Ja. Einfach von vorne bis hinten. Du hast das Gefühl irgendwie so, er dodgt irgendwie nicht, dann wird er von hier und da hin und her geschlagen. Und es gibt eine Vermutung, dass da hätte schon irgendwas geskriptet sein müssen, dass das nicht passiert, aber gab da anscheinend einen Bug. Aber so sah es dann so aus, okay, er wusste nicht so wie er dodgen muss. Der eine Dodge sah dann auch super komisch aus. Der ganze Bosskampf sah dann auch irgendwie nicht wirklich. Er hat nicht wirklich nach viel Spaß ausgesehen. Es war viel geskriptet, viel Quicktime-Events so ein bisschen. Hat nicht das Gefühl, dass es so ein. Ich will nicht sagen, dass es ähnlich so wie ein Scalebound, aber ich hatte auch da das Gefühl, irgendwie so, irgendwie wirkte das irgendwie alles nicht so cool. Also irgendwie hättet ihr euch irgendwie was anderes überlegen können für eine Gameplay-Demo. Zumindest nicht vielleicht diesen Bossfight. Klar, ihr wolltet wahrscheinlich so die Scale von Titan zeigen und so. Man hat auch eben später dann in einer anderen Präsentation gesehen, wie die Animation aussieht, wenn ihr Titan beschwört. Und ihr habt ja vielleicht schon Ramu gesehen. Und Titan sieht genauso völlig over the top, overpowered aus. Keine Ahnung, sie nutzen die Titan-Attacke gegen irgendwie so drei so Gazellen. Ja, das Und ist du total, das ist lächerlich daran. weil Titan einfach mal aufersteht und einen Berg auf sie wirft. Ja, der wirft einfach einen Berg auf die und wenn das runtergeht, ist einfach keine Ahnung. Es sieht aus, als würde, ich weiß auch nicht, da kommt dann Stalagmiten aus, Millionen Stalagmiten raus und aus einer, in der riesigen Umgebung wird einfach, ist einfach alles platt. Und ich so, okay. Aber es ist so awesome, ehrlich gesagt. Das ist ein solcher Gänsehaut-Moment, das ist schon echt richtig. Ich meine, letztendlich ist ja auch das, was früher bei Summits immer cool war. Du beschwörst sie, sie machen irgendwas super Phänomenales und du bist einfach so hier, yes. Ja, auf jeden Fall. Kannst du eigentlich Schaden kriegen von denen? Area Attacks von den Suns? Ich glaube nicht. Nee. Ja, das würde mich noch interessieren, weil die standen ja am Rand. Also wenn man es auch gut sieht, die standen ja nicht mittendrin so. ich habe mich nur gefragt, so, was wäre eigentlich, wenn man da drin gestanden hätte? Weil ich meine, du musst ja anscheinend einen Kilometer weit wegstehen und auf die Gazellen zeigen, damit das geht nicht, weil du bist ja immer im Melee unterwegs. Das heißt, wenn du beschwörst, musst... Ja, ich glaube, du bist wahrscheinlich auch so ein bisschen rausteleportiert. Dann das Spiel tut dann so, als würdest du dann einfach weglaufen in dem Moment. Also macht ja auch irgendwie Sinn. Was ja auch Sinn macht, ja. Aber ich freue mich halt jetzt schon zumindest, wenn ich das sehe, so, okay, sie haben erst zwei gezeigt, also Ramu und Titan. Ich meine, Ifrit, Shiva und so weiter. Ich freue mich mega drauf, wie das dann sein wird. Das sind ja immer so diese coolen Final Fantasy-Momente. Ja. Aber auf jeden Fall die Tech, also die Game-Demo, die sie gezeigt haben, war auf jeden Fall scheiße von vorne bis hinten. Außer die Musik, die war awesome. Und dann... Und da kommt der zweite Punkt zu sprechen. Der Trailer, der offizielle E3-Trailer, den sie auf der Sony-Pressekonferenz gezeigt haben. Du hast Yoko Shimomura, meiner Meinung nach einer der Top 3 Videospielkomponisten momentan und einer der Top 10 aller Zeiten. Der Final Fantasy 15 Soundtrack klingt absolut phänomenal. War alles, was wir bisher gehört haben. Und dann machst du so einen komischen Dubstep-Remix-Scheiße vom Chocobo-Theme. Es passt von vorne bis hinten nicht. Ich habe einfach gedacht so, Mann ey, das sieht so... Nicht mal so, dass der Trailer an sich, von dem, was man gesehen hat, war schon okay. Aber die Musik war von vorne bis hinten einfach scheiße. Und ich habe einfach das Gefühl, bei einem Final Fantasy ist das so wichtig. Ich gucke mir den Trailer an und habe sofort das Gefühl, ich muss viel sofort ausmachen. Weil die Musik einfach so scheiße ist. Und es hat sich auch ein Fan dann einfach, hat sich gedacht, okay, ich mache das mal anders, hat einen Ausschnitt rausgenommen, hat Shimomura-Musik, die man schon gehört hat in Final Fantasy 15, drunter gelegt. Und sofort wirkt der Trailer super episch und cool. Ah, dann, also nach den zwei Pressungen war ich so, ey, ich weiß auch nicht, aber... Wenn vorher meine Erwartungshaltung bei Final Fantasy auf 100 war, ist jetzt mindestens auf 40 gefallen, ungefähr. Aber sie haben es dann zumindest noch geschafft, so ein bisschen die Kurse zu kriegen, weil sie hatten natürlich noch im eigenen Square Enix Stream dann noch eigene Präsentation, wo sie auch mehr nochmal ins Gameplay reingegangen sind. Sie haben gesagt, okay, wir sind noch mit der UI, mit dem HUD sind wir noch nicht final, aber es wird für die Leute, die gesagt haben, die von der Demo, die wir damals rausgegeben haben, die ist cooler, wir werden beide drin haben, ihr könnt euch einfach entscheiden. Ja. Sie haben auch Menü gezeigt, du hast super viele Einstellungen. Sie sind wirklich so, sie versuchen wirklich viel Feedback irgendwie aufzunehmen, wo ich zum einen skeptisch bin, weil ich das Gefühl habe, vielleicht überfrachtet das ganze Spiel, aber zum anderen habe ich auch das Gefühl, es ist einfach viel, wo du sagst, du kannst aussuchen, wie du es haben willst. Und dazu gehört auch zum Beispiel der Wait-Mode, den sie eingeführt haben, wo sie gesagt haben, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie Magie und Ziel und so weiter, ihr seid es nicht so gewohnt, möchtet ihr die nicht so haben, dann könnt ihr einfach Wait-Mode einschalten, so wie früher in den ATB-Systemen auch. Nur dass es hier so funktioniert, dass wenn du einfach nichts drückst, also weder den Analogsticks bewegst, noch irgendwelche Tasten drückst, dass das Spiel einfach kurz freeze dann im Kampf und du dann sozusagen zielen kannst, nochmal Abilities irgendwie anders auswählen kannst, nochmal gucken kannst, okay, wo steht welcher Gegner. Das heißt, das macht das Spiel nicht zum Turn-Based-System, zumindest für die Leute, die schon immer gesagt haben, ja, ich mag dieses Fast-Paced oder manuelle Zielen und so weiter, mag ich nicht so sehr, dass sie trotzdem das Gefühl haben, okay, ich kann das trotzdem so spielen. Und auch alles andere, man kann super viele Sachen außen einschalten, man sieht auch in den Trailern endlich mal auch mal, wie sie sich das vorstellen, wie das Gameplay so abläuft, dass man wirklich diesen Tag-Nacht-Rhythmus hat, dass man Erfahrungspunkte erst dann kriegt, wenn man eben nachts dann miteinander campt, dass dann auch wirklich diese Beziehung, die Charaktere miteinander aufbaut, dass es wirklich so dieses Roadtrip, diese vier Bros-Charaktere, also auch diese Beziehung, die so im Vordergrund steht, auch irgendwie im Vordergrund steht, also der eine, der kocht halt, der entscheidet, okay, was haben wir irgendwie so diesen Tag gesammelt, was können wir kochen, der eine fotografiert anscheinend über den Tag immer wieder aus seiner eigenen Perspektive und dann werden halt Fotos ausgetauscht und so, also das Ganze macht schon echt einen guten Eindruck, wenn man dann sich das anschaut, aber was sie halt auf den großen Konferenzen gezeigt haben, was halt viel mehr Leute gesehen haben, weil das, was Square Enix selbst gezeigt hat, das hat sich ja nicht jemand angeschaut, habe ich halt das Gefühl, ich weiß nicht, ihr hättet es einfach andersrum machen müssen, also wir hatten halt genau das Falsche für das falsche Publikum genommen. Und sie haben es versucht, damit zu erklären, dass sie gesagt haben, ja, auf der E3-Präsentation wollen wir eher so die Masse erreichen und das, was sie hier zeigen, ist schon ein bisschen detaillierter, aber andererseits habe ich wieder das Gefühl, das, was sie der Masse gezeigt haben, war einfach schlecht. Klar. Ja, keine Ahnung, ich habe es mir auch im Nachhinein nochmal angeguckt, hauptsächlich, weil du es eben erwähnt hast, weil du nach der Sony-Präsentation ziemlich wütend sogar warst, dass es so scheiße aussah. Und sogar meintest so, naja, ganz ehrlich, mittlerweile, ich war dazwischen nicht wieder von meinem Hype runter, da habe ich das Gefühl, das Spiel wird scheiße. Und im Nachhinein war einfach nur so klar, okay, anscheinend hat einfach jemand, entweder konnte er es nicht oder irgendwas anderes. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, es wird awesome. Aber ich habe zumindest das Gefühl, okay, es wird vielleicht doch nicht scheiße. Ja, richtig. Ja, keine Ahnung. Also deswegen habe ich mir natürlich auch nochmal angeguckt, so Stimmt auf jeden Fall. Also es sah, also ich meine, zum einen sah das Gameplay wirklich mies aus. Dieser komische Dubstep im Moment war allerdings für mich der größte. Also weiß ich mal, sowas kann mal passieren, keine Ahnung, dass irgendwie jemand das halt nicht gut spielt oder so, das nicht besonders appealing macht, keine Ahnung. Aber dieses Dubstep war halt kontrollierbar und von vorne bis hinten einfach eine dumme Entscheidung. Es war genau dasselbe wie dieses komische Hipster-Ding bei Watch Dogs 2, wo ich das Gefühl hatte, so, habt ihr irgendeine Ahnung davon, wer dieses Spiel spielt? Was die interessiert? Was wichtig ist für so einen Titel? Ja, das ist dieses so, wir kommen in den Westen und denken so, naja, im Westen mögen die doch so elektronische Musik, oder? Lass mal ja, vor allem ist ja immer so, dass ich das Gefühl habe, ja, na gut, Final Fantasy ist ja nicht für die Musik bekannt, das heißt, ist ja egal. Ja. Sondern ist halt so, na, es ist eines der Main Selling Points. Ja, schon. Also, ja, keine Ahnung, ist echt ein bisschen komisch gewesen. So. Insgesamt, also ich meine, das, was ich bislang davon gesehen habe, es sieht immer noch einfach grundsolide aus, einfach so, was das Spiel angeht. Ganz ehrlich, die Beschwörungen sind einfach super episch. Was mich daran ein bisschen stört, dass ich das Gefühl habe, es ist schon cooler, mit Werbung zu machen. Sie haben ja auch erst zwei gezeigt, das stimmt schon. Trotzdem sind die fast schon so ein bisschen zu groß. Weißt du, was ich meine? Ich habe schon fast das Gefühl, so wenn ich das fünfmal gesehen habe, ist irgendwann so, Ich meine, ich komme ja darauf an, wie oft man die tatsächlich einsetzen kann im Spiel. Ich meine, letztendlich geht es ja vielleicht auch wieder wie die Option, einfach kurz Animation. Ich erinnere mich noch, ich meine, hallo, Knights of the Rounds in 7, da konntest du wirklich den Controller weglegen, ich weiß, dir was zu essen machen und zurückkommen. Trotzdem war das damals irgendwie noch cool so. Ich finde es immer schwierig. Ich werde einfach vorsichtig mit so. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich das Spiel spiele und sowas passiert dann ab und an regelmäßig mal, dass ich was beschwere, habe ich das Gefühl so, jetzt nervt es mich fast ein bisschen, weil es fast ein bisschen zu groß ist dafür. Ich meine, in 10 war es ja so, zum Beispiel konntest du ja einstellen, ob du die kurze Animation oder die lange haben wolltest und Ja, wie gesagt, also ich meine, jetzt ist es im ersten Moment beeindruckend, im Gameplay wird es wahrscheinlich sich jetzt nicht groß äußern, das ist so eher das Ding. Frage ist halt, ob du auch gegen riesige Bosse kämpfst und so. Schauen wir mal. Also ich freue mich schon auf Bahamut, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt, keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall immer noch einfach wie ein cooles Spiel definitiv aus. Ich bin skeptisch, wie viel Spaß mir das machen würde, aber gewisse Dinge finde ich schon ziemlich cool eigentlich. So dieses ganze wie Daylight, also dass du abends zum Beispiel zusammen am Lagerfeuer sitzt und so. Dieses ganze Roadtrip-Feeling finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Das könnte schon cool werden. Mal schauen. Mal schauen, ja. Dann der nächste, würde ich behaupten, ziemlich riesige Titel. Auch wenn letztendlich nicht so wahnsinnig viel leider wie beim letzten Mal auch schon dazu gezeigt wurde. Was sehr überraschend war, meine Meinung nach. Es war ein bisschen überraschend, ja. Also Mass Effect Andromeda. Auf der letzten drei haben sie gesagt, ja, wir revealen endlich was. Und dann gab es einfach so ein paar Screenshots und Concept Arts und minimale Bewegungen. Das war's. Wo alle schon so waren, so, das war ein bisschen underwhelming, ehrlich gesagt. Ja, wir sind alle super gehypt drauf, aber naja, bevor wir das kriegen, vielleicht sogar ein bisschen länger gewartet und ein bisschen mehr gekriegt. Jetzt ein Jahr später denkt man halt so, na gut, aber jetzt kommt die große Bombe. Und nö, war auch nicht der Fall. Sie haben zwar Gameplay gezeigt, haben sie gesagt, aber das Gameplay bestand daraus, dass sie halt eben gezeigt haben, wie ein Charakter durch eine Welt läuft ein bisschen. Aus einer Perspektive, die man später im Spiel so nicht sehen wird. Von daher, eigentlich war das kein Gameplay. Man hat nichts wirklich vom Gameplay gesehen. Sie haben ein bisschen mehr dazu gesagt. Das war ganz interessant eigentlich, dass sie gesagt haben, eben sie wollen wesentlich mehr diesen Exploration-Aspekt drin haben. Du sollst sie als eben als ein bisschen fast als einsamer Erforscher und Erkunder quasi fühlen. Super viel Abwechslung, was die Planeten angeht. Du kannst dich da frei bewegen. Keine direkte Story-Verbindung zu Mass Effect 1, 2 und 3. Keine Ahnung, es ist halt immer noch Mass Effect. Das klingt total cool, die ganze Idee. Ich finde es auch konsequent, dass sie sagen, scheiß drauf, Mass Effect 1, 2 und 3 sind irrelevant, 1000 Jahre vorher, du bist ewig weit weg. Es geht eher um diesen Exploration-Aspekt. Das finde ich cool. Ich finde, das ist auch ein cooler Schritt, weil es eben ein bisschen unerwartet kommt. Sie hätten eher dieses klassische RPG-Ding durchziehen können, machen sie nicht, finde ich schön. Ich denke nicht, dass sie dadurch oder deswegen Charaktere in den Hintergrund treten lassen. Das war die große Stärke der Serie. Das heißt, ich gehe schon stark davon aus, dass sie auch immer noch weiterhin die Charaktere betonen werden. Dass du halt eben wieder eine sehr aussagekräftige Crew hast, Leute, an denen du dich festhältst. Ich freue mich drauf, dass es neue Leute gibt. Ich bin froh, dass es nicht irgendwie die gleichen Charaktere, ich meine, die habe ich super lieb gewonnen, aber ich freue mich drauf, eben von denselben Leuten, die diese Charaktere geschrieben haben, eben neue Charaktere zu kriegen. Aber ja, wirklich viel gesehen haben wir halt immer noch nicht. Und das macht mich überhaupt nicht skeptisch, weil ich habe das Gefühl, das Spiel kann quasi nicht schief gehen. Ist halt BioWare. Die haben noch nie ein quasi, ich meine, doch, es gibt immer noch Dragon Age 2. aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist super safe bet, gerade was Mass Effect angeht. Von daher mache ich mir dann null Sorgen, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, obwohl ich noch nichts gesehen habe, bin ich immer noch so, okay, Mass Effect ist ein Must-Buy für mich. Das werde ich einfach kaufen, fertig. Auch zum Launch, ich habe da einfach super viel Bock drauf. Ich würde nur langsam tatsächlich einfach gern ein bisschen mehr sehen. So. Ja, müsste ja nicht, aber es soll ja early 2017 schon erscheinen, das heißt. Richtig, also ich meine, es muss irgendwie jetzt demnächst ein bisschen mehr kommen. Ich hoffe, dass auf der Gamescom irgendwas dazu ist. Ich glaube nicht, dass wir das spielen können. Aber, fingers crossed, wer weiß. Aber dass zumindest ein bisschen mehr irgendwie zu sehen ist, dass wir irgendwo uns anstellen können, um dann reinzugehen und zu sehen, dass sie irgendwie ein ausführliches Gameplay haben oder so. Jemand, der es dir vorspielt oder sowas, irgendwie sowas wäre schon echt geil. Also ich hoffe tatsächlich, dass auf der Gamescom ein bisschen was passiert in der Hinsicht. Wäre mir eher lieber als auf der E3, weil dann bin ich einfach live vor Ort und kann es mir angucken. Ich habe zwar dieses Jahr nur einen Tag letztendlich auf der Gamescom, weil der Mittwoch eben, aber trotzdem. Ja, also ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie negativ ist, dass sie wenig gezeigt haben. Es war einfach nur enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, EA hatte eh nicht so viel zu zeigen. Stimmt, Also, um ehrlich zu sein, war EA wieder absolut langweilig, von vorne bis hinten. ja. Und dass man dann nicht mal mehr als 5 Minuten Zeit hat für Mass Effect, fand ich da irgendwie schon ein bisschen enttäuschend. Da Das hätte Problem man. war halt so, ich glaube, sie hätten schon mehr Zeit gehabt, es gab halt echt nichts zu zeigen, so, das war so. Ja, aber das ist auch wieder dann wieder komisch, weil das Spiel ist ja nicht mehr so weit weg. Also. Ja, schon. Ich Ja, meine, das klar, vielleicht stimmt. wollen sie noch irgendwie ein eigenes großes Blowout haben, weg von der E3 und so, aber trotzdem war ich da so ein bisschen so, ich habe mir jetzt da doch auch jemand, als jemand, der keine Ahnung von Mass Effect hat, trotzdem ein bisschen mehr davon erwartet. Zumindest ich ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriege, was dieses Spiel jetzt eigentlich sein will Ja, und stimmt sein schon. wird. Aber ja, jetzt muss man einfach mal abwarten. Ich habe eigentlich eher gedacht, wirklich Mass Effect, sie starten vielleicht mit Mass Effect, haben irgendwie so 10 Minuten dafür oder so, aber nö. Nö, Irgendwie überhaupt nicht, nicht. aber gut. Ja, es ist halt so. Also, wie gesagt, ich meine, Mass Effect ist bei mir halt irgendwie so eine sichere Bank, irgendwie, keine Ahnung. Da kann fast nichts irgendwie passieren, dass ich dieses Spiel nicht spielen werden will. Werden wollen will. Will was werden wo. Von Wie daher, auch ja. immer. Richtig, also von daher mache ich, es ist jetzt auch kein großes Problem, aber ja, ich hätte auch einfach, also ich hätte einfach auch Bock drauf gehabt, so. Fertig. Also ich hätte einfach gern mehr dazu gesehen, weil ich halt eben gespannt drauf bin. Und das ist irgendwie so ein merkwürdiges, es ist gar nicht mal irgendwie so, dass ich darauf gehypt bin. Das ist schon sogar beyond Hype. Weißt du, was ich meine? Das ist sowieso, ich interessiere mich gar nicht mehr dafür, was ich dazu präsentiere, weil ich eh schon weiß, ich werde es kaufen. Und ich werde es lieben. Und es wird wahrscheinlich super. Ist ganz weird. Ich habe da schon eine ganz merkwürdige Sicherheit zu diesem Spiel. Selbst sowas wie The Division, wo ich bis zum Ende daran festgehalten habe, dass es super werden kann. Da war ich anders drauf. Also Mass Effect hat für mich einfach also die erste Trilogie war für mich, es ist bis heute eins der besten Computerspiele aller Zeiten. Glaube, das letzte Mal, dass ich sowas hatte, war, als sie Bloodborne angekündigt haben. Da war ich mir 100% Ja. safe. Ja, das war einfach so, whatever. Da muss ich gar nichts mehr groß zu sehen, weil das wird eh super. Und genauso sieht es bei mir bei Mass Effect aus. Deswegen bin ich da irgendwie gar nicht so groß enttäuscht von gewesen, weil es war so, whatever, ist egal. Auch wenn sie bis zum Schluss nichts dazu zeigen, ich kauf's trotzdem. Und es wird trotzdem super wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich? Ich gehe davon aus, dass es einfach auf jeden Fall super gut wird. Ich gehe sogar davon aus, dass es brillant wird, aber nein, das müssen wir jetzt mal abwarten. Aber trotzdem, ja. Leider tatsächlich so mal wahnsinnig viel dazu sagen können wir nicht. Ich hoffe irgendwie, dass es auf der Gamescom irgendwas gibt, weil dann wäre es schon geil. Also auf der Gamescom zum Beispiel irgendwie zumindest Gameplay zu sehen mit Kommentar wäre schon ziemlich super. Schauen wir mal. Ich meine, ich habe einen Tag, wenn es da ist, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Komm mal, was wolle. Du hast ja auch mindestens einen Tag. Du hast ja wahrscheinlich sogar mehr als ich. Ja, mal schauen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich das mit Gamescom genau mache. Aber Na richtig, das müssen wir erstmal also mal gucken. Mittwoch ist eigentlich schon geplant, dass ich auf jeden Fall auch irgendwie da bin. Ja, das ist super. Ich meine, ich bin ja arbeitstechnisch quasi da, deswegen bei mir ist der Donnerstag und dann der Freitag, da habe ich nochmal den Vormittag kurz Zeit so. Aber ja, ich bin arbeitstechnisch da, das heißt, ich werde keine Zeit haben, aber ich bin Mittwoch da, da muss ich noch nicht arbeiten und bin dann drin und dann kann ich mir auch irgendwie da, weil es kleinere Reihen, kleinere Schlangen und sowas sind, wird es natürlich ein Ich bisschen bin auch ziemlich, angenehmer. ich meine, wenn Nintendo wieder da ist, wenn Zelda auch da wieder spielbar sein Oh, wird, das oh wird, ja, Mann, das will ey. ich auf jeden Fall, 100% wird das Spiel sein. Ich glaube, das machen sie garantiert. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich Naja. kann dir jetzt schon sagen, die Nintendo-Halle wird so voll sein. Ja, gut, das Gute ist halt, wie gesagt, wir sind Mittwoch da, vor allem auch vor eigentlicher Wildcard. Wir sind ja dann schon am Morgens drin, ganz normal. Aber da musst du, ich glaube, da musst du wirklich, selbst dann musst du gleich als Erster, also alle Ja, natürlich, Journalisten die werden da Journalisten sein. werden auch alle rein, ja, garantiert sogar. Da gehe ich auch von aus. Aber trotzdem, immerhin ist es besser als an den normalen Tagen. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das nächste Spiel, über das wir quasi nichts sagen können, außer ein bisschen Spekulation. Dafür trotzdem interessant: Death Stranding. Norman Ja, Reedus und Hideo Kojima. Hideo Kojima haben ihre Zusammenarbeit nicht ganz aufgegeben. Guillermo del Toro hat sich anscheinend rausgehalten, aber die beiden haben gesagt, hey, wir wollen trotzdem was machen. Und dabei rausgekommen ist Death Stranding. Und bisher haben wir einfach nur einen leicht merkwürdigen Trailer, in dem man Norman Reedus nackt am Strand sieht und alles voll mit Öl und er hat ein imaginäres Baby in der Hand. Und das Baby verschwindet und das Baby ist mit der Nabelschnur mit ihm verbunden und du siehst Ja. ganz viele tote Tiere an dem Strand und 5 komische Silhouetten am Himmel. Es ist quasi, ich würde einfach behaupten, also zum einen mal, ich war ein bisschen, also als Kojima auf die Bühne kam, war ich schon ein bisschen okay, er ist da und er zeigt auch was. Bin ich ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. War ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass er quasi, ja, dass alles Richtig. vorbei ist. Und sie hat auch gesagt, sie sind noch ganz am Anfang und so, er wollte nur noch so kurz zeigen. Ich glaube, Sony war einfach auch, wollte einfach Muskeln spielen lassen, so nach dem Motto, hier, wir haben Kojima. Ich würde sagen, wenn Kojima kommen will, dann lässt ihn halt auch Und kommen, außerdem war Kojima, glaube ich, auch so, ich kann jetzt wieder auf so einer Konferenz sein, ich darf wieder was sagen und so. Das hast du ihm auch angemerkt, dass er, dass der Szenenapplaus ihm auch total gut getan hat. Ja. Und dieses I'm back und ja. Und er hat mal was gezeigt und ich würde einfach sagen, der Trailer ist ungefähr, ja, eigentlich das, was man von so einem Kojima-Trailer erwartet, nur dass man diesmal, anders als bei Metal Gear, nicht bestimmte, sag ich mal, Fixpunkte hat, an denen man sich hangeln kann, wie zum Beispiel Snake und irgendwie Stealth-Gameplay und was weiß ich alles. Sondern diesmal ist einfach nur so, wir haben keine Ahnung, was das ist, wir wissen nur, okay, es ist Norman Reedus und alles ist komisch. Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, die Spielepresse hat sogar mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Die Spielepresse hat gesagt, das ist der merkwürdigste Trailer seit Jahren und das ist komplett unverständlich und niemand weiß, was ist. Das ist das größte Geheimnis und es ist einfach nur irre und Kojima mal wieder. Und dann habe ich mir diesen Trailer, ich meine, vielleicht lag es auch daran, dass ich dann eben deswegen entsprechend nicht so auf den Trailer reagiert habe, weil das war das, was ich gelesen habe, bevor ich den Trailer gesehen habe. Ich habe im Trailer angucken und gesagt, naja, es ist halt ein weirder Kojima-Trailer, ist das irgendwie eine Überraschung oder so? War das nicht immer so? Ja, also ganz ehrlich. Wir haben noch keine Ahnung, was es wird. Egal was für Gameplay, egal was für eine Art von Story, gar nichts. Das, was ich bislang gesehen habe, lässt zumindest auf die Art also auf die Welt schließen, in der das Ganze spielt. Und vielleicht einen groben Ansatz für Hintergrundgeschichte geben. Und das, ehrlich gesagt, macht mich auf jeden Fall. Also, weißt du, da bin ich durchaus interessiert, mehr darüber zu Intrigue, erfahren. ich bin auf Ja, jeden Fall richtig. intrigued, ja. Genau, das ist ein gutes Wort dafür, ja. Wo ich das Gefühl habe, so diese ganze Idee zu sagen. Vielleicht ist Norman Reedus so ein bisschen, das war so das, was ich daraus mitgenommen habe, ist natürlich reine freie Interpretation, keine Ahnung, das ist halt Kojima. Aber dieses so von wegen, ne, also er hat dieses Baby in der Hand, er scheint so vielleicht so ein bisschen der letzte Mensch auf der Erde zu sein. Er steht so auf, alles ist voll mit Öl, dieses Baby ist auf diesem Öl, also quasi die Menschheit ist einfach vielleicht tot, vielleicht bist du der letzte Mensch auf der Erde. Alles ist in Öl ertränkt, es gab also offensichtlich eine große Katastrophe, vielleicht bist du sogar eins der letzten lebenden Wesen auf der Erde überhaupt. Also jetzt Tiere und Menschen, Pflanzen vielleicht offensichtlich nicht, aber wer weiß. Und dann vielleicht noch irgendwie eine Outside Force, weil du eben diese Silhouetten am Himmel siehst. Alleine das so als grundlegende Idee zu haben, finde ich, klingt schon mal interessant auf jeden Fall. Die Idee quasi eine andere Art von Postapokalypse zu haben. Klassisch haben wir Postapokalypse mit Atombomben, alles ist ein bisschen verkokelt und verseucht und das war's. Eine Welt zu haben, auf der einfach nichts mehr existiert, groß an lebenden Wesen außer dir. Und auch dass das quasi so ein bisschen als den Gruselfaktor, als den Horrorfaktor, weil ich habe schon das Gefühl, es geht vielleicht so ein bisschen, im Gegensatz, es geht glaube ich weniger in Richtung Metal Gear und mehr in Richtung PT, was natürlich auch einfach Sinn macht. Er hat sein Leben lang quasi Metal Gear gemacht. Jetzt hat er das letzte Projekt, das er gerade anfangen wollte, was leider gestorben ist, wo er anscheinend super Bock drauf hatte, war Silent Hill. Das heißt, vielleicht eher ein bisschen in Richtung Survival und ein bisschen gruseliger zu gehen. Im Gegensatz zu Metal Gear kann ich mir schon vorstellen, dass er das auch machen will. Und das finde ich an sich super interessant auf jeden Fall. Also der Ansatz, also ich meine, wie gesagt, das ist komplett Interpretation. Das kann in eine ganz andere Richtung gehen. Vielleicht bist du ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch und das ist alles nur symbolisch, wer weiß. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, würde ich das ganz interessant finden auf jeden Fall. Ja, mehr kann man noch nicht wirklich dazu sagen, aber ja, auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall mein Interesse auf jeden Fall geweckt damit. Ja, das Ich war glaube auch wirklich so. einfach, ich meine, letztendlich. Wir wissen alle, wie Kojima-Trailer irgendwie sind, aber er macht auch eigentlich oft ganz gute Trailer. Also auch der Trailer, was bei der das Lied war cool, Ja, muss also auch wieder das ist sagen. sowieso etwas, was er immer ganz gut kann. Er hört ja super viel Musik, also vor allem er kauft sich auch einfach keiner, geht in Tower Records und kauft einfach random irgendwelche CDs, wo er das Gefühl, okay, es könnte irgendwie cool sein. Und dann benutzt er irgendwie die Musik dann auch aus den Trailern. Und ich weiß ja noch, dass damals diesen einen Metal Gear 5 Trailer mit dem Nuke-Kredit von Mike Oldfield, ja. Ja. Das war so super cool. Da war ich auch so. Ja, Ja. auf jeden Fall. Und das Lied ist auch so, der Trailer ist auch wieder in der Hinsicht wieder super cool irgendwie. Ja. Sind wir mal gespannt, keine Ahnung. Also, ich meine, die Kombination aus Norman Reedus und Kojima ist jetzt nicht so interessant, würde ich behaupten. Einfach nur, weil Norman Reedus offensichtlich einfach nur Stimme und Motion Capture leiht. Da hätte ich Guillermo del Toro an sich interessanter gefunden, weil der logischerweise dann auch daran nicht zur Story, zur Welt, zu Ja. allem beiträgt, wohingegen Norman Reedus eher Performer ist. Trotzdem cool, dass die beiden das noch machen. Finde ich ganz geil eigentlich. Am Anfang Ja. hatte ich tatsächlich ein bisschen gehofft, so vielleicht steht am Ende auch noch Guillermo. Ich meine, ich wusste schon, dass es nicht passieren würde, aber wenn die drei als Team Ey, zusammengeblieben wenn wären, es schon das wieder wäre. gewesen wäre, Hideo Kojima Game. Guillermo del Toro. Tatsächlich, das wäre richtig geil. Ich meine, wer weiß, es steht noch nicht fest, vielleicht steigt er auch noch wieder ein oder so. Ja. Aber so das hätte ich tatsächlich dann noch ein bisschen spannender gefunden. Wie gesagt, Norman Reedus hat wahrscheinlich nicht so einen Riesen-Einfluss auf die Story-Welt und sonst was. Obwohl, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht machen die auch doch irgendwie kreativ zu was zusammen. Aber ja, also an sich erstmal intriguing auf jeden Fall. Das könnte definitiv cool werden. Ob es das wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Nächster Titel. Detroit Become Human. Ja. Ja. Quantic Dream. Vom Prinzip her die Fortsetzung von dieser Tech-Demo, die sie letztes Jahr, vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann Ja, die letztes beziehungsweise es gab Jahr. eine Tech-Demo und sie haben ja letztes Jahr auf der Paris Game Week offiziell ankündigt, wo man auch die weibliche Protagonistin dann sehen konnte. Ja. Es basiert ja auf dieser Tech-Demo, wo sie diesen Roboter hatten, der dann, also das hatte ja schon sogar eine kleine Hintergrundgeschichte da, die sie ja anscheinend auch einfach eingebaut haben, dann in das Spiel. Auch wenn sie damals gesagt haben, nein, das ist ein Tech-Demo, das ist kein Spiel. Vielleicht haben sie auch danach das noch überlegt, wer weiß, aber das war ja quasi dieser Ansatz, du oder die Figur, um die es quasi geht, ist eben ein weiblicher Android, der zusammengebaut wird in der Firma. Und es gibt einen Erschaffer und aus deren Perspektive sieht man das auch so ein bisschen. Ist einfach derjenige, der quasi, weißt du, den Zusammenbau beobachtet. Und es kann wohl anscheinend manchmal passieren, dass die Selbstbewusstsein entwickeln. Im Sinne von, die sind sich ihrer selbstbewusst und entwickeln quasi menschliche Züge. Und normalerweise werden die dann verschrottet, weil das nicht sein soll. So, das ist quasi der Ansatz. Und der Creator von ihr, der lässt sie quasi, sagt halt, also es bleibt offen, aber sieht so aus, als ob er sie quasi nicht verschrotten würde. Und basierend auf dieser Idee eben, es gibt einen Haufen Androiden und sie ist eben einer dieser Androiden, die im Gegensatz zu den ganzen anderen, die reinen Befehle befolgen und eben nicht irgendwie großen Bewusstsein dafür haben, dass sie lebende Wesen sind, ist sie eben jemand, der die menschliche Gefühle entwickelt quasi. Ganz grob ist das quasi der Story-Ansatz. Der Gameplay-Trailer wiederum hat mit ihr gar nichts zu tun. Da sieht man plötzlich einen anderen Androiden. Meine große Enttäuschung ist, es sieht einfach wie Heavy Rain-Gameplay aus oder wie typisches Quantic Dream-Gameplay. Ich mochte Fahrenheit richtig, richtig gern. Ich habe Heavy Rain nicht gespielt, aber hätte mir schon gut gefallen. Ich habe Beyond Two Souls nicht gespielt, aber irgendwann muss diese Formel einfach mal aufgebrochen werden, habe ich das Gefühl. Also, ohne dieses Spiel zu spielen, bin ich schon ermüdet davon, dass es so ist. Und ich habe das Gefühl, das sollte eigentlich nicht so sein. Ansonsten, keine Ahnung, haben wir es schon öfter gesagt, dafür, dass sie da so einen großen Fokus drauf legen, auf diese ganzen Gesichtsanimationen, sind sie nicht gut genug. Punkt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren. Es wurde schon bewiesen, dass es besser geht. Last of Us hast du vorhin schon genannt. Also Uncharted 4 auch jetzt Uncharted natürlich. 4. Es gibt Beispiele dafür für Animatoren, die bessere Gesichtsanimationen machen. Das ist so eine Sache, hätte ich kein großes Problem mit, wenn sie nicht da so einen Fokus drauf legen würden und da ständig drüber reden würden und das anscheinend super wichtig wäre für diese Spiele, weil sie Emotionen erzeugen wollen. Tut mir leid, dann müssten sie einfach ein paar neue Leute engagieren, habe ich das Gefühl. Und ansonsten, keine Ahnung. Also an sich ist es schon mal intriguing. Der Ansatz ist natürlich wieder so ein Quantic Dream Ding. Quantic Dream will immer sehr gerne Avantgarde und Artsy-Fartsy sein. Die Idee, einem Roboter quasi menschliche Gefühle zu geben und deswegen rebelliert er und will nicht zerstört werden, weil das eigentlich nicht sein soll, ist so alt wie Roboter selbst. Also diese Geschichte wurde Milliardenmal erzählt, also ist das leider wirklich 100% super unspektakulär, nicht originell. Das nervt mich daran ein bisschen. Der Ansatz ist wieder ganz interessant halt, keine Ahnung. Also wie bei den meisten Quantic Dream Spielen denke ich so, könnte schon ganz cool sein. Ob es das letztendlich auch ist, weiß ich nicht. Beyond Two Souls war ja auch so ein Ding. Keine Ahnung. Wollten viel. Ich habe das Gefühl, Quantic Dream erinnert mich ein bisschen manchmal an Peter Molyneux. Die kommen um die Ecke mit so einer Idee, die super geil klingt. Sie wollen super viele Dinge machen. Das letzte Spiel wird mediocre. Und Ja, das wobei Quantic war's. Dream zumindest, glaube ich, schon. Es hat einen besseren Track Record Es hat einen als besseren Track Peter Record als Molyneux. Molyneux zumindest. Ja, das stimmt schon. Die Spiele funktionieren zumindest. Aber Beyond Two Souls war auch wieder so ein Ding, wo alle gesagt haben: Wow, so viele große Hollywood-Namen und das soll alles super geil werden. Keine Ahnung. Ich glaube, es waren solide 80er und ist völlig in den Radar geflogen und, glaube ich, groß verkauft haben die das nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ah, ich glaube, Behaupte ich Beyond Two jetzt Souls mal. ist nicht so gut reviewed. Ich meine, Heavy Rain hat halt richtig coole, gute Reviews gehabt. Da war das auch noch ein bisschen Novelty, glaube ich. Ich meine, davor hatten sie nur Fahrenheit gemacht und Fahrenheit war halt Jahre, Jahre her. Dieses ganze interaktive Ja. Filmding, glaube ich, war ja auch ganz cool. Mittlerweile sind sie halt dadurch ja nicht mehr, natürlich nicht alleinstehend. Wenn du Telltale hast, die sowas raushauen wie, keine Ahnung, Ich meine, vor allem die auf eine anderen. andere Art und Weise, aber natürlich auch Ja. dann wieder, dieses Indie-Ding passt halt auch besser. Keine Ahnung, ich bin gespannt drauf, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, ja, wie immer ist die Idee und der Ansatz ganz cool, es könnte super werden, wird es wahrscheinlich nicht, aber ich verfolge es mal. Weiß ich nicht, sonst ist es, glaube ich, nicht so groß viel. Ich meine, das ganze Detroit-Spiel finde ich auch ganz interessant, theoretisch, so, weißt du, dieser Ansatz von die große Schwerindustrie in den USA und so ein Kram, da wird es Ja. eben hauptsächlich gebaut. Ich Das ist meine, auch ein. Sie haben ja damals auch schon bei Reveal gesagt, deswegen spielt es ja auch in Detroit. Also Detroit ist schon wirklich eine bewusste Entscheidung, dass es da spielen soll. Ja, weil was ich wiederum bescheuert finde, ist, dass es da einfach der Titel des Spiels ist. So, weil ich habe das Gefühl, ja, der Standort passt gut, der Standort ist aber nicht in irgendeiner Form entscheidend für das Spiel. Im Sinne von, das kann nur ein Detroit spielen, es muss ein Detroit spielen, Detroit ist super wichtig für das Spiel, so sieht es derzeit nicht aus. Sieht einfach aus wie eine große, also wie heißt sie, aus wie eine amerikanische Großstadt. Vor allem sieht es gar nicht wirklich nach Detroit aus, außer die paar zusammengefallenen Häuser am Stadtrand, die man am Anfang sieht. Danach sieht es einfach aus wie, wir sind Detroit Jahr 2060 und im Jahr 2060 hast du halt viele Hochhäuser und Quatsch, so. Also, keine Ahnung. Ein bisschen weird, dass es im Titel ist, aber whatever. Insgesamt, meh, würde ich Ja, ich bin behaupten. auch eher so auf dem Mähler. Ja, keine Ahnung. Aber man kann es ja mal erwähnen. Also, wie immer, diese Quantic-Dream-Spiele, das sieht immer interessant genug aus, dass es ja vielleicht auch mal ganz cool werden könnte. Ja, nächster Titel: Nier. Nier Automata. Ja, ich würde sagen, Wir haben jetzt schon über super viele große Spiele und auch coole Spiele auf der E3 geredet. Und trotzdem, Nier Automata, das kann ich jetzt schon sagen, ist für mich das Spiel der E3. Es wurde nicht auf den großen Konferenzen oder sonst was gezeigt, sondern sie hatten immer wieder so Gameplay-Demos, sowohl bei GameSpot, bei PlayStation selbst auch, wenn bei ihrem Livestream-Programm und natürlich auch bei Square Enix Presents. Und alles, was sie gezeigt haben, war einfach genau das, was ich letztes Jahr, als das angekündigt wurde von diesem Spiel, mir erhofft habe. Und es scheint so, als würden sich wirklich alle diese Hoffnung erfüllen, wirklich alle. Zum einen ist es wirklich so, nachdem man Scalebound gesehen hat, Nier, für die, die es vergessen haben, es ist das Sequel zu dem, ja, eher kritisch, eher ja nicht so geliebten ersten Nier. Wird diesmal von Platinum Games entwickelt. Die Story ist aber wieder von Yoko Taro geschrieben. Und auch der Komponist von Nier kommt zurück für Nier Automata. Und im Vergleich zu Scalebound, der Vergleich, der musste sofort kommen, Nier sieht einfach von vorne bis hinten aus wie ein Platinum-Spiel. Super flüssige Animation. Die Kämpfe sehen so fluid aus, es ist unfassbar. Ich saß hier vor meinem PC und konnte eigentlich meinen Augen nicht trauen, wie schön das aussieht. Kombos sind super flüssig, du hast zwei verschiedene Waffen, die du beliebig aus, also du hast ein Waffenset, das aus zwei Waffen besteht, du kannst mehrere Sets haben und alle Waffen, egal, oder alle Sets sind einfach mitten in der Combo switchbar. Das heißt, du kannst Sets switchen, du kannst Waffen switchen, die Combo wird dadurch nicht unterbrochen, es sieht alles total fluid aus, du kannst zwischen Schwert und Großschwert und so Gauntlets kannst du einfach on the fly einfach wechseln und dadurch die Combo weitermachen, ist einfach super flüssig und geht super ineinander über. Dodging sieht super cool aus. Dodging ist nicht nur einfach, dass du einfach keine Ahnung, einen Dodge-Button drückst und dann einfach eine Rolle rechts, links oder was ich was machst, sondern du drückst, hältst R2 gedrückt und in welche Richtung du deinen Analogstick bewegst, slidet sie hin und her. Das heißt, du hast theoretisch 360 Grad Dodging, was möglich ist, und das sieht super flüssig aus. Also keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, Mann, ey, Dodging sieht schon so gut aus, ich habe schon so Bock, einfach auch Dodging zu machen. Du hast die ganzen Mechaniken, die drin sind, die du aus einem Platinum-Spiel kennst. Du hast große Gegner, die du erstmal zerkleinern musst, wo du Teile irgendwie abhauen musst. Der Combat ist super schnell, das heißt, die ganzen Kombos, du hast, sieht immer nach Button-Mashing aus, ist es aber nicht. Du hast super viele Möglichkeiten. Du hast anscheinend auch zwei verschiedene Attack-Buttons. Du hast dann noch so ein kleines fliegender Roboter neben dir, mit dem du eben schießen kannst. Sie haben super viele Elemente aus dem alten Nier auch mit übernommen, zum Beispiel Bullet-Time-Bosse oder Gegner, die einfach anfangen, wie in Bullet-Hell-Shootern einfach so Bälle auf dich zu schießen. Das erste Nier ist dafür bekannt, dass es super viele Genres irgendwie miteinander verknüpft hat. Visual Novel, Side-Scrolling, Jump'n'Run, Bullet-Hell-Shooter, RPG, Action-Adventure. Nur das ist damals einfach, weil das Gameplay-Department nicht so gut war, nicht so gut funktioniert hat. Und mit Platinum habe ich einfach das Gefühl, okay, genau das, was Platinum eben zu diesem Projekt beitragen sollte, nämlich richtig gutes Combat und richtig gutes Gameplay, scheint auf jeden Fall drin zu sein. Story und RPG-Elemente sind auch drin, das haben sie jetzt auch mittlerweile bestätigt. Er wollte noch nichts dazu sagen, weil das spoilerisch ist, aber wenn ich Yoko Taro kenne, wird das auf jeden Fall wieder super strange und so. Und genau das wollen wir auch alle haben. Und die Musik. Also sie haben noch am Ende noch einen Boss-Battle-Trailer gezeigt. Zum einen sieht der Boss unfassbar geil aus, vom Gameplay her. Du hast super viele verschiedene Phasen, super dynamisch. Sogar das Bullet-Hell-System funktioniert auch vertikal super gut mit dem Ausweichen, weil du auch in der Luft ganz gut ausweichen kannst. Die Phasen sehen super variantenreich aus. Das heißt, du musst viele verschiedene Sachen machen, um eben gegen diesen Boss bestehen zu können. Und die Musik, alter Schwede. Oh Gott. Die Musik ist so fantastisch in diesem Trailer. Ich weiß auch nicht, also das wird definitiv für mich ein Kandidat für Soundtrack of the Year. Es ist leider verschoben und auf nächstes Jahr, aber alles, was ich davon gesehen habe, sieht genau das nach dem aus, nach dieser Wunschkollaboration, die ich mir so erhofft habe. Platinum macht perfektes Gameplay, Yoko Taro schreibt die Story, Keiichi Okabe macht einen fantastischen Soundtrack, wir haben ein schönes Charakterdesign von Akihiko Yoshida und alles sieht einfach super, super gut aus und ich kann es echt nicht erwarten, dieses Spiel zu spielen. Zelda war geil, God of War war interessant, Horizon sieht super cool aus, aber ich bin momentan auf kein anderes Spiel außer Persona 5 so gespannt wie Nier. Und da Persona 5, da komme ich nachher noch drauf, nicht so eine große Präsenz hatte, mal gefühlt, ist Nier definitiv mein Game of E3. So geil. ja, tatsächlich. Also erstmal, Gameplay sieht tatsächlich super geil aus. Vor allem diese ganze Idee, Bullet-Hell-Shooter im dreidimensionalen Raum mit einem eigentlich charakterbasierenden Action-Kampfsystem, wirkt auf den... Also im ersten Moment, wenn man darüber nachdenkt, immer so, funktioniert es, aber es sieht super cool aus einfach. Die Mechanik einfach ist eine super geile Idee und keine Ahnung, es muss Spaß machen einfach. Ich mag diesen Bullet-Hell-Kram auch so und gerade in dem Spiel sieht es total super aus. Alles andere muss ich dann aber sagen, Meh. Irgendwie, also ich finde das ist tatsächlich faszinierend. Normalerweise, wenn du auf so ein Spiel so stehst, kann ich immer sehen, warum. Bei Nier tue ich das überhaupt nicht. Liegt natürlich viel auch daran, das muss ich natürlich dazu sagen, und deswegen ist das auch, muss ich ein bisschen zurücknehmen, weil ich weiß schon, warum ich es nicht mag und du magst es. Im Sinne von, ich weiß, warum ich den Artstyle zum Beispiel nicht mag. Also warum ich, weißt du, warum ich nicht den Stil des Spiels nicht mag, weil ich auf sowas halt nicht stehe. Aber was mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, ist, das Gameplay sieht super geil aus. Das Boss-Design fand ich überhaupt nicht gut. Ich fand auch, dass einfach dieses Ganze, wenn man den Boss trifft, ich meine, das ist halt eine riesige Metallkugel. Und du haust ja schon auch im Nahkampf quasi drauf oder schießt drauf, alles fühlt sich so kling, kling. Also weißt du, es gibt kein richtiges, kein Feedback Ja, für Treffer und so. das ist tatsächlich das Einzige, was mir auch aufgefallen ist, aber das haben sie auch im Interview gesagt, das haben sie noch nicht implementiert. Ah, das kommt aber noch, oder was? Ein Ja, das bisschen? kommt noch, also. Okay, dann ist meine Kritik schon wieder ein bisschen abgeschwächt, weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Weil ich die ganze Gefühl hatte so, es fühlt sich Genau, überhaupt nicht also so du an, als hast, ob du den das Boss Feedback triffst. beim Boss war noch nicht ganz so gut, aber sie haben gesagt, sie wissen das, das kommt, wird auf jeden Fall noch implementiert, aber da hatten sie nicht mehr die Zeit dafür für die E3-Demo. Okay. Aber sie Ja wollten gut, den das Boss ist ja. trotzdem zeigen. Ja, dann, das ist ja wiederum, das schwächt tatsächlich einen meiner größten Kritikpunkte ab, weil ich das Gefühl hatte, der Kampf sah einfach nicht unterhaltsam aus, weil ich das Gefühl hatte, so, man hat nicht das Gefühl, irgendwie, weißt du, mit dem Boss wirklich zu engagen. Wenn das noch kommt, dann ist natürlich wieder was ganz anderes. So, dann ist tatsächlich ein Großteil meiner Kritik schon abgeschwächt. Aber, also was heißt Kritik? Es ist ja auch einfach eher eine Stilfrage. Rein vom Gameplay her sah es cool aus, alles andere hat mich überhaupt nicht angemacht. So, ich fand das Boss-Design nicht ansprechend. Ich fand das Charakterdesign überhaupt nicht ansprechend. Keine Ahnung, die Arena war so okay, es war ja quasi eine Art Theater, so ein bisschen. Du bist ein Zuschauer meines Theaters oder so. Hab Ja. ich das richtig in Erinnerung? Ja, keine Ahnung. Also habe ich einfach von vorne bis hinten nicht angemacht. So. Also der Soundtrack klingt cool, das stimmt, das muss man sagen. Alles andere war so, okay, sowas würde ich einfach nicht spielen wollen. Ich weiß auch nicht. Dann lieber irgendwie sowas wie Devil May Cry oder so ein Kram. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich konnte mich damit leider überhaupt nicht Ja, ich glaube, anfreunden. es ist schwierig bei Nier, weil man müsste den ersten Teil gespielt haben, weil Nier ist ein super komisches Spiel. Ich bin großer Fan davon, aber ich weiß auch ganz genau, Nier ist super schwierig, es Leuten zu verkaufen, weil es einfach wirklich so komisch ist. Aber gleichzeitig dieses Komische, was es macht, was es anders macht als andere, macht es so gut, dass es, also es gibt schon einen Grund dafür, warum Nier so eine sehr vocal Fanbase hat, die so über die Jahre hinweg, dass man das Gefühl hat, okay, ist einfach so einer dieser großen Geheimtipps, die irgendwie so eine große Fanbase haben, aber irgendwie von der großen Masse der Review und so weiter irgendwie auch nicht groß beachtet wurde. Aber immerhin mit im Nachhinein auch Leute, gibt es zum Beispiel Eurogamer, hat einen Artikel gemacht, so im Nachhinein, Nier ist doch mehr so als nur diese ganzen Einzelteile, sondern irgendwie hat es schon irgendwie was Besonderes. Und es war halt so eine, du hast halt das Gefühl gehabt, eigentlich macht das Ganze vom Gameplay-Aspekt und wie sie das Spiel zusammengebaut haben, irgendwie macht das so nicht so wirklich Sinn, wie ich schon gesagt habe. Die haben halt super viele Ideen so reingehauen und irgendwie hat das dann doch irgendwie funktioniert. Ich meine, das ist ein Spiel, in dem du auf einem riesigen Eber reiten kannst und driften kannst. Also, das Okay. heißt, Board Drifting is actually a term for this game. Wenn ich eben das habe und das Gefühl, okay, beim Gameplay war, fand ich ein bisschen clunky, aber die Art und Weise, wie zum Beispiel narrativ in Neo funktioniert hat, die Art und Weise, wie ihr Neo Game Plus zum Beispiel nutzt hat. Das Problem ist auch, das, was Nier irgendwie so genial macht, kann ich niemandem erzählen, weil das super spoilert. Und wenn du gespoilert bist, macht diese Faszination ist sofort schon kaputt, weil Nier in einer Art und Weise New Game Plus einsetzt, wie meiner Meinung nach kein anderes Spiel zuvor. Weil New Game Plus nicht wirklich mehr ist als einfach nur, du spielst das Spiel nochmal durch und hast dann vielleicht ein anderes Ending. Natürlich hast du ein anderes Ending, aber auch der Perspektivwechsel, so viel kann ich dazu sagen, den du in Nier hast, wenn du New Game Plus machst. Und ich bin ja jemand, der relativ selten ein Spiel nochmal spielt, weil ich einfach lieber Zeit mit anderen Spielen verbringe, hat man das Gefühl, ich muss auf jeden Fall die anderen Perspektiven, die das Spiel mir noch bietet, noch sehen. Und auch die Konsequenzen, die es am Ende dann gibt. Also ich möchte auch nicht spoilern, aber es gibt ein Ending, da passiert etwas und das hat auch Auswirkungen auf deinen Speicherstand auf der echten Konsole. Und das fand ich super cool damals, super coole Idee, super cool ausgeführt. Und generell, dass die New Game Plus in Nier ist so wichtig. Jeder, der jetzt das Gefühl hat, okay, ich möchte jetzt einfach wissen, von was labert Joe denn da, spielt Nier, spielt's durch und spielt auf jeden Fall New Game Plus. Ihr werdet die Faszination von Nier nicht verstehen, wenn ihr es einfach nur einmal durchspielt. Ja, deswegen bin ich so gespannt drauf, weil ich das Gefühl habe, die große Schwäche, nämlich so ein bisschen Gameplay, was so ein bisschen so, ein bisschen clunky war im Einser, wird diesmal auf jeden Fall nicht clunky sein, weil Platinum das macht. Und der Rest des Teams ist immer noch da und macht seine gute Arbeit. Von daher bin ich einfach so, ja, dieses Spiel dürfte nicht existieren, aber es existiert und niemand, ich habe das Gefühl, niemand ist froher darüber als ich. Ja, stimmt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, diese Faszination erschließt sich mir wahrscheinlich auch einfach auf so einer grundlegenden Basis nicht einfach so. Ich gucke mir das Spiel an und denke so, das macht mich überhaupt nicht an. Das sieht aus wie eine Mischung, die mir einfach nicht gefällt. So. Die mir auch, also, weißt du, die mir nicht mehr so, selbst wenn ich das Spiel spielen würde, glaube ich, würde mir das einfach nie gefallen. Ich würde da nie reinkommen. Also, ich würde immer so denken, so irgendwie fühlt sich das für mich komisch an. So. Und nicht mal irgendwie, weil ich meine, Anime-Ästhetik und so ein Kram, ist ja weithin bekannt, dass ich da jetzt irgendwie nicht so dahinter stecke, aber. Auf so einer grundlegenden Ebene, also weißt du, funktioniert es für mich ja trotzdem, also weißt du, aber das ist echt wirklich so ein Spiel, das habe ich mir jetzt einmal angeguckt, nur habe jetzt nur diesen Gameplay-Trailer gesehen und das Gefühl gehabt, so, da passt für mich nichts irgendwie rein vom Dings her. Ich mag das Design des Bosses nicht, der Arena nicht, der Charaktere nicht, ich finde auch, dass die alle nicht zusammenpassen, das wirkt so wie Steampunk, aber ohne Steampunk. Es funktioniert einfach auf super vielen Ebenen für mich nicht. Es ist ganz, ganz, ganz merkwürdig tatsächlich. Aber ja, ich meine, mich will das Spiel auch nicht ansprechen, von daher ist das, glaube ich, genau null Problem, weil. Ja, es ist halt faszinierend jetzt zu sehen. Du hast halt vor allem natürlich also ich weiß halt in den Bereichen, in denen ich auch unterwegs, also auch im NeoGAF, Nier ist momentan definitiv, hat eine riesige Fanbase im GAF und Platinum sowieso. Und eigentlich sind alle momentan so, ja, Nier sieht ehrlich gesagt viel besser aus als Scalebound. Und Ja. Ja gut, das wiederum, das weiß ich gar nicht mal unbedingt so. Also vom Gameplay her ja, auf jeden Fall. Von allem anderen her, nee. Da würde mir sogar Scalebound noch besser gefallen. Aber das ist auch egal, weil ich meine, das entscheidet letztendlich, ob ich so ein Spiel spiele. Also wenn Scalebound sich scheiße spielt, ist es egal, ob es besser aussieht als Nier in meinen Augen. Weil das Spiel werde ich trotzdem nicht. Von daher ist es ziemlich wurscht, ja. Ich verstehe die Faszination nicht, aber ich weiß, dass du da super gehypt bist und du bist ja auch nicht der Einzige. Und ist halt cool einfach, also grundlegend einfach die Story dahinter ist halt cool, dass es tatsächlich einfach noch existiert. So, sowas passiert so irgendwie nie in unserer Industrie. Von daher sollte man allein Also sich deswegen deswegen bin ich auch schon Square freuen. Enix mega dankbar, dass sie das machen. Also Ja, zum, ja, das stimmt auch. Das die, passiert es, wirklich so selten. eigentlich dürfte dieses Spiel nicht existieren. Eigentlich nicht. Aber es tut's und alle sind glücklich. Das ist auch total schön auf jeden Fall. ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Nächster Titel: Mafia 3. Tatsächlich will ich da gar nicht so lange drüber reden. Ich wollte es gerne mit reinnehmen, weil ich das Gefühl habe. Ah, schwer zu sagen. Ich bin ein Riesenfan von Mafia 1 und 2. Ich glaube, mir wird Mafia 3 ebenfalls gefallen. Es gibt einen riesen Gameplay-Gedödel, den man sich angucken kann. Es gibt super viel zu sehen. Könnt ihr es angucken? Eine halbe Stunde, Stunde oder so ein Scheiß gibt es Gameplay, das ihr euch angucken könnt. Das auch viel zeigt, eben, was ihr für Möglichkeiten habt und sowas. Was wichtig war in den ersten beiden Teilen, war definitiv das Narrativ, die Geschichte. Das war immer so das GTA mit Geschichte. Und das ist es anscheinend auch immer noch. Ich finde die Wahl des Szenarios extrem interessant. Ich finde die Wahl des Hauptcharakters so extrem interessant. Nicht unbedingt, weil es halt eben Afroamerikaner ist, sondern einfach nur basierend auf der Idee. Das ist einfach immer noch ein klassisches Mafia-Spiel und es basiert immer noch auf der Idee, dass halt eben diese in Amerika, ich meine, so Filme wie Goodfellas oder Der Pate oder sowas, ne? Diese ausgewanderten Sizilianer, die in Amerika eben ihre Mafia wieder aufbauen. Da dann eben diese Zeit mit reinzunehmen, direkt nach dem Vietnamkrieg quasi auch, wo dann eben tatsächlich so afroamerikanische Straßengangs dann irgendwie mit ins organisierte Verbrechen eingestiegen sind und dann eben diese Verbindung herzustellen, ist, finde ich, ein super interessantes Szenario. Was mich derzeit hauptsächlich stört, ist, ich finde Mafia 3 ist zu brutal. Fertig. Ich weiß, ich bin da ja auch jemand, der dann oft genug kritisch ist und so, der mit Gewalt nicht so viel anfangen kann. Ich weiß auch nicht, mich stört es da eher. Mafia 2 war das auch schon so ein bisschen, und diese Mafia-Filme sind es ja auch, diese Gangster-Filme, die wollen halt realistisch sein und das ist halt eine brutale Welt. Trotzdem, weiß ich auch nicht, wie mit Leuten mit Messern Kopf stechen, finde ich einfach, muss irgendwie nie sein, egal warum. Ich will vor allem deswegen nicht so lange drüber reden, weil es eigentlich nicht viel Spektakuläres zu erzählen und zu berichten gibt so. Das, was wir jetzt gesehen haben, passt komplett zu dem Reveal-Trailer, den sie hatten. Der Reveal-Trailer insgesamt mir besser gefallen. Das Gameplay war jetzt eher so Standard-Cost-Gameplay. Sie machen nichts grundlegend anders, besser oder was ich wie Vorgänger oder andere Open-World-Titel. Was schon wieder ein bisschen schade ist, weil in der Zwischenzeit eben GTA 5 rausgekommen ist und GTA 5 hat ja auch dann nochmal wieder eine Schippe draufgelegt, was eben so realistische derzeitige, also weißt du, so aktuelle, im Sinne von die aktuelle Zeitperiode, in der wir gerade leben, quasi darstellende Open-World-Spiele angeht, ist das ja schon da so der Primus. Keine Ahnung, wenn es euch interessiert, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich glaube, das kann ziemlich super werden. Ich mag das Entwicklerstudio. Und ich mag auch die Leute dahinter und ich fand es schade, dass sie in 2 nicht das alles machen konnten, was sie wollten, weil sie eben Druck vom Publisher gekriegt haben und letztendlich 2 dadurch ein schlechteres Spiel geworden ist, obwohl da glaube ich mehr drin gewesen wäre. Deswegen bin ich gespannt einfach auf 3. 3 sieht derzeit schon in der Hinsicht sehr interessant und cool aus und ich bin gespannt. Aber ja, im Vergleich jetzt zu diesen ganzen Dingen, die wir jetzt gerade hatten, irgendwie sowas wie ein Zelda, wie in Resident Evil, wie Final Fantasy 15 oder so ein Kram, Mass Effect Andromeda. Das ist so ein Titel, wo ich sage, einfach nur so, das wird ein solider, guter Titel, der mir Spaß machen wird, aber mehr muss ich da, glaube ich, auch nicht zu sagen, so ungefähr. Vielleicht unterschätzt ihr das auch gerade, vielleicht herrscht auch ein großer Hype und alle sind so, was, wovon redest du mehr? Mich hat das total weggeblasen. Weiß ich Ich auch glaube, es sind nicht. schon einige Leute gespannt drauf. Also ich finde vor allem das Setting eigentlich relativ cool, muss ich Ja, sagen. definitiv. Das habe ich auch schon gesagt, das ist echt ziemlich gut. Aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel mit Mafia 3 beschäftigt. Das ist ja auch so ein Titel, den du wahrscheinlich auch nicht groß spielen wirst, der dich auch nicht groß interessiert. So. Das macht ja auch Nee, Sinn. ich glaube, ich bleibe da lieber bei den übertriebenen japanischen Mafiosi. Ja, stimmt, Yakuza. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir so ein bisschen das zusätzliche, das letzte spektakuläre Ding gefehlt, dass ich sagen würde, wow, jetzt habe ich das gesehen und bin so voll, ja, Mafia 3, sondern eher so, ist das so, wie ich es erwartet habe, was gut ist, aber gleichzeitig auch nichts, wo ich irgendwie. Ja, aber ich wollte es gerne erwähnen, weil ich habe immer noch das Gefühl, Mafia 3 fliegt so ein bisschen unterm Radar vielleicht für einige Leute. Und deswegen, also zumindest die Aufmerksamkeit ihm schenken und sagen, hey, das existiert und das wird bestimmt cool, guckt euch mal an. Das finde ich, sollte man auf jeden Fall machen. Ja, und dann gehen wir zum Titel, wo das bei dir ganz anders ist. Wo wir wahrscheinlich bei so ein bisschen vielleicht Nier 2 sind. Persona 5. Ja, Persona 5 ist ja an sich wirklich auch mein absoluter Most Wanted Titel momentan, aber E3 habe ich jetzt deswegen nicht an die Top-Position gesagt, weil ich das Gefühl habe, Atlus hat mal wieder Personas E3-Auftritt. Ich würde sagen, versaut, Ich würde sagen, versaut, das wäre zu stark, ja. aber wieder mal eine Chance verpasst, meiner Sie Meinung haben nicht nach. genug draus gemacht, ja. Und ich glaube, das liegt wirklich in dem Sinne dann nicht mal mehr einfach nur an Atlus USA, sondern vor allem an Atlus Japan. Und das sage ich deswegen, weil zum einen, ich meine, wenn sie nicht auf der Sony PK sind, liegt das nicht nur an Atlus, sondern wahrscheinlich auch an Sony. Aber was ich überhaupt nicht verstehe ist, Persona 5 wurde jetzt schon mehrmals verschoben, jetzt hat jetzt endlich einen besseren Release-Termin. Das ist im Februar 2016, 2017. Das heißt, fast ein halbes Jahr später als Japan. Damit müssen wir wohl leben, leider. Aber okay. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, Atlus Japan behandelt den Westen einfach mega stiefmütterlich. Zum einen nicht nur einfach den Westen, sondern auf mehreren Stufen. Sie behandeln Nordamerika stiefmütterlich und Europa ignorieren sie einfach komplett. Und das hat man schon letztes Jahr gemerkt, als es bis zum Ende hin Atlus USA tatsächlich eigentlich einfach nicht wusste, wie weit das Spiel ist. Das heißt, sie konnten noch nicht anscheinend mit Lokalisierung anfangen, bis zuletzt, weil es kann eigentlich nicht sein, dass Atlus Japan der Meinung ist, wir gehen auf die E3, wir zeigen das Spiel auch dem Westen, wir möchten es auch im Westen irgendwo promoten und auch neue Sachen zeigen, weil wir es auch in Japan beworben haben, dass wir auf der E3 sind. Und dann kommen sie dahin und sie zeigen nichts Lokalisiertes. Absolut gar nichts. Sie haben den Trailer gezeigt, den gleichen, den man jetzt schon vor ein paar Monaten gesehen hat bei dem neuesten Event. Zwar mit offiziellen Untertiteln. Aber das erste richtige Gameplay, so 12 Minuten Gameplay, was sie auf der Booth dann auch gezeigt haben. Zum einen, es hat Tage gedauert, bis es eine Direct-Feed-Version gab. Das ist die einzige Version, die Leute, die davon interessiert waren, das gesehen haben, war eine scheiß Off-Cam-Version, wo ich mich auch aufregte. Es kann eigentlich nicht sein, dass das erste Mal, in dem ich Gameplay sehe davon, dass ich das von einer scheiß Off-Cam-Perspektive aussehen muss. Ne, Und das zum stimmt. Zweiten, diese 12-Minuten-Games sind komplett auf Japanisch. Das heißt, ich meine, klar, wenn du Persona kennst und so weiter, dann weißt du ungefähr, was da passiert. Du bist im Dungeon, was die Abilities und so weiter. Ich kann auch ein bisschen Japanisch lesen, ist nicht das Problem. Ich weiß, was da ungefähr passiert. Aber für jeden anderen ist halt so, naja, keine Ahnung. Ihr seid halt auf der E3, Mann. Wie kann das Ja. eigentlich sein, dass das komplett auf Japanisch ist? Und das sagt mir eigentlich nur, Atlus Japan hat jetzt erst so langsam Atlus USA das Skript gegeben zu übersetzen. Das heißt, deswegen dauert das auch so lange danach, weil eigentlich heutzutage auch Lokalisierung nicht mehr so lange dauert, auch wenn wir es von früher noch gewohnt sind, dass es so lange dauert. Aber anscheinend ist es wirklich nicht die Schuld von Atlus USA, sondern einfach, weil Japan gesagt hat, nö, wir geben euch einfach nichts, bevor wir das sagen. Ja. Und das hat einfach vollen Dämpfer gegeben, weil ich das Gefühl hatte, naja, wie soll ich denn Leuten jetzt noch das Spiel näher bringen? Zum einen, weil es nicht in Europa erscheint, bis heute nicht offiziell angekündigt ist. Und zweitens, weil alles, was ihr an Material habt, irgendwie nicht das ist, was ich irgendwie Leuten zeigen kann. Ich kann halt Leuten, die nichts mit Persona zu tun haben, nicht einfach off-cam Gameplay zeigen und sagen, das ist das Geilste der Welt. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und dann ist auch noch komplett auf Japanisch. Und nicht alle meine Freunde können Japanisch. Ja, das ist tatsächlich so, das Gefühl hatte man dabei tatsächlich, als ob quasi das einzige Material dazu existieren würde, weil sich kein Journalist dafür interessiert und deswegen ein Spieler und Fan auf einer japanischen Messe mit einer Handkamera quasi was abgefilmt hätte, weil anders wäre das Material quasi nicht zu besorgen gewesen. Problem ist bloß, das ist leider nicht der Fall, sondern sie sind in den USA auf der größten Spielemesse der Welt und präsentieren da ihr Spiel und kümmern Und sich das ist trotzdem ihr überhaupt größtes nicht Spiel drum. aller Zeiten. Ja. und kümmern sich trotzdem nicht darum, das in irgendeiner Form für die, für den Westen repräsentabel irgendwie aufzubereiten. Und allein nur ein Feed, also weil ich mal selbst auf Japanisch ist, aber zumindest halt eine sinnvolle Quelle zu geben, um das auch zu verbreiten. So ist halt so, kein Magazin wird dazu ein Video machen. Und ohne Video, reiner Text funktioniert das heutzutage nicht mehr. Das weiß doch jeder. Das heißt, wenn die Magazine so schlechtes Off-Camp-Foto zeigen müssen, dann werden sie sich keine große Mühe damit geben. Weil das zieht heutzutage nicht mehr. Niemand klickt einen Artikel an, wenn da einfach nur Text ist, wo drin steht, ich habe das gespielt, ich habe mir erklären lassen, was ungefähr auf Japanisch heißt und das ist es. Ah ja, das ist tatsächlich also PR-mäßig ein absolutes Ja, Desaster. weil das, was man im Gameplay-Trailer gesehen hat, sah alles super awesome aus. Also, ich bin wie immer noch super gehypt, das Spiel. Ich find's einfach nur Atlas, ich weiß auch nicht. Es gibt so viele Sachen, die mich einfach an diesem, an, sie sind super Entwickler, aber irgendwie als Publisher sind sie einfach komplett inkompetent. Muss ich einfach so oder so sagen. Auch als Europäer noch extra. Ich habe mich schon oft darüber aufgeregt. Aber die ganze Situation Atlas USA, Sega Europe ist einfach, ist ein Witz. Ich weiß nicht, anders kann ich es nicht beschreiben. Das kann eigentlich gar nicht so sein, wie es momentan ist. Dass Sega Atlas gehört und Sega Europe sagt, naja, aber wir entscheiden nicht, ob wir das Spiel in Europa haben. Warum nicht? Atlas gehört euch. Aber Ja. ja, ich könnte da jetzt Stunden darüber reden. Auf jeden Fall, Persona 5, das, was man gesehen hat, sah alles super cool aus, aber die Art und Weise, wie sie es präsentiert, wie sie auf der E3 waren und so weiter, war einfach schlecht. Ja. Und das, ich finde das traurig, weil ich das Gefühl habe, Atlas macht sich so viel damit kaputt, Ja, weil schon. das Spiel so gut aussieht. Aber Ja, das ist also die Sache. Ich meine, wir haben ja sogar, das ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein Jahr her, wir haben ja schon mal drüber geredet, wir haben ja schon mal gesagt, ne, das könnte halt das nächste Final Fantasy theoretisch werden. Das hat Riesenpotenzial. Jetzt müssen wir mal gucken, was Atlas damit macht. Atlas macht damit genau gar nichts im Westen. Also ich meine, für den Westen halt. Also Japan ist natürlich eine andere Geschichte, sondern wir haben gesagt, ne, das ja. könnte die große Franchise werden, die neben Final Fantasy als JRPG einfach im Westen existiert und funktioniert. Und irgendwie hat anscheinend Atlas beschlossen, nee, fuck it, das wollen wir gar nicht. Wir wollen definitiv im Westen nichts verkaufen, auch wenn der Markt riesig ist und wir Milliarden damit verdienen könnten, haben wir da anscheinend keinen Bock drauf. Ist tatsächlich echt enttäuschend, leider. Und ich meine, man könnte immer noch sagen, naja, vielleicht haben sie gewisse Dinge nicht hingekriegt, sie kennen sich damit nicht aus, bla bla bla, aber man hört ja die Berichte von Atlas US. Das ist das große Problem. Dass sie ja sogar sagen, naja, Ja, vor allem sagst du auch, wenn du dann bei PlayStation Underground oder so dann Leute von Atlas da hast zum Interview und du das Gefühl hast, es gibt ein paar Sachen, die man im Game-Trailer sieht und da werden Fragen gestellt und Atlas USA muss dann als Antwort geben, wir lokalisieren das nur. Ja. Wir wissen das ehrlich gesagt. Weißt du, du hast einfach, da ist so ein Disconnect zwischen Atlas USA und Atlas Japan, dass Atlas USA nicht mal genau weiß, was zeigen wir da eigentlich im scheiß Game-Trailer, genau. Ja, ey, Wir das können ist das nicht echt. erklären, weil Atlas Japan es uns nicht gesagt hat. Ja, schon. Ja, das ist tatsächlich einfach echt richtig mies. Kann man nicht anders sagen. Und super enttäuschend. Ich meine, das Spiel wird trotzdem awesome, aber Ja, gut, klar, das hat ja damit nichts zu tun. Sie bauen ja gute Spiele, sie gehen bloß halt super beschissen damit um. Naja, traurig, aber so ist es halt. Ja, dann reden wir jetzt noch über zwei Titel, die, glaube ich, für uns beide so irgendwie so kleine Leidenschaftsdinger sind, die, glaube ich, nicht so mega. Obwohl, na, der zweite vielleicht nicht unbedingt, der könnte vielleicht ein bisschen interessanter für andere Leute sein, aber ich glaube, gerade der erste ist so ein bisschen so ein Ding, das ist halt unseres, aber vielleicht für den Rest der Welt nicht unbedingt. Es kommt ein Berserk-Spiel. Und zwar nicht irgendein Berserk-Spiel, sondern ein Warriors-Titel. In klassischer Warriors-Manier wird man im Berserk-Universum mit Guts in der Gegend rumbrettern und auch mit anderen Charakteren und sich durch am Anfang Menschen und danach Dämonen schnetzeln. Und ganz ehrlich, sieht awesome aus und macht total Sinn. Ist halt, ich meine, Berserk, ich weiß nicht, jeder, der die Storyline kennt, gerade Golden Age und so ein Kram. Berserk ist so ein Manga, der funktioniert, weil er extrem schonungslos ist. Und selbst unter Mangan, also gerade bei den größeren erfolgreichen, wenige trauen sich an die Dinge so ran, wie Berserk das macht. Und dafür ist er auch bekannt geworden. Und auch zu Recht, es ist einfach echt ein beeindruckender Manga auf seine Art und Weise. Und ich finde, gerade das passt total gut in so einen Warriors-Titel rein. Und irgendwie hat sich das anscheinend der Rest, da haben sich die Leute, die dafür verantwortlich sind, anscheinend auch gedacht. Und vielleicht auch, weil jetzt ja derzeit auch wieder eine neue Serie produziert wird. Es gab gerade wieder, die Golden Age wurde gerade wieder verfilmt und ist in die Kinos gekommen. Ich glaube, soweit ich es richtig verstanden habe und auch so wie es aussieht, sind auch dieselben Leute, die die Filme jetzt in die Kinos gebracht haben, machen jetzt eine neue Serie. Eben, wie gesagt, die ersten drei, die Golden Age waren drei Filme verarbeitet und jetzt, was eben danach kommt, das wird jetzt eben in der Serie neu verarbeitet. Das heißt, es ist jetzt auch so ein bisschen kleiner Anlass dafür, in Anführungsstrichen. Der alte Anime ist ja auch uralt schon. Irgendwann Anfang, Mitte der 90er, glaube ich, oder so. Und ja, jetzt gibt es halt den nächsten Warrior Berserk. Und keine Ahnung, es gibt bislang nur einen ganz minimal kurzen Trailer, in dem man auch fast nichts sieht. Man sieht ganz bisschen halt so Gameplay, aber es sieht einfach ziemlich cool aus. Und Ja, wie ich würde gesagt. halt auch immer sagen, also es gab ja einen Teaser von Koei Tecmo vorher und das war so, das darkeste Warriors ever. Und das auf jeden Fall. Und dann waren alle schon so, eigentlich kann es doch nur Berserk sein, oder nicht? Und ja, es ist tatsächlich Berserk. Und ich weiß, gab ein paar Leute, die sich ein bisschen daran gestört haben, dass sie, ich meine, man sieht es ja im Trailer, dass sie eine, ja, ich sag mal jetzt mal, eine Vergewaltigungsszene, so ein bisschen auch im Teaser, dass man die auch, man sieht das jetzt nicht wirklich explizit. Ja, aber sie haben, also wenn man die Szene aus dem Manga kennt, weiß man, was da gerade passiert. Man weiß sofort, Im Trailer sieht man ja gar nichts in die Richtung, aber ja, man weiß, worum es geht, welche Szene im Manga gemeint ist. Ja. Und ich will ja nicht spoilern, aber ich weiß ja, warum sie vielleicht das, ist ja auch ein bisschen Schockmoment und alle Fans genau wissen, was das für eine Bedeutung hat, diese Szene. Und ich glaube, das ist diese Szene, die, oder generell diese paar Kapitel, um die es in dieser Szene geht, ist ja auch irgendwie der Grund dafür, warum Berserk auch irgendwie so diese Rezeption hat, wie sie eben hat. Weil, ohne zu spoilern, als ich damals diese Kapitel gelesen habe, ich glaube, ich habe selten bei einem Manga so lange mit offenem Mund vor einem Manga gesessen und gedacht, ja, so, what the fuck ist das? Also deswegen meine ich auch, also ganz ehrlich, gerade wenn man sich Golden Age anguckt, Golden Age ist auch schon auf seine Art und Weise düster, in gewissen Szenen. Aber vor allem ist es tatsächlich einfach, dass es diese Szene ist eigentlich der große, also nicht diese Szene, aber diese ganze, alles was drumherum passiert, ist der große Wendepunkt. Und es kommt tatsächlich 100% unerwartet. Wenn man den Anime guckt oder den Manga sieht, dann ist es nicht so, dass man sagt, so, jo, da habe ich es mit gerechnet, war eigentlich absehbar. Sondern es war eher so, what the fuck is happening? Die ganze Welt stellt sich auf den Kopf und alles wird plötzlich komplett irgendwie anders. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einer der größten Wendepunkte in einem Manga ever. Also bei mir war es genauso. Das war halt dieses, wenn man diesen Moment sieht, denkt man so, Mindfuck. Plötzlich tritt dir einfach jemand mit vollem Anlauf in den Bauch und du bist so, oh Gott, plötzlich, was ist denn jetzt los? Plötzlich, vorhin hatten wir so schönes High-Fantasy-Mittelalter und ja, es gab Dämonen, das war alles ein bisschen gruselig und ist relativ brutal, aber naja, es geht halt plötzlich mal die Welt unter so ein bisschen und das war schon echt ziemlich hart. Von daher macht es ein Stück weit, so wie gesagt, sie deuten nur an. Also hätten sie irgendwas in die Richtung gezeigt, im Trailer hätte ich auch gesagt, okay, das geht nicht so. Aber für manche Leute war es anscheinend schon das Guten zu viel. Ich würde sagen, ah, ist schwer. Also ich finde halt so, Vergewaltigung ist ein super schweres Thema, sowieso, schon allein, aber Also ich meine, was ich halt in dem Sinne, und ich meine, da kann man vieles drüber sagen, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, so, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung. Ich muss sagen, damit auf diese Art und Weise umzugehen, auch mit ein Stück weit der Realität davon so, fand ich ehrlich gesagt von dem Manga immer konsequent. Ich fand es nicht gut, weil das einfach, das kann man nicht gut finden. Aber dieses Gefühl und diesen Moment zu haben, also weißt du, auch die quasi, das sage ich ja gerade, das ist nicht so, das ist kein Moment, in dem man jemals auch nur andersweise gedacht hätte, dass es ein cooler Moment ist, sondern das ist ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und das soll es aber auch so sein. Und das macht auch innerhalb der, du hast auch innerhalb der Welt, ich meine, wir können das jetzt versuchen, das natürlich spoilerfrei zu reimen, aber innerhalb der Welt ist das Gefühl, alles andere würde jetzt in dem Sinne nicht keinen Sinn machen, aber das ist, also der Manga ist in dem Moment komplett konsequent, von vorne bis hinten. Der sagt also, das ist richtig mies und das soll dir nicht gefallen, du sollst es nicht lesen wollen, aber du liest es trotzdem, es soll sich mies anfühlen. So. Und ist auch genau nicht so, dass es irgendwie in irgendeiner Weise dich irgendwie sexuell erregen soll. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das kennt man ja auch, ne? Also ich meine, es gibt ja genug Spielarten des japanischen Manga, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so einfach, genau, in dem Moment ist dieses einfach nur so, das ist halt ein, das ist so sowas wie, als man das erste Mal Soldat James Ryan gesehen. Das ist wahrscheinlich ein schwerer Vergleich, aber dieses so, im ersten Moment denke ich einfach nur so, das ist einfach richtig scheiße so. Das soll sich auch nicht gut anfühlen, das soll dich nicht unterhalten, sondern das soll dir zeigen, wie mies das ist. Und genau das passiert in dem Manga auch. Und das ist deswegen auch eine wichtige Szene, weil sie, wie gesagt, sehr konsequent ist und das ist auch nicht instrumentalisiert. Also es geht nicht darum quasi, dass das einfach nur genutzt wurde, um diesen Effekt zu erzielen, sondern innerhalb der Welt und innerhalb, also weißt du, es ist nicht einfach nur so ein Schockmoment, den sie quasi so erzwungen haben, weil dann hätte ich wieder gesagt, das ist komplett geschmacklos, sondern es ist einfach quasi so, ja, der Manga ist einfach in dem Moment komplett konsequent so. Ist mit allem, der Manga ist immer sehr konsequent. Der ist konsequent, ist einfach die ganze Zeit fies so. Der ist einfach sehr fies zu dir immer mal wieder. Und das ist eben auch eine Szene davon. Ich weiß, also ich habe auch das Gefühl, mit dem Spiel solltet, also ja, hat eigentlich damit zu tun. Ich meine, klar, es gab jetzt auch viele Leute, die gesagt haben, oh, Warriors, warum wirklich? Und ja, naja, Jungs, es gibt schon einen Grund, warum ihr seit der PS2-Ära kein Berserk-Spiel mehr gesehen habt. Und ist das PS2-Spiel auch nicht mal wirklich gut. Nee, das habe ich auch gesagt. Jetzt, nur weil, klar, wir sind alle große Fans davon, wir würden natürlich gerne ein großes AAA-Berserk mit, was weiß ich, was Dark Souls-Gameplay, blub, und alles Mögliche, aber let's be real. Koei Tecmo zeigt ja auch, dass sie durchaus bereit sind, für bestimmte Genre oder für bestimmte Serien auch ihr Gameplay irgendwie anzupassen. Das haben sie mit Dragon Quest Heroes anscheinend relativ gut hingekriegt. Auch Hyrule Warriors soll ganz gut funktioniert haben. Dementsprechend traue ich ihnen schon zu, zumindest ein spaßiges Spiel zu machen. Und wenn sie sich auch noch an die Story einigermaßen halten, und das sieht zumindest auch so aus, würden sie auch die Brutalität auch jedenfalls nicht runternehmen und so, das gehört ja irgendwie auch zu Berserk dazu. Wüsste ich nicht, warum das nicht funktionieren sollte, auch wenn es ein Warriors-Spiel ist. Ja. Was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist auch einfach allgemein diese ganze Idee, da habe ich mir noch nie groß Gedanken drüber gemacht, aber Berserk eignet sich ja natürlich auch als Spiel eigentlich ziemlich perfekt so. Du hast quasi Gameplay vorgegeben, weil es geht ganz oft um diesen großen Kämpfe, um diesen großen Scale-Kämpfe, deswegen passt auch Warriors so gut. Du hast schon natürlich einfach innerhalb der Story auch in guten Abständen Bosse quasi, die immer wieder auftauchen. Von daher, also, das ist, also an sich passt das ziemlich perfekt so. Du hast einen krass ikonischen Helden mit Guts und mit Griffith zum Beispiel und mit Casca und so, also diese ganze Band einfach. Dieses Spiel, also der Manga bietet sich einfach extrem gut an als Spiel so. Und ja, sie müssen bloß einfach auch dann genau wie der Manga, es ist sehr konsequent sein. Also ich bin mal gespannt, wie sie das dann umsetzen tatsächlich in der Story. Und es kommt Mit ja der schon, Story. also im September soll es ja auch schon rauskommen für in Japan. Ja, gibt es eigentlich zum Westen schon irgendwas? Man gibt keinen Termin, aber es erscheint hier für die PS4, für die Vita und für auf Steam. Ich würde sagen, ja, das machen sie eigentlich auch fast immer. Das macht ja auch Sinn. Genau, die PS3-Version wird gestrichen für den Westen, was ja auch Sinn macht. Ja, macht ja auch Aber Sinn. ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich meine, es hat Berserk, ne? Also für alle, die jetzt vielleicht Lust drauf haben, lest einfach mal den Manga. Vor allem Leute, die vielleicht, selbst wenn ihr normalerweise nicht an Mangas interessiert, ich meine, ihr wisst ja auch, Merlin ist jetzt auch nicht der große Manga- und Anime-Fan. Nee. Aber wenn ihr irgendwie zum Beispiel auch das Ganze, das Artstyle oder auch so ein bisschen so die Atmosphäre von einem Dark Souls genießt, dann könnte Berserk natürlich auch was sein. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass Miyazaki auch Berserk als Inspiration für Dark Souls hat. Also sogar nicht nur Nicht insbesondere nur, ich meine, richtig heavy. Also ich ja. meine, die meisten Bilder, die man von Artorias sieht, sind einfach Guts. eins zu eins Guts. Ist der Black Swordsman. Das ist einfach so. Also tatsächlich ist es, da findet man ganz, ganz, ganz, ganz viele Anspielungen und so, definitiv. Und ich würde auch sagen, also lest den Manga, guckt nicht den alten Anime. Zum einen ist der verkürzt viele Dinge, der setzt auch viele Dinge anders um und ist vor allem auch insgesamt einfach heutzutage, also es ist halt so ein 90er-Jahre-Anime. Der ist schon gut, so für seine Zeit, aber den muss man, glaube ich, nicht nochmal unbedingt gucken. Wenn ihr Golden Age Arc sehen wollt, guckt euch die Filme an. Die Filme haben ein großes Manko, sie benutzen relativ viel CGI und das CGI ist einfach horrendous. Also okay, das ist übertrieben. Horrendous war ein bisschen hart, aber es ist echt nicht gut. Macht keinen Sinn, sieht nicht schön aus, ist einfach Kacke. Ein Glück ist es nicht ganz so krass viel, also manche Kampfszenen machen sie so, manche nicht. Man gewöhnt sich irgendwann dran, ist schon okay, aber vor allem halten sich die drei Filme sehr, sehr, sehr genau an den Manga. Das heißt also, das wäre so die Alternative dazu. Das sind eben drei erschienen, einfach die Golden Age Arc, die sind relativ neu, die sind die letzten wahrscheinlich sogar weniger. Ich glaube, die letzten 5, 6 Jahre ungefähr im Abstand von so ein, 2 Jahren immer rausgekommen, im Japan im Kino gewesen. Da gibt es Untertitel und so zu, einfach sich vielleicht die angucken, ansonsten eben Manga lesen, das lohnt sich auch. Aber da ist man natürlich ein bisschen länger mit beschäftigt dann auch. Ja, Ja, und also. dann kommt vielleicht kommt ihr dann irgendwann zu den aktuellen Kapiteln und dann müsst ihr damit leben, dass der Manga-Autor oft einfach, ja, monatelang einfach nichts macht, weil er Idle Master spielt. Ja. Es gab schon einen Witz von Koei Tecmo, dass sie gesagt haben, ja, wir werden Idle Master DLC einbauen für Berserk. Ja. Also der Typ ist einfach mittlerweile, der kann sich vielleicht auch erlauben, aber der, ja. Ja. Also der mittlerweile ist er ein bisschen wie George R. R. Ja. Martin, der braucht halt immer so 2 Jahre, bis ein Vielleicht neuer so ein Band bisschen rauskommt. Hintergrundgeschichte, der Manga ist 1989 hat er angefangen. Und ich habe die letzten 3 Jahre nicht weitergelesen und ich habe jetzt nach der Ankündigung gesagt, okay, ich lese jetzt mal von den Kapiteln, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, weiter. Und es waren 3 Jahre und es sind nur 10 Kapitel rausgekommen in der Zwischenzeit. Ja, also es ist tatsächlich so, ja, aber Ah. da braucht ihr auch eh ein bisschen Zeit, bis ihr aufgeholt habt. Also Ja, das ist dann schon das relativ stimmt. viel, was da noch am Material dazwischen ist. Bevor wir jetzt ins Komplett in Berserk verlaufen, würde ich sagen, letzter Titel noch, den machen wir noch. Wir sind jetzt auch Ja, mittlerweile bei fast ruckzuck drei 3 Stunden. Stunden. Von daher, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich auch noch das alles schneiden muss. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum letzten Titel, der auch eigentlich, finde ich, einen guten Abschluss bildet und vor allem auch eigentlich ganz gut dazu passt, wo wir gerade drüber geredet haben. Wir reden nämlich jetzt über Nioh. Und das ist vom Prinzip her einfach japanisches. In der japanischen Mythologie angesiedeltes Dark Souls, so ein Ja. bisschen. Ich habe, glaube ich, nie im Podcast überredet, weil in der Zeit, als ich die Alpha gespielt habe, hatten wir keinen Podcast aufgenommen. Aber ich habe ja auch schon die Alpha gespielt, fand das super cool. Ich hab noch nie so viel Zeit mit einer Demo oder Alpha verbracht. Ich hatte schon das Gefühl, dass, ja, es war schon wie so ein kleines Spiel. Gab zwei ganze Gebiete, also so ein bisschen wie Dark Souls-Gebiete, die man da spielen konnte. Und ja, war einfach super cool. Und jetzt gab es halt einen neuen E3-Trailer. Man hat zum ersten Mal auch neben dem Hauptcharakter, ich weiß nicht, ich nenne ihn immer noch fast immer so ein bisschen Geralt, weil er einfach wirklich fast aussieht wie Geralt. Das sieht ein bisschen so aus, ja, Noch andere stimmt. Charaktere gesehen. Scheint auch so ein bisschen Story und so zu sein. Man hat noch nicht so viel neues Gameplay gesehen, aber das ganze Feedback, das sie von der Alpha haben, haben sie jetzt aufgenommen und haben jetzt auch schon sehr viele Sachen dazu gesagt. Sondern einen gesagt, ja, es gab Leute, die gesagt haben, das Spiel ist vielleicht ein bisschen zu hardcore, zu schwer. Und sie haben gesagt, nö, das Schwierigkeitsgrad bleibt so. Was wir aber ändern können, ist so ein paar Sachen, die mich in der Demo auch ein bisschen gestört haben. Zum Beispiel, dass man, wenn man einen Gegner, wenn man da auf jemanden also wenn man jemanden angelockt hat als Gegner, Target Lock, dass wenn man dann weggelaufen ist, dass der Charakter sich dann wirklich 180 Grad dreht und dann auf die Kamera zuläuft, anstatt wie bei Dark Souls einfach um den Gegner rumzustrafen. Das werden sie ändern, haben sie gesagt. Sie werden auch Waffendurability, was auch meiner Meinung nach ein bisschen zu krass war in der Alpha, werden sie ein bisschen runterschrauben. Das heißt, weniger Waffen finden, dafür werden die Waffen auch ein bisschen länger halten. Aber ansonsten scheinen sie an den richtigen Feedback-Schrauben zu drehen. Es hat es ja auch gesagt, es wird im August wird es nochmal eine Beta geben, so wie es aussieht, wahrscheinlich oben, weil die Alpha war ja auch oben. Und ich bin mega gespannt drauf, weil ich bin immer noch der Meinung, das Kampfsystem ist super cool. Es ist halt ein bisschen wie Dark Souls, aber es spielt sich ganz anders als Dark Souls. Das erste, was du in der Alpha gelernt hast, war, wenn du es wie Dark Souls spielst, stirbst du einfach alle 2 Minuten. Ja. Und du musst ein bisschen anders spielen, du musst mehr auf Stamina aufpassen. Stamina spielt nochmal eine ganz andere Rolle. Man sieht auch die Stamina-Leiste von den Gegnern, das heißt, man kann auch auf die Stamina von Gegnern gehen und die haben dann auch die gleichen Probleme wie du. Es gibt verschiedene Stances, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Es gibt Kombos. Die Kombos sind natürlich nicht ganz so verrückt wie jetzt zum Beispiel nur Ninja Gaiden, aber auf jeden Fall sehr viel, sag ich mal, trotzdem sehr viel detaillierter als zum Beispiel Dark Souls. Dark Souls ist ja wirklich einfach nur R1, R2, mehr oder weniger. Und ja, Dark Souls hat einfach halt genau. sein Moveset quasi für die Waffe, genau. Aber mehr nicht, ja. Und also auch das Stamina-Management ist in Nioh ganz anders, weil man muss so ein bisschen wie dieses Active Reloading Gears of War, dass man eben die Möglichkeit hat, nachdem man geschlagen hat, wieder auf die R1-Taste zu drücken und in dem Moment dann Stamina wieder zurückzugewinnen. Das ist super wichtig, weil wenn du das richtig gut kannst, kannst du einfach wirklich Hack'n'Slash machen, ohne dass dir Stamina ausgeht. Aber es ist echt schwierig. Es ist nicht so, dass es dadurch einfach zu einem einfachen Button-Masher wird. Und ich fand die Alpha ziemlich cool, muss ich sagen. Und hatte das Gefühl, für eine Alpha hat es sich schon ziemlich gut angefühlt. Und wenn sie jetzt dann auch ein bisschen dran polischen an den Sachen, die sie jetzt schon gesagt haben, noch ein bisschen arbeiten, habe ich das Gefühl, dass es richtig cool werden sollte, könnte. Vor allem, weil die Atmosphäre halt ist wirklich dieses, es hat ein bisschen was von Ninja Gaiden, so vom Kampfsystem. Es hat voll dieses Onimusha-Feeling, dieses alte Japan-Samurai-Gameplay, so Oni, die du als Gegner hast. Und halt auch dieses Dark Souls-Feeling trotzdem. Das ist einfach eine super coole Kombination. Ich freue mich mega auf dieses Spiel. Ja, absolut. Also ich habe es ja selber nicht spielen können, leider. Ich meine, ne? Ich weiß auch gar nicht, wird es überhaupt auf dem PC erscheinen? Weiß man das? Also bisher ist nur bekannt, dass es ein PS4-exklusives Spiel ist, aber ich würde nicht ausschließen, dass es noch für den PC kommt. Ich meine, dann würde es mich da natürlich auch noch wesentlich mehr interessieren. Aber ja, ich hab dir bei der Alpha ein bisschen zugeguckt. Ich habe auch ein paar Videos dazu gesehen und so. Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, das ist fast eine absolut geniale Kombination und fast ideal so ein bisschen. Ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass quasi Nioh besser spielt ist als Dark Souls, weil es noch mehr hat, sondern es erfüllt einfach eine andere quasi Lücke. Ist aber eben vom Stil her sehr ähnlich und hat eben noch ein paar andere Elemente, sodass es dann eben in dem Moment quasi, ne, also es spricht halt nochmal eine andere Fanbase an. Gefällt mir aber einfach auch wahrscheinlich genau deswegen, weil ich eben diese Einzelteile mag, gefällt mir auch das Gesamtkunstwerk quasi. Zum einen muss ich sagen, einfach nur rein vom Stil schon mal her, von der Welt her, altes Japan passt extrem gut zu dieser Art von Gameplay. Sieht super cool aus, ich mag das Design, die ganzen Oni und so. Sehr düster, keine Ahnung, ist einfach in der Hinsicht ein super, super, super cooles Spiel. Gameplay sieht einfach auch fantastisch aus. Diese ganze Geschichte, dass man eben, und das ist ja auch so ein bisschen so, in Dark Souls, wo man dann eher klassisch noch irgendwie so einen Kampf hat, wo man zum Beispiel gerade, wenn man eben gegen Schilde kämpft, einfach immer noch mal eher zuschlägt. Also weißt du, wo es einfach mehr Attacken quasi gibt? Die dafür quasi ein bisschen so Wegwerfattacken auch sind, einfach schnelle Attacken und so, ist natürlich der Kampf zum Beispiel mit einem Katana ganz anders. Und das haben sie, finde ich, ziemlich gut umgesetzt. Weniger Schläge, dafür wesentlich gezielter, wesentlich wichtiger, du musst das Stamina mehr managen, weißt du, also einfach jeder einzelne Schlag hat wesentlich mehr Gewicht, weil du vorsichtiger sein musst. Super interessant an sich. Ja, alles, was ich bisher gesehen habe, sieht einfach extrem cool aus. Also, tatsächlich glaube ich, wird es ein anspruchsvolleres Spiel werden als Dark Souls. Wir haben es schon oft genug gesagt, Dark Souls ist eigentlich gar nicht so ein krass schweres Spiel, man muss sich auf gewisse Dinge beim Spiel einlassen, auf gewisse Dinge achten. Aber jetzt vom Gameplay her ist es gar nicht so übertrieben anspruchsvoll. Ich glaube, es wird mechanisch anspruchsvoller, ich glaube, das kann man sagen. Genau, das glaube ich nämlich auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass du damit nicht einfach davon kommst, ein bisschen vorsichtiger zu spielen, dicke Rüstung anzuziehen, wie das in Dark Souls der Fall durchaus ist, sondern tatsächlich ist das eher so ein Spiel, das ist in der Hinsicht schwieriger, als dass es dich härter bestraft, wenn du die Mechanik nicht gut genug beherrscht. Und es wird mechanisch anspruchsvoller. Und dadurch würde ich immer zum Beispiel sagen, es wird vielleicht sogar ein schwierigeres Spiel als Dark Souls. Dazu diese ganze Geschichte, haben wir schon oft genug drüber geredet, Dark Souls, schwerste Spiel aller Zeiten, naja, ne, kommt immer darauf an, wie man Schwierigkeit definiert. Ich habe das Gefühl, Nioh wird dann nochmal eine ganz andere Nummer werden. Aber ja, sieht total faszinierend aus. Ich glaube, es haben viele Leute noch nicht mitgekriegt. Ich glaube, es ist halbwegs noch mal da. Also guckt euch einfach mal Gameplay-Trailer an. Wir wissen ja, dass auch viele unserer Hörer definitiv auf Dark Souls stehen. Von daher für euch auf jeden Fall ein Blick wert. Es gibt auf jeden Fall super viel Material. Es gibt ja super viele Leute, die damals die Alpha gestreamt haben und so. Und da sieht man auch schon zwei Bosse, zwei Ganzgebiete. Und ja, also es war super cool damals. Ich weiß noch, Merlin hat mir ein bisschen was zugesehen, weil ich dabei da mal geguckt habe, wie meine neue Internetleitung ist, ob ich da über Twitch einfach auf der PC streamen kann. Das ging ganz gut. Und er hat auch gesehen, wie ich irgendwie in zwei, drei Samurai reingelaufen bin. Und dann war es so, naja. Das funktioniert so nicht. Ja, also es ist wirklich tatsächlich ein sehr faszinierendes Spiel, sehr, sehr cool, sollte man nicht definitiv mal angeguckt haben. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich meine, groß Fazit muss man, glaube ich, bei dieser E3 eigentlich gar nicht groß machen. Wenig Unerwartetes, das meiste war tatsächlich einfach genauso, wie wir es erwartet haben. Vieles vorher schon geleakt, das war tatsächlich ziemlich traurig, diese E3, fand ich. Die komplette Microsoft-Konferenz war geleakt und so ein Kram. Auch einige Trailer kamen schon vorher. Also diese ganze E3-Konferenz wirkte wesentlich entzerrter. Letztes Jahr war es so eine Explosion aus so Pressekonferenz. Bam, bam, bam. Die News. Shenmue kommt. Das kommt. Last Guardian lebt doch noch. Ja, wir konnten uns ja während bei Sony konferenz letztes Jahr gar nicht, da kam man gar nicht runter. Ich erinnere mich noch an dieses Game-Traders-Video, wo die nach der Fall, wenn sie mal kriegen, war ich so, oh Gott, wir können gar nicht weitergucken. Und dann war Devolver und dann kam Shenmue 3 und dann waren alle so, okay. Whatever. Also letztes Jahr war es einfach genau so eine Explosion auf der E3 mit Sachen. Diesmal war es wesentlich entzerrter. Viele News und Sachen gab es schon vor der E3, wurden quasi schon von den Leuten geleakt, weil sie wussten, sonst wird es eh leaken. Manche Sachen sind auch noch geleakt und es gab einfach auch nicht so spektakuläre Nachrichten. Von daher würde ich sagen, es war einfach eine grundsolide, interessante E3 ohne große Überraschung. Ja, ich bin überrascht, dass Sony es tatsächlich geschafft hat, seine Pressekonferenz eigentlich relativ safe zu halten. Ich meine, klar, so Gerüchte von God of War und so weiter waren, ich glaube, es gab auch so ein paar Leaks schon ein paar Wochen vorher zu God of War, aber ansonsten habe ich das Gefühl gehabt, Sony hat dadurch, dass es am wenigsten gelegt, weil immer noch die meisten Überraschungen. Ich meine, Resident Evil 7 war. Ja, so. Stimmt. Aber es war tatsächlich einfach, ja, ich nicht nur im Vergleich zum letzten Jahr, sondern insgesamt einfach war es halt einfach eine ganz normale, solide E3. Aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, so, das war jetzt der spektakulärste Moment. Es war einfach so, ja, es war eine gute E3. Auf jeden Fall keine enttäuschende E3, ganz einfach deswegen, weil wir zu vielen Spielen, auch wenn es nicht so viele krasse Neuankündigungen gab, ich das Gefühl hatte, wir haben zu vielen Spielen, die wir bereits kannten, vieles Neues gesehen, auch viel cooles Neues. Ich meine, hallo, Zelda sieht super cool aus. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch tolle Titel. Ich meine, wir haben jetzt auch nur wir haben wenig gemeckert, weil wir einfach wirklich über die wichtigsten geredet haben. Wir waren halt so Scalebound und genau, es kam ja noch super viel anderes. Ich meine, Ubisoft war ja noch irgendwie Ghost Recon und Steam und For Honor und was weiß ich, was da alles gab. Deswegen, ja, wie gesagt, also wir haben uns dazu entschlossen, es diesmal ein bisschen persönlicher zu machen. Ich glaube, dass uns die meisten Hörer wahrscheinlich auch nicht stören wird, hoffe ich mal. Ich denke mal, wir sind interessant genug dafür. Beschweren und meckern. Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, naja, ihr wisst ja, habt euch wahrscheinlich auch aufgefallen, jedes Jahr, wenn Call of Duty dran ist, halt für uns beide so, ja. Call of Duty. Ja, wir haben viele Sachen weggelassen, was wir als unnötigen Ballast empfunden haben. Und ich meine, letztendlich, wir haben jetzt schon wieder 3 Stunden voll, also so viel kürzer ist die Folge auch nicht geworden, obwohl wir es krass entschlackt haben. Ich habe das Gefühl, es wäre auch angenehm, wenn wir über ein paar Spiele ein bisschen länger reden. Genau, also ich habe auch das Gefühl jetzt so, ja, wir reden halt ein bisschen länger über die Spiele, das heißt, wir lassen auch vielleicht ein paar mehr Sachen, also wir erzählen einfach auch mehr Sachen und ja, keine Ahnung, die für jeden interessant ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist dann irgendwie besser, so, naja, okay, wir haben noch 2 Minuten hier, dann wieder hier. Richtig. Also wir müssen nicht durch alles so ein bisschen durchrushen, wie das früher. Ich meine, durchgerushen sind wir nie, aber wir hatten einen wesentlich offenen Zeitplan und konnten einfach ein bisschen quatschen so und ich denke, dass das passt schon. Ja, wie gesagt, Tasties haben wir eigentlich keine, von daher sind wir dann damit auch am Ende angelangt. Ich habe das Gefühl, wir haben über die Folge hinaus schon genug Sachen gesagt, so, naja, wenn ihr das mal spielen wollt oder... Ja, richtig, wir haben so ein bisschen, man kann ja mal Berserk lesen, man kann ja mal irgendwie... man könnte auch das erste Warfare spielen. Oder? Ja, richtig, genau. Also es gibt genug Dinge auf jeden Fall, die man mitnehmen kann irgendwie als Tasty aus der Folge, das stimmt schon. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, wie war für euch die E3? Was fandet ihr am spektakulärsten, am coolsten? Vielleicht gibt es auch Themen, über die wir nicht geredet haben, die ihr total super fanden, über die ihr reden würdet. Haut es in die Kommentare, wir äußern uns dazu. Wir haben eigentlich die ganze komplette E3 mitgenommen, also nur weil wir gewisse Dinge nicht erwähnt haben, heißt nicht, dass wir sie nicht mitbekommen haben. Wir haben eigentlich, glaube ich, alles mitbekommen, von daher haben wir auch zu allem wahrscheinlich eine Meinung, bloß halt eben nicht alles geäußert. Von daher, ja, meldet euch einfach bei uns. Und ja, die nächste Folge, denke ich dann mal, wird dann jetzt tatsächlich erst dann in so einem Monatsrhythmus kommen. Wir werden eine jetzt haben noch. Vor der Gamescom. Richtig, und dann wird die Gamescom-Folge kommen, denke ich mal. Gamescom ist 17., 18., 19., 20. Ja, das ist jetzt also noch gut 2 Monate hin. Von daher denke ich auch, eine Folge mittendrin machen wir auf jeden Fall noch und dann starten wir mit der Gamescom. Oder vielleicht machen wir auch 2 dazwischen. Mal gucken. Wahrscheinlich eher eine. Gucken wir mal. Lieber mal nicht zu viel versprechen. Richtig, genau. Lieber vorsichtig sein. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Macht's gut. Auf Wiederhören. Alter, 3 Stunden.